Niemand, außer den im Herzen Reinen, kann den goldenen Gral finden. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja, hallo. Das ist nicht eine ganz normale Voraussetzung, dass man für den Heiligen Gral dann auch irgendwie einen heiligen Menschen braucht. Der goldene Gral. Goldene Gral. Der goldene Gral. Vielleicht ist es ein anderer als der Heilige. Der Heilige Gral. Wenn den jemand findet, das wäre eine gute Nachricht. Ja, schönen guten Abend. Hallo, ich begrüße euch zum Welttag der guten Nachrichten. Aber was sind gute Nachrichten, fragt ihr euch. Ja, da kann man heutzutage nicht so ganz klar sein, ne? Erfreuliche Meldungen oder inspirierende Texte, ne, ist jetzt eine gute Nachricht, dass die USA die Verordnung zur Förderung der Gesundheitsforschung für Frauen unterzeichnet. Ja, oder 1 Milliarde Dollar Spende an New Yorker Universität. Ne, was gibt es noch? Australien erlaubt Blutspende für alle. Korrektiv testet Redaktionscafé, auch eine der. Ne, es gibt ja so Rubriken, die gute Nachricht und so, jedes Nachrichtenformat macht das, ja. Ja. Und, ja, sind das alles gute Nachrichten? Ich weiß nicht. Nee, es ist auch keine schlechte Nachricht, ne, wenn die Korrektiv eine Kantine bekommen oder so. Es tut ja auch keinem weh oder so. Gute Nachricht wäre, alle Fördermitteltöpfe für Kulturschaffende werden bis auf Weiteres eingefroren und werden das evaluiert. Das fördert aber nicht, was der Freiheit dient. Ja. Und ich glaube, der Heilige Gral ist aus grünem Stahl, glaube ich. Es geht um den goldenen Gral in dem Text. Was passiert denn, wenn der Gral gefunden wird? Gibt es da irgendeine Prophezeiung, was dann passiert? Lohnt sich grüner Stahl? Kommt Sean Connery zurück? Ja, der Marty ist ja nicht gekommen jetzt im Iran. Ja, fangen wir an. Der Mahdi war doch schon ungefähr 12 Mal da. Also, ja? Der eine zum Beispiel, der versucht hat, damals in Mekka mit Waffengewalt die große Moschee in seine Gewalt zu bringen. Und dann hat es Tage gedauert, bis sie ihn da wieder rausgeballert hatten. Und davor gab es auch historisch schon ein paar Mächtiges, die gerne irgendwie die Endzeit eingeläutet hätten. Aber am Ende sind sie immer gestorben, bevor die Endzeit kam. Das wäre ein gutes Mad Men Videoformat. Oder Mad Lads. Ne? So heißt das Format. Mächti Lads. Tja, auch eine gute Nachricht für manche Leute. Das EU-Parlament erleichtert CO2-Zölle. Ja, die Europäische Union, die rudert gerade bei sehr vielen Sachen zurück. Im Endeffekt geht es hier um Importe von Stahl, Zement, Düngemittel weiterverarbeiten und vor irgendwelche Industrieanlagen, die damit zu tun haben, auch teilweise. Und der Zoll zielte darauf ab, Importe aus dem Ausland mit einem CO2-Preis in gleicher Höhe zu erheben, wie ihn inländische Hersteller im Rahmen eines Emissionshandelssystems jetzt schon zahlen. Also ist das quasi wie eine Wirtschaftsförderung des Auslandes. Also es ist für ausländische Stahlimporteure, Exporteure, Verzeihung, ist es günstiger, jetzt in die EU zu importieren, weil die nicht die gleichen CO2-Ausgleichszertifikate kaufen müssen wie die europaweiten Hersteller von Stahl und Düngemittel und so. Also ja, fragt man sich, was hilft, wem hilft das jetzt? Es gab keine wirkliche Begründung, aber die gibt es ja, da haben wir, glaube ich, mehrere Meldungen heute, ne, was bei der EU passiert ist, muss ja mittlerweile gar nicht mehr begründet werden. Und ja, das Einzige, was gemacht werden muss, wenn dieser Stahl importiert werden muss, dann muss er angemeldet werden, aber nicht für den Zoll, sondern damit berechnet werden kann, wie viel CO2-Zertifikate rein theoretisch hätten bezahlt werden müssen. Oh, ist das ja so das klein. Damit die Statistik nicht verfälscht wird über die CO2-Bilanzen. Ganz wichtig. Ja, Hauptsache die Statistik stimmt. Sind Schätzungen. Das sind grobe Schätzungen, wie viel Restbudget wir haben. Und sie rechnen sich jetzt auf eine 7. Nachkommastelle aus oder so. Ja, natürlich, da hängen noch massenweise Jobs dran. Muss ja nicht ein Molekül wird zurückgelassen. Panne ist es. Jedes Molekül wird gezählt und in eine Kiste getan und es wird Buch drüber geführt. Wir sind hier immer noch in Deutschland. Genau. Jedes Luftmolekül muss bitte gemessen werden. Mhm. Oder zumindest berechnet werden. Am besten beringen wir die Moleküle, wie die Moleküle, weißt du, und besendern die, damit wir immer wissen, wo die sind. Tja, und weiter geht's mit die EU-Ruder zurück. Ja, EU-Parlament winkt aufgeweichte CO2-Ziele durch. Ich hatte ja vom Verband der Automobilindustrie hatte ich den 10-Punkte-Plan, damit die Automobilindustrie in Deutschland weiterhin wirtschaftlich tätig sein kann, wie die es formuliert haben. habe ich ja gesagt. Und hier wurden direkt drei Ziele von denen abgehakt. Ne? Es wird nur noch ein Drei-Jahres-Mittelwert auf gewisse CO2-Werte bei Flotten gewertet und noch ein paar andere Zugeständnisse. Ja, und ja, das bedeutet, Autohersteller können CO2-Emissionsgrenzwerte in mehreren Jahren aufeinander anrechnen lassen. Wenn sie zum Beispiel dieses Jahr die Werte übererfüllen, dann erlischt das Budget nicht, sondern dann können die das quasi wie das Guthaben in den neuen Monat mitnehmen. Ein CO2-Guthaben. Ja, also gut. Also ein paar von diesen Automobilherstellerpunkten sind ganz schnell umgesetzt worden. Fand ich ganz interessant, dass es jetzt doch so schnell ging. Die anderen Punkte sind natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Aber was die ja im Endeffekt wollen, ist, die wollen, dass die Grenze aufgeweicht wird und dass sie mehr Zeit haben, um alles zu machen, wenn die es überhaupt hinbekommen. Tja. Ja, es ist doch eine Förderung. Es ist doch irgendwie noch eine Förderung von ausländischen Firmen, oder verstehe ich das falsch? Also wird doch bevorzugt auf die Art, oder nicht? Tja. Also, die müssen eben nicht zahlen, sozusagen, dann die CO2-Kosten. Ja, die Hersteller sind ja auch nicht so schuldig wie wir. Also, wenn Toyota in Deutschland oder in Europa produziert, dann gelten für diese Werke die Anforderungen. Aber wenn die Autos einfach nur nach Europa importieren, ja. Ja, es ist wie bei vielen Dingen, dass die Umweltauflagen für die ausländischen Firmen eben nicht gelten. Und ja, das ist ein Vorteil. Ne? Ja, die werden ja teilweise kompensiert mit Tarifen oder mit Anrechnung von CO2-Zertifikaten, wie sie jetzt gerade ja für Stahl, Düngemittel und Beton für Nicht-EU-Staaten gerade ausgesetzt wurden, wie ich es ja vorhin berichtet habe. Ja, also ja, das gibt es eine Begründung dafür. Bei der Automobilsache gibt es eine Begründung dafür, weil da gab es jetzt einen großen runden Tisch, wo die sich nochmal zusammengesetzt haben und natürlich also haben die ihre 10 Punkte auf den Tisch geknallt. Deswegen habe ich es ja vorgestellt. Und ja. Ne? Und ja. Was ist das nächste Interessante? Verbot russische Gaslieferung, genau. Genau, das ist der nächste Gehirnfurz von der EU, von der EU-Kommission. Ich verstehe nicht, wie noch so eine Idee kommt. Also, wie gesagt, sind ja doch eigentlich seit jeher die Verträge und so weiter zwischen irgendwelchen Firmen und Staaten werden ja doch in der Regel von den Firmen eingehalten und auch nicht mehr gebrochen oder so. Die EU-Kommission muss hier komplett brechen. Die möchten komplett brechen mit Russland offensichtlich. Was mir absolut nicht einleuchtet. Also sehe ich wirklich keinen Sinn drin, da so alle Bande abzubrechen oder so. Das ist doch irgendwie unmöglich und überflüssig in meinen Augen. Man muss doch mal irgendwie wieder eine Aussicht finden, auch auf positive Zusammenarbeit und so weiter. Ja, und da ist hier so ein Plan, dass man unbedingt das russische Gas aus Europa raushalten will. Mutet für mich an wie ein kindischer Nachbarschaftsstreit. Also echt Panne. Weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung, aber ich finde das nicht überflüssig hier. Das ist Verbot. Ja, wir werden mal sehen, wie sich jetzt überhaupt die Lage ums Öl rum entwickelt. Iran hat ja heute Mittag verlauten lassen, dass sie die Straße von Hormuz zumachen wollen. Ja. Okay. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was sie für Kapazitäten haben, aber halt da Minen legen etc. pp. Würde ich denen schon zutrauen. Und dann haben wir wieder eine ganz andere Situation, was Gas- und Ölversorgung angeht. Ach ja, interessant ist es. Also Öl haben wir genug, aber ihr erinnert euch doch noch an den Notstand mit dem Gasmarkt, der ja weiterhin besteht. Und die Gasspeicher sind so zu so und so viel Prozent gefüllt und so. Ja, ja, niedrigster Gasstand und jetzt kommen die LNG-Tanker nicht durch, beziehungsweise genau, und Katar liegt länger, um durchzukommen. Öl Katar liegt halt direkt hinter der Straße von Hormuz. Also aus Katar würde zum Beispiel aktuell überhaupt kein Tanker rauskommen, wenn der Iran ernst macht und die Möglichkeiten dazu besitzt. Gut, also kommt es noch an natürlich, ne? Aber das Öl dann schwierig. Wir haben jetzt verstopft und da kriegen wir gar nicht so viel, wie wir bestellt haben. Hm, ja. Ja, das funktioniert super. Ja, wenn das dann also schwierig bleibt, dann was wollte ich sagen? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Sorry. Ja, welche Wege gibt es denn jetzt eigentlich aktuell für das russische Gas? Weil es gibt keinen Nord Stream 1, keinen Nord Stream 2. Achso, ich habe gehört, ob die EU-Kommission das dann wieder erlaubt oder was sind sie denn? Heben sie das Verbot dann wieder auf, wenn es dann nötig wird oder wie? Ja, ich glaube, sowas stand in dem Artikel auch am Ende noch, dass es nötigenfalls dann auch ausgesetzt wird, das Verbot. Wie viel sollen die Russen sich denn noch gefallen lassen in der Beziehung? Also das russische Gas kommt. Also im Endeffekt haben die Leute ja davor gewarnt, dass wir da irgendwas finanzieren und im Endeffekt haben wir ja irgendwas finanziert damit. den verlassen auf das russische Gas. Also so super neutral ist es auf jeden Fall nicht. Nee, und klar. Ich sage nur, dass man ja auch nicht alles abbrechen muss. Man muss, kann ja auch ein bisschen. Ich verstehe halt nur nicht, warum man jetzt da aktuell irgendwas verbieten muss, was wir sowieso nicht bekommen. Beziehungsweise, jo, wo ich jetzt nicht weiß, wie wir das bekommen. Na, wir kriegen es aber über Dritte andere doch. Wege, ja, über andere Wege. Ja, also ich meine, osteuropäische Staaten kaufen das weiterhin. Ne? Es gibt ja verschiedene Pipelines im Osten. Vor allem, es kommt ja auch sehr viel aus der Türkei dann hoch, was wir ja auch mitkaufen. Was ja, wo, ich meine, wo kommt das Gas, was aus der Türkei kommt, her? Ne, das ist alles sehr müßig, das sozusagen. Gaskobolden. Ja. Tja. Ich habe es ja gesagt, wenn die das verbieten, dann wird es nur teurer. Was anderes ist nicht. Dann kriegen wir es aus der Türkei. Ja, das befürchte ich auch. Das ist einfach nicht teuer. Wo kriegt die Türkei das Gas her? Die muss es nicht deklarieren. Also ist das türkisches Gas. Punkt. Funktioniert für die Türkei. Okay, aber die Türkei hat im Moment ganz andere Probleme. Wow, wow, wow. Zentralbank, 43% Zinssatz. Sagt schon einiges aus, ja. Ja, und hier haben sie eine Meldung vom Spiegel, beziehungsweise Energiebilanz für 2024, heißt es hier, 70 Milliarden Euro würden für Erdgas, Öl und Kohle ausgegeben. Und ja, ich finde diese Meldung auch so ein bisschen überflüssig und wenig sagend, weil das ist einfach das, was wir verbraucht haben an Erdöl, Gas und Kohle. Wieso sollen wir das denn nicht kaufen? Was ist das für ein Blödsinn? Das ist dann zu kritisieren, dass wir diese Kosten haben. Ich kenne das von den Neubauern, die dann eben immer erzählt, dass man das ja alles mit Windrädern und so weiter dann ausgleichen könnte und wegmachen könnte und die tollen hohen Kosten dann einsparen könnte. Aber ich sehe da nicht viel Potenzial, da was abzusparen. Wir brauchen das und kaufen das und fertig. Ne? Also die Firmen, die das kaufen, die hauen das ja auch wieder raus und verkaufen es ja auch wieder, machen dann ihr Plus damit. Was ist eigentlich dagegen zu sagen? Das ist das Problem dabei. Ich verstehe es einfach nicht. Ne? Ganz komische Meldung und komische Kritik eben, die da auch kommt. Ja, aber auch nur die halbe Geschichte, ne? Weil ich meine, Erdöl, Gas, Kohle, schön, aber wie viel Strom haben wir importiert? Das gehört ja eigentlich auch, also aus meiner Sicht noch dazu, auch wenn es kein Rohstoff in dem Sinne ist. Ja, haben wir. Wir sind von Netto-Export von 700 Millionen pro Jahr sind wir auf 2 Milliarden Importstrom haben wir gewechselt. Steht auch in diesem Ding-Gutachten. Ja, Nordvolt-Pleite. Ein neues Gutachten bringt Robert Habeck ins Bedrängnis. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, das ist eine von den Sachen, wo halt Geld in Form von einer Bürgschaft geflossen ist und es wurde vorher einfach nicht geprüft, ist das wirtschaftlich, funktioniert das, gibt es andere Instrumente, die vielleicht günstiger wären für alle Beteiligten, soll man das irgendwie treuhänderisch verwalten, dass sie erstmal aus Eigenmitteln die Investitionen tätigen und bei gewissen Milestones, also bei nur erster Spatenstich, die Gebäude stehen, dass dann Stück für Stück diese Bürgschaften freigegeben werden. Alles so typische Sachen, die bei so Förderprogrammen üblich sind, das ist hier halt nicht passiert. Das ist geil. Jeder kleine Krauter muss seinen Scheiß nachweisen und die Planung vorlegen, ein bisschen detailliert und minutiös ungefähr, was er denn vorhat in seiner Firma und wie er es rechtfertigt, dass er dann noch Geld verdient damit und so weiter und die nicht. Ne? Bei 600 Millionen. Scheinbar haben sie ja auch noch, sind so von Sachen ja auch ausgegangen, als Minister das ja hier der Reichert erzählt, dass sie da angeblich auch ausgegangen sind von irgendwelchen Margen, die vollkommen utopisch waren. Ja, bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung haben die viele Fehler gemacht, aber die Wirtschaftlichkeitsprüfung ist ja erstmal, lohnt sich das Projekt, trägt sich das Projekt? Dann gibt es einen Nutzen für die Allgemeinheit, wenn der Staat das Geld gibt und so weiter und so fort. Das ist ja auch Teil der Wirtschaftlichkeit. Die Wirtschaftlichkeit für den Staat in dem Fall, nicht für das Unternehmen. Ja, und gerade auf dieser Seite wurde nichts gemacht. Es wurde vor allem, es wurde nicht ordentlich protokolliert. Ne? Die Pflicht zur ordnungsgemäßen Aktenführung sei nicht nachgekommen worden. Wow. Ne? Handlungen. Dadurch ziehen sich wesentliche Handlungen der Nachvollziehbarkeit und einer externen Kontrolle. Also die haben es auch nicht dokumentiert, wie sie zu den Entscheidungsprozessen gekommen sind. Weil, wie gesagt, normalerweise ist es so, okay, die brauchen Geld, jetzt haben wir 15 verschiedene Arten und Weisen, wie wir denen das Geld geben können. Aber wenn gesagt wird, nee, es gibt nur eine, ne, wir machen das mit dieser Bank zusammen, mit der Wandelschuldverschreibung, die da als Sicherheit hinterlegt wird, ne, wie den Weg, den die sich hier entschieden haben. Und weil die diesen Weg gewählt haben, ist das Geld jetzt auch weg. Das ist ja auch der Knackpunkt an der ganzen Sache. Das sind 600 Millionen, die Northvolt legal in ihr Investitionsbudget quasi von der deutschen Regierung bekommen hat. Da sind die tätig geworden und alles, was sie da an Krediten aufgenommen haben, um irgendwelche Forschung und Entwicklung oder irgendwelche Projektplanung zu machen, vielleicht haben sie auch schon ein paar Sachen aufgebaut, das Geld hat der deutsche Steuerzahler jetzt gezahlt. Und die haben sich vom Projekt dann zurückgezogen, weil sie gesagt haben, ist es nicht mehr wirtschaftlich genug. Und die haben nicht falsch gehandelt. Ja, wenn der Staat Sicherheit gibt, dann ist wieder ja fällig im Zweifelsfall. Das Schlimme an der Sache ist, dass es kein Einzelfall ist. Es ist nur ein sehr prominenter Fall. Ja. Du kennst mehr, oder was? Ja, also mindestens 34. So, und noch, das war eine stichprobenhafte Prüfung vom Bundesrechnungshof. Ich glaube, da komme ich später noch zu. Ja, und das muss ja auch heißen, theoretisch in Bedrängen ist, weil wir haben ja schon gesehen, was passiert, wenn dem Herrn Habeck aus irgendeiner Richtung Gefahr droht. Dann wirft sich der Bundestag mit seinem gesamten Gewicht davor. Naja, und ich meine, die CDU in Schleswig-Holstein sagt, okay, wir müssen jetzt gucken, ob wir dieses Projekt trotzdem irgendwie realisieren können mit irgendwelchen anderen wirtschaftlichen Partnern. Die halten da sogar noch dran fest. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem, dass man dem Habeck persönlich anlasten. Ich meine, hey, er hätte besser draufschauen sollen und er hätte dafür sorgen sollen, dass es ordentlich dokumentiert wird und dass das alles ordentlich abläuft. Klar, aber er ist nicht der Einzige, der das so macht. Das macht kaum einer. Also ja, es ist wirklich... Ja, man muss alles selber dokumentieren und die können einfach machen. Einfach machen. Ja, hier. Ja, das war auch ein Knaller, der jetzt rauskam. ArcelorMittal, die machen im Endeffekt zwei Werke, machen sie nicht. Die machen nicht die Projektfortführung, die sie geplant hatten. Ja, also die wollten im Endeffekt Dichtreduktionsanlagen, Elektrolichtbogen, Öfen und Wasserstoffinfrastruktur, Umwandlung und sowas an diesen Orten bauen. Dafür sollte 1,3 Milliarden Euro Staatshilfe gezahlt werden, auch wegen Wasserstoffinfrastruktur, dies, das und jenes. Und die sagen jetzt im Endeffekt, okay, wir sind ein Teil dieser Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen, allerdings wird sonst nicht genug Infrastruktur aufgebaut, dass es sich lohnt für uns an diesem Standort das zu machen. So, das ist im Endeffekt der Punkt. Die sagen jetzt nicht, grüner Stahl ist doof oder sowas. Die sagen nur im Endeffekt, okay, die Voraussetzungen sind einfach nicht gegeben. Tut uns leid. Das war eine Menge Förderung für aus, ne? Ja, und aber hier ist es so, dass diese 1,3 Milliarden noch nicht geflossen sind. So, ja, wenn sie abgelehnt haben, dann wäre es ja auch schwierig. Ja, dann wäre ich jetzt wirklich froh, dass wir keine grüne Regierung mehr haben, weil ansonsten hätten die denen garantiert gesagt, ja, sagt uns einfach, wie viel ihr braucht. Also die haben die Förderung nicht abgelehnt, die haben die Förderung angenommen, haben aber jetzt im Zuge des Fortschreitens des Projektes gesagt, nein, wir ziehen uns von dem Projekt zurück und nehmen deswegen auch diese 1,3 Milliarden nicht an. Also abgelehnt haben sie nicht, sie haben sie angenommen, okay. Sie haben sie gesagt, okay, nee, wir wollen sie doch nicht haben. Das reicht auch noch nicht mal, haben die wahrscheinlich gesagt, weil sie rechnen können. Weil sie Grundrechenarten beherrschen, wie da der gute Gerd Wollmann auf Twitter gesagt hat. Ja, also der Strompreis ist natürlich ein großes Argument gewesen, aber das größere Argument war hier, wir sollen quasi ein Knotenpunkt für die Wasserstoffinfrastruktur sein, aber alles um uns herum wird nicht gebaut, was wir in unserer Planung geplant hatten, dass das gebaut wird. Aber diese Projekte finden nicht statt und darum findet unser Projekt nicht statt. Das ist eigentlich der Punkt. Ne, weil Fördergeld mit Strom, das zu kompensieren, das wurde den Konzernen ja mehr oder weniger schon durch die Blume zugesagt, dass es da irgendwann einen Industriestrompreis geben wird, der halt die Investitionen in den Standort Deutschland wettbewerbsfähig machen. Mhm. Also, aber Thyssen lässt sich darauf ein und die rechnet sich das auch, oder wie? Ja? Tja, also und Salzgitter macht weiter, ne, ThyssenKrupp will ja theoretisch auch weitermachen. Wollen wir weitermachen. Wir haben wahrscheinlich keine andere Wahl mehr. Die haben ähnliche Projekte am Laufen und die sagen, okay, wir machen. Ihre Sachen nicht schnell genug ins Ausland gekriegt jetzt. Ja, die haben ihren Ofen doch auch schon gekriegt, meine ich, von der EU. Ne? Das ist schon Milliarden zu spät. Ja. Jetzt können sie nur noch... Salzgitter, ThyssenKrupp und Saar Holding Steel. Die okay, drei von. Dann gab es noch diesen Artikel, das ist tatsächlich ein anderer Artikel, aber auch im Spiegel, mit dem Titel ArcelorMittal Stopp grüner Stahlproduktion stößt auf harte Kritik und hier diesen Twitter-Verbreitung mit trotz Subventionen in Millionenhöhe sieht der Stahlkonzern ArcelorMittal wenig Perspektiven für umweltfreundliche Produktion. Die Linke und Gewerkschaften vermuten dahinter eiskalte Geschäftsinteressen. Eiskalt, knallharte und Rechenarten. Eiskalte, die eiskalten Geschäftsinteressen, ne? Wenn man weiß, dass es nicht aufgeht, die Rechnung. Es ist einfach diese Realität, ja, genau. Ist einfach eiskaltes Geschäftsinteresse, ja. Die Linke sagt, die wollen da nicht langfristig Geld verdienen. Das wollen die einfach nicht. Also. Ja, ja, Linke neigen zu gewinnen und so. Können niemanden gewinnen und so. Das ist, ja, die wollen die Welt einfach nicht retten. Das ist einfach kein gutes Geschäft. Und man muss mal wirklich sagen, das Projektvolumen hatte, glaube ich, insgesamt über 10 Jahre, muss man allerdings auch sagen, glaube ich, über 18 Milliarden. Ich weiß jetzt nicht, ob die 1,3 Milliarden damit reingerechnet werden, aber nur so, es ist jetzt nicht so, dass der Staat das Projekt zu 100% gefördert hat. Mhm. ThyssenKrupp hält die Fahne hoch und sagt hier, wir machen das. Ich habe davon jetzt nicht so viel gehört, außer dass sie halt in diesem anderen Projekt mit 5,6 Milliarden drin sind. Ach ja, und hier sind wir bei der Umfang und Methodik von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in der Planungsphase bei Förderprogrammen des Bundes. Soll ich es einfach kurz machen? Ich habe ja vorhin schon ein paar Punkte angesprochen. Im Endeffekt ist es so, dass die Wirtschaftlichkeit von allen Förderprojekten theoretisch geprüft werden muss. Da ist die Frage, gibt es da das Personal, das es prüfen kann und so weiter und so fort. Und das soll ja Korruption vorbeugen, das soll Verschwendung von Steuergeldern vorbeugen und es soll halt die Wirtschaftlichkeit für die Bundesrepublik maximieren. Wirtschaftlichkeit heißt, wie gut ist es für die Allgemeinheit? So, ne, wenn das Unternehmen das alleine macht, funktioniert das so und wenn wir denen Förderung geben, dann funktioniert das viel besser und die Allgemeinheit hat davon einen Vorteil. Ja, gut ist nur, wenn die Förderung zurückkommt, ne, dass die Firma so viel Geld verdient, dass sie die Förderung dann zurückbezahlen kann oder so. Ja, und da gibt es halt Modelle vom öffentlichen Personennahverkehr, wo man den Nutzen für die Allgemeinheit ziemlich klar benennen kann, ne, bis hin zu irgendwelchen anderen Projekten wie ein Batteriehersteller in Norddeutschland, der da halt eine strategische Batteriefabrik aufbauen will. Und ja, der Bundesrechnungshof hat halt bei verschiedenen Projekten das einfach mal geprüft, wie hat das funktioniert. Ne? Man hat erstmal das Projektziel definiert, da fängt das Problem schon an, bei der Definition vom Projektziel. Die sind meistens nicht konkret, die sind meistens sehr lapidar gehalten, sind in der Form geschrieben, dass man einfach nicht genau weiß, was ist jetzt die konkrete Sache. Wie man beim öffentlichen Personennahverkehr sagen könnte, okay, die kostengünstige Beförderung von Personen in einer Ortschaft von A nach B, ne, und Umweltschutz und billiger und weniger Verbrauch von Straßen, weniger Parkplatznot und dann gibt es ja ganz viele Argumente, die dafür sprechen würden. Ne? Und da wird einfach gesagt, ja, wir haben das Ziel, das zu machen und es wird wenig begründet. Punkt 1. Punkt 2, Alternativen. Ja, gibt es Alternativen, die dazu, ne, gibt es andere Firmen, die was Ähnliches machen, bei denen die Fördergelder besser angelegt sind? Ein Punkt. Ne, da denkt man gar nicht dran, aber theoretisch muss das geprüft werden. Ne? Und macht der Bund irgendwas selber Ähnliches, was einfach mit mehr Geld ausstatten könnte, um den gleichen Effekt zu erzielen. Also typisch kann das Privatunternehmen das besser oder kann der Staat das besser machen. So eine Prüfung. Und dann, auf welche Art und Weise wird die Förderung zugestellt? Dann gibt es 15 Finanzierungsmöglichkeiten, direkte Zahlungen, Bürgschaften und wie sind die Bürgschaften ausgestaltet? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Das muss theoretisch alles bei diesen Projekten geprüft werden. Und bei den meisten Projekten war es so, dass eine Sache vorgegeben war und andere Optionen nicht geprüft wurden, in allen von diesen Schritten, den ich gerade gesagt habe. Und beim letzten Schritt dann natürlich auch, wie sind die Kriterien für die Fördergeldvergabe und wonach ne, was muss am Ende bei rumkommen. Ne? Aber wenn ganz am Anfang schon, was ist das Ziel dieser Maßnahme, ganz wischiwaschi formuliert wurde, hapert es daran auch. Und bei einer Stichprobe von 34 Projekten, wo die ins Detail gegangen sind und andere haben sie nur oberflächlich geprüft, haben 31 von diesen Projekten alle Kriterien nicht erfüllt. So, das ist eine gute Quote. Und ne, da wird natürlich jetzt gemahnt, es braucht mehr Fachpersonal, dass halt diese Prüfungen stattfinden. Es muss vor allem eine Transparenz hergestellt werden, weil in den meisten Fällen ist es so, alles, was ich jetzt gerade aufgedröselt habe, sorry, wenn es langweilig war, aber es ist sehr, sehr bürokratisch, wie es eigentlich sein muss. Ne? Und diese Schritte müssen ja alle dokumentiert werden. Ne? Und da muss gesagt werden, okay, wir haben hier Northvolt und ne, wir haben noch die drei anderen Firmen geprüft und das kommt aus den Gründen nicht in Frage. So, und ne, wir geben denen jetzt 600 Milliarden per Wandel Schuldverschreibung, weil eine Zug-um-Zug-Bürgschaft auf dem Treuhandkonto ohne Hinterlegung von irgendwelchen weiteren Sachen irgendwie nicht, ne, das muss alles dokumentiert sein, passiert auch nicht. Und der Bundesrechnungshof ist ja da, um das zu prüfen. Und das hat er geprüft und er hat gesagt, nochmal, in 31 von 34 Fällen, die die intensiv geprüft haben, alle Kriterien durchgerasselt. Also eigentlich sind diese Projekte alle nicht verwaltungstechnisch in Ordnung und müssten überprüft werden, gegebenenfalls auch auf Eis gelegt werden. Also ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt wirklich eine Konsequenz rauskommt, weil was in diesem, da stehen wirklich Sachen drin, die ich übertreibe nicht mit dem, was ich sage. Ne? Also die formulieren das noch viel schärfer. Aber das sind ja alles Regelungen aus einer Welt, wo wir ja noch nicht in die schöne Utopie der Zukunft und Klimaneutralität und alles Mögliche reisen wollten. Und jetzt müssen wir uns doch einfach nur diesen Regularien entledigen, oder? Das ist doch eine Bürokratieabbau. Also einfach das Geld auf den Tisch packen und fertig, oder nicht? Ja, also wie gesagt, die halten sich nicht an ihre eigenen Regeln. Ne? Hier, das Förderziel abstrakt zu beschreiben, reicht nicht aus. Also ein Förderziel abstrakt, wenn ein Bürokrat sagt, das ist zu abstrakt beschrieben, dann wisst ihr alle, was das heißt. Ja, ist das nicht die Form von Bürokratieabbau, die gemeint war, ne? Ja, hey. Stimmt, Bürokratieabbau. Ja. Ja. An der Stelle ist das ein bisschen falsch, natürlich. Ja, und hier haben wir den interessanten Fall vom Schwachkopf, ne, mit dem Habeck und dem Schwarzkopf-Flaschending da drauf. Ja, der Fall hat halt mehrere seltsame Wendungen genommen. Erstmal, dass er überhaupt angeklagt wurde und jetzt sind bestimmte Sachen sind auf jeden Fall klar. Klar ist, er wurde im Endeffekt, ach, jetzt muss ich selber nochmal gucken, na, wo ist er? Ja, also wer hat den überhaupt angeschwärzt? Er wurde auf einem Portal angeschwärzt. Moment, eine Polizistin hat ausgesagt. Wo ist es? Eine Meldestelle namens Hessen gegen Hetze habe Niehoffs Account entdeckt und das Schwachkopf-Meme an das Bundeskriminalamt gemeldet. So, was ist daraufhin passiert? Dann hat er eine Hausdurchsuchung bekommen. Dann wurden die elektronischen Geräte beschlagnahmt. Da meinte sein Anwalt, hat er auf Rechtsmittel vor Ort verzichtet, weil er ein Protokoll unterschrieben hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Und deswegen können alle anderen Sachen, die aus dieser Hausdurchsuchung, bei dieser Hausdurchsuchung gefunden wurden, was ja im Endeffekt nur eine Durchsuchung der Computer war und der Accounts, gegen ihn verwendet werden. Und das ist jetzt passiert, weil die ursprüngliche Sache ist fallen gelassen worden. Viele andere Sachen sind auch fallen gelassen worden. Volksverhetzung und sowas ist auch nicht mehr auf dem Tisch. Ja, und angefangen damit, dass das Schwachkopf-Meme, das den Fall und den Rentner Niedhoff bekannt gemacht hat, ist nicht mal mehr Teil der Anklage. Ja, also die Durchsuchung wurde damit begründet, weil er keine Rechtsmittel gegen die Durchsuchung eingelegt hat, durften andere Sachen genutzt werden und da hat er jetzt wegen vier Sachen, hat er im Endeffekt ein Ordnungsgeld bekommen. Ne? 55 Tagessätze auf 15 Euro wegen Verwendung von Kennzeichen terroristischer oder verfassungsfeindlicher Organisation. Ja, und hier geht es halt wieder um die Sozialadäquanz, die wir auch im anderen Fall schon mal hatten, ne, wo alles für Dingenskirchen darf man nicht sagen, weil bestimmte Sachen einfach tabuisiert sind. Und hier ist halt auch tabuisiert, dass der Hitlergruß gezeigt wird. Ne? Und das ist eben nicht zu vergleichen mit dem durchgestrichenen Hakenkreuz, weil das Hakenkreuz ist ja auch tabuisiert, aber da gab es ja sogar vor dem Verfassungsgericht einen Fall, dass ein durchgestrichenes Hakenkreuz eindeutig, ne, so eindeutig ist, dass es dann nicht mehr unter dieses Tabu fällt. Aber der hat hier gegen dieses Tabu verstoßen, unter anderem, ne, wie gesagt, mit dem einen Bild, wo eine Dame quasi den Arm hebt. Das ist schon krass, ja, aber wie das Ganze passiert ist. Aber auf Twitter hat man da ja schon eine Gegenüberstellung auch gesehen diese Woche. Zum Beispiel halt das Spiegel-Titelbild mit Donald Trump. Ich weiß nicht mehr, von wann das war, wo er da mit so einem übergeworfenen Cape steht und halt auch den rechten Arm ausstreckt. Das ist dann wieder erlaubt, wenn ich der Spiegel bin. Ja, muss aber man. Aber eine satirische Verarbeitung. Vorweggenommen, er sagt, ja, es ist ja keine comichafte Darstellung. Es handelte sich um ihr reales Gesicht und das ging ja beim Trump auch. Ja. Es ist lächerlich. Also es ist eindeutige Gesinnungsjustiz und politische Justiz. Das ist ganz klar dazu da, um einen Chilling-Effekt zu erreichen und Leuten die Schere in den Kopf zu rammen, die sie noch nicht drin haben. Das ist ein komplett politischer Prozess gewesen. Das ist ein politisches Urteil und ich zweifle zunehmend an der Unabhängigkeit unserer Justiz. Nun, es ist so, dass es gibt solche Richter und solche Richter, die so und so entscheiden, und wenn es halt durch alle Instanzen geklagt wird, werden die Leute im Endeffekt freigesprochen. Das hat sich ja jetzt in vielen Fällen bestätigt, dass es so anscheinend abläuft, grundsätzlich. Ne? Aber hier geht es wieder um die Sozialadäquanz, dass sie nicht gegeben ist, ne? Dass halt das Tabu bestehen bleiben muss. Und wir haben ja den anderen Fall, ne, mit From the River to the Sea. Ja, da ist ja im Endeffekt eine Dame freigesprochen worden mit genau der gegenteiligen Begründung. Dieses Tabu gilt nicht, weil durch die Vorstellung einer ausführlichen historisch-wissenschaftlichen Analyse der Parole durch eine LKA-Sachverständige kam die Richterin aus mehreren Gründen zu der Überzeugung, dass es sich nicht um ein Hamas-Kennzeichen handelte. Hier wurde diese Parole From the River to the Sea von der Nancy Faeser quasi deklariert durch eine Verfügung, dass es halt eine verfassungsfeindliche Parole ist. Und damit unterliegt sie eigentlich auch der Tabuisierung, genauso wie die Sachen, wegen denen jetzt verschiedene Leute auch verurteilt worden sind. Aber die Tabuisierung gilt hier nicht, weil die aktuelle Verwendung durch die Hamas umstritten ist, sagt die Richterin. Und wie gesagt, die historisch-wissenschaftliche Analyse der Parole durch die LKA-Sachverständigen. Ja, da, so eine Analyse wird bei, ich sag mal, alles für Dingenskirchen, wofür die anderen verurteilt waren, da wurde genau diese Argumentation nicht zugelassen. Ne, das ist das, was du vorhin gesagt hast. Angeblich hat Frau Faeser sich auch darum gekümmert, weil auf der einen Seite wird so entschieden, auf der anderen Seite wird mit genau den gleichen Argumenten gegenteilig entschieden. Ja, auf der anderen Seite hat Frau Faeser ja jetzt, dass er angeblich erleichtert, die Leute, die Extremisten aus dem Staatsdienst zu entfernen. Also kann man ja direkt mal klingeln, dann würde ich sagen, bei diesen Experten, die da meinen, dass on the river to the sea. Also das fand ich einfach vor diesen Fällen, die ich hier ja vorgestellt habe, und diesem Fall auch, wo, wie gesagt, es gilt das Tabu, ne? Die Sozialadäquanz ist nicht gegeben, das heißt in den Kontext stellen und nicht verherrlichen, sondern es sogar schlecht machen. Ne? Das Hakenkreuz, was durchgestrichen ist, ist eine Ausnahme, so, aber das ist höchstrichterlich bestätigt. Alles andere, da gilt das Tabu. Für alles, was halt verfassungsfeindliche Zeichen sind. Und was verfassungsfeindliche Zeichen sind, das deklarieren die Innenminister. Und Nancy Faeser hat halt, wie gesagt, From the River to the Sea als das deklariert. Und diese Richterin in Berlin hat jetzt gesagt, nein, das geht nicht. So, ob das jetzt stehen bleibt, keine Ahnung, aber es ist halt wirklich interessant, wie kommt mit der genau der gleichen Begründung die einen verurteilt werden, die anderen nicht. So, und das ist dann halt anhand von gewissen politischen Linien und politischen Meinungen, die Angeklagten haben, dann in die eine oder andere Richtung geht, ist halt traurig. Ja? Das ist schon ein Zufall, dass immer so einseitig passiert. Schon sehr seltsam. Ja, der Jochen Wittner von der Zeit, der ist ja aktuell Korrespondent in UK für die Zeit und berichtet da mal viel halt aus Großbritannien, was da so los ist. Und der hat sich jetzt hier mal in so einem 7-Minuten-Videoclip dieser Frage gewidmet, wie es um die Meinungsfreiheit steht in England. Und hat er das Beispiel von diesem einen Herrn, der da mal angesprochen wurde von Polizisten nach so einem neuen Statut, was die da bekommen haben für sogenannte No-Crime-Hate-Incidents, wo denen also gesagt wurde, sie sollten irgendwelche Leute damit konfrontieren, dass sie da ja wohl was Böses gemacht haben aus Hass. Und was aber keinesfalls irgendwie illegal ist. Und das haben die halt getan in dem Fall mit diesem Herrn. Und sein Vergehen war, dass er darauf bestanden hat, dass Geschlecht für ihn was Biologisches ist und halt eben nicht was ist, was man sich selber aussucht. Die haben auch nicht genug zu tun oder so. Und das hat dann zu so einer Konfrontation mit der Polizei geführt, die halt bei ihm zu Hause vorbeigekommen sind und ihn darauf hingewiesen haben, das sei ja wohl nicht illegal, was er da gemacht hat, aber trotzdem pfui pfui. Und er ist dann dagegen vorgegangen und hat auch recht bekommen, aber halt alleine die Tatsache, dass es sowas überhaupt geschafft hat. Und das ist halt das Ergebnis von solchen, das logische Ergebnis von diesen ganzen Bestrebungen, die wir halt haben von allen möglichen NGOs, ne, dieses ganze und Meldestellen und so. Und Schulungen der Polizei, die reden ja immer davon, dass die Polizei geschult werden muss. Ja. Und die müssen ja nicht geschult werden darüber, was im Gesetzbuch drin steht. Also ich meine, müssen die schon, aber, ja, aber nicht von irgendwelchen NGOs. Und das die Interpretation, ist ja deren, ne? Das, ist ja deren, das gehört ja zu deren Grundausbildung dazu, dass sie natürlich wissen sollten, was das Gesetz ist. Und das gibt es natürlich auch immer mal so Fälle. Ich erinnere mich doch noch an dieses berühmte Video von dem einen Typen, der mit seinem Fahrrad über den Zebrastreifen fährt und dann irgendwie hier ein Knöllchen kriegt und dann nach Hause fährt mit seinem Laptop und wieder zurückkommt und sagt, hier, ich habe das nochmal nachgeschaut, man darf auch über den Zebrastreifen mit seinem Fahrrad drüber fahren, solange halt kein Auto kommt, weil man hat halt kein Vorrecht, so wie ein Fußgänger, also die Autos müssen nicht anhalten, aber wenn natürlich kein Auto kommt, dann kann man auch mit dem Fahrrad über den Zebrastreifen fahren, das wusste der Polizist wohl nicht. Aber es kam ja ein Auto. Er hat ja Autos behindert wohl. Nee, hatte er nicht. Okay, habe ich so gelesen in den Kommentaren. Und ja, also solche Sachen ist natürlich schon so, dass das nicht jeder irgendwie alles irgendwie weiß, aber ja, das wissen wahrscheinlich die meisten Anwälte oder irgendwer ja auch nicht unbedingt jedes Detail über alle Sachen irgendwie, müssen wir uns nochmal nachschauen. Ja. Aber ja, es kommt halt darauf an natürlich, dass dieses ganze System von wegen, ja, wir haben irgendwelche Dinge, die finden wir nicht gut, aber die sind nicht gegen das Gesetz und ja, aber lass mal die Polizei irgendwie auf alles ansetzen und denen irgendwie sagen, ist das denn überhaupt so wichtig, ob das jetzt wirklich gegen das Gesetz schon verstößt oder könnte da nicht einfach schon mal präventiv genau, die Meldestellen sind das auch nicht so eng, ne? Das haben sie doch extra in den Meldestellen eingerichtet, das würde sich das schon mal beschweren. Wir suchen das Richtige raus, wo man dann fragen kann oder so. Wir schaffen halt denen das Klima dafür. Ja. Ja, das ist hier mal wieder so ein Stück um den Herrn Helferich hier. Und da hatten uns ja damals, als ich mich hier schon gefragt hatte, wie man überhaupt auf die Idee kommt, den jetzt einfach so wieder aufzustellen für die Landesliste von der AfD, Nordrhein-Westfalen, da hatten hier schon einige Leute, die da wohl ein bisschen firmer sind, hier bei uns in den Kommentaren mich darauf hingewiesen, dass es der wohl irgendwie angeblich was in der Hand haben sollte gegen seinen Landesverband, weil die irgendwelche Dinge da wohl irgendwie machen würden, die nicht so ganz koscher seien oder so. Und jetzt wirft er denen hier irgendwie Veruntreuung vor von Parteigeldern. Aber nicht in der Vergangenheit, sondern jetzt irgendwie, also es ist so, dass der Spiegel hat über den irgendwelche Berichterstattungen gemacht, dass er irgendwelche Briefe angefangen hätte mit Heilchen oder so und irgendwelchen Leuten gesagt hätte, er hätte ihnen ja schon eine gute Rassenliteratur irgendwie empfohlen oder so. Heilialo, fällt mir da nur ein. Und jetzt hat also der, also das war Spiegelberichterstattung, dann hat jetzt sein Landesverband ihm gesagt, das schadet uns, also in unserem Ansehen als AfD und der Bundesverband wohl auch, und hat ihm halt gesagt, er soll gefälligst juristisch dagegen vorgehen, gegen diese Berichterstattung vom Spiegel. Damit sie halt sagen können, ja, das ist ein laufendes Verfahren und wir gehen dagegen vor und das ist halt nicht rechtsmäßig und so. Er sagt, er hat keinen Bock dagegen vorzugehen, weil das ja eh schon alles lange zurückliegt und unwahr ist und also das Geld ist ihm zu schade irgendwie so für den Rechtsstreit. Die haben ihm angeboten, dass sie ihm den Rechtsstreit bezahlen. Und jetzt sagt er, wenn ihr den Rechtsstreit bezahlt, dann dürft ihr das ja nicht, weil dann würdet ihr ja quasi das Geld, was ihr habt, um eure politische Tätigkeit auszuüben, dazu verwenden, mir irgendwelche Gerichtsprozesse zu bezahlen, also die er ja als Person führt, wegen seinem Persönlichkeitsrecht in erster Linie. Die sagen, wir haben das mit unseren Anwälten geprüft und die meinen, das wäre okay. Er sagt, das wäre Untreue. Und die sagen jetzt, ja gut, wenn du eh nicht daran interessiert bist, dann haben wir halt das Problem und überhaupt, es liegt auch ein Aufschlussverfahren gegen ihn vor. Also es ist komisch. Es ist einfach nur komisch. Also ja, ich hatte auch irgendwas gehört von diesem Vinzenz aus NRW, dass er wollte auch irgendwas verklagen oder so, ich weiß gar nicht genau. Also, ja, das hilft jetzt aber auch nicht weiter. Das ist irgendwie ein bisschen schräg, was da momentan abgeht in NRW bei der Partei. Nö. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Aber dass sie denen das vorwerfen werden jetzt, das ist, denke ich mal, nicht unwahrscheinlich, ja. Das haben sie auch in der Vergangenheit schon. Auch das ganze Auftreten von dem Herrn ist natürlich jetzt auch nicht, ja, also nicht unbedingt so, dass es da große Zweifel daran lässt. Also ich träume das durchaus zu, solche Dinge, solche Aussagen in der Vergangenheit getätigt zu haben. Ja, nur schon, nur andererseits, deswegen habe ich es auch erwähnt, traue ich dem Vinzenz eigentlich nicht zu, dass er sowas in NRW macht unbedingt, also durchgehen lässt oder so. Ja, keine Ahnung, wer dann in die Untreue eingestiegen hat oder so, wenn es wirklich so sein soll. Ja, die Untreue soll ja jetzt für diese Sache jetzt sein, dass sie ihm das Geld dafür geben, dass er diesen Prozess führen kann. Okay. Aber dazu kommst du ja jetzt sowieso nicht. Und ja, keine Ahnung. Schauen wir mal, was daraus wird. Klingt für mich, als wenn da noch ein bisschen was kommt, Emi. Ja, das bestimmt. Ne? Die Heidi Reichenschreck wollte ins Kontrollgremium. Doch die CSU möchte nicht so. Ich meine, auch andere Leute können dann scheinbar teilweise mal nicht gewählt werden oder so. Und dann kriegen sie in den Vorsitzenden irgendwelchen Gremien und Untersuchungsausschüssen nicht. Ja, hier trifft es dann mal die Reichenick. Und die Begründung kann man sich ja denken, ne? Ist jetzt links und so weiter. Ist ja auch so. Man plaudert schon wirklich auch die falschen Sachen aus, ne? Plaudert schon wirklich bei den falschen Leuten die falschen Sachen aus auch, ne? Also würde ich ihr auch zutrauen. Aber das, ja gut, das haben sie jetzt so direkt nicht gesagt. Aber dass natürlich von den Grünen überhaupt irgendwelche Leute da drin sind, das bei sich halt auch schon verkehrt. Und ist nicht sogar der Dingens da auch der Vorsitzende von dem Ausschuss hier, der Notz, ne, ja. Von Notz, ja, ich glaube schon. Der ist auch nicht bisher wirklich ein Brandenauer Freund. Notz. Oh. Aber du hast die Quelle gefunden. Ja, genau, ich habe das nochmal rausgesucht, weil da war so cool. 3 Jahre alt. 3 Jahre. Genau, 3 Jahre ist das auch schon alt. Und nach diesem Videoausschnitt, den wir jetzt hier gleich hören, da frage ich mich dann wirklich, warum wir da diesen ganzen Kram nicht einfach verbieten. Also ich meine, wenn wir schon irgendwelche Organisationen verbieten, warum dann nicht das? Also, aber spielen wir mal ab. Ist das dann richtig so, Selbstjustiz zu üben oder dass die Bevölkerung selber Justiz übt oder Strafe verübt? Ja, also nach meiner Meinung ja. Ich bin Verfechter der Selbstjustiz, weil in manchen Sachen einfach der Staat versagt, sei es deshalb, weil er viel zu überfordert ist, weil Gerichte überfordert sind oder auch einfach, weil Strafen überhaupt nicht angemessen sind. Und wo ist die Grenze? Inwiefern die Grenze? Ja, wo hört denn die Selbstjustiz dann auf? Nicht nur körperliche Gewalt, sondern wenn es sein muss, auch bis zum Tod der anderen Person. Also willst Also es gibt kein Ende. Ja. Und das Ganze halt auch im Lichte der anhaltenden Solidaritätsbekundungen für diese Person, die sich Maja nennt, die in Ungarn halt zu Recht nach Gewaltverbrechen hin, kaltblütigen Angriffen, körperliche Gewalt mit Gegenständen gegen andere Personen im Knast sitzt. Und die halt genauso Leute wie die Frau Reichenschreck oder die Frau Göring-Eckardt, die sie wohl diese Woche besuchen fährt, gerne freisehen würden. Ja, genau, das sind diese Leute. Diese so Leute von der AfD ihre Ideologie. Ja, stell dir das mal vor, ja, was hier los wäre. Und da wird das alles als Folklore in Kauf genommen. Ja, die Meinhof war doch früher auch so, lass die Kinder doch. Ja, super Idee. Ja, doch, klasse. Da geht noch niemand, Staatsanwalt hinterher oder so. Und wenn du in dem Koordinatensystem lebst, kannst du natürlich auch ohne weiteres begründen, dass was am 7. Oktober in Israel passiert ist, nur ein Freiheitskampf ist. Hm? Wenn du erstmal so weit draußen schwimmst, wird der Sog nur immer stärker. Und du, ja, irgendwann wirst du es dir nicht eingestehen, aber du bist ein Faschist geworden, der bereit ist, Menschen umzubringen, weil sie anderer Meinung sind. Großartig. Ja, das ist überhaupt der Witz. Also du hattest ja nur diesen Ausschnitt. Ich habe mir jetzt dieses ganze Video angeguckt und dieser Typ, dieser Antifa-Typ, der sich da als Punk einfach nur bezeichnet, als Spitzname, der kommt aus der rechten Szene. Also der wird halt gefragt, wie er dazu gekommen ist und da sagst du, ja, früher war ich genau bei dem umgekehrten Ding. Ja, das also ist genau das Buch wie der Schlomo auch. Der hat den doppelten Horst Mahler mit Pirouette gedreht quasi. Ja, es gibt ja auch diese kolportierte Äußerung von Hitler, nachdem er gesagt hat, halt Kommunisten wären ihm eigentlich lieber, weil Fanatiker kann man umpolen. Ja, das habe ich schon allen möglichen Leuten dazu geschrieben gehört, aber weiß ich nicht. Ist ja, das egal. Ist der Punkt. Ideologie ist nicht wichtig. Wenn du deine gewalttätigen Triebe ausleben willst, dann findest du einfach irgendwas. Eben. Ja, mich erinnert das an Hollywood, ne, wo immer der Gute dann trotzdem mal ganz viele Leute umgelegt hat, dem immer noch der Gute ist und dann das Gute gewinnt am Ende. Ja, und früher sind die Leute, die sich früher nicht zugehörig gefühlt haben, sind halt Punks geworden oder Goths oder irgend sowas und heute werden die halt Vogue. Mit dem Bonus, dass ihnen das auch noch Macht und politischen Einfluss gibt, weil Hintermänner das missbrauchen. Super. Ja, vielleicht hat die Politik auch gemerkt, dass das Gruppen sind, die man ausnutzen kann oder so und haben wir jetzt damit angefangen. Früher noch nicht so oder so. Ja, weiß nicht, ob die Politik das merkt, dass man das ausnutzen kann. Ich habe eher das Gefühl, dass da genug Idioten sitzen, so kleine Jettes und so, die das einfach nur richtig und wichtig finden und dahinter rubbeln sich dann irgendwelche Leute die Finger, weil sie sich halt schon darauf freuen, dass damit das ganze System halt aus den Angeln gehoben wird und dahinter diese Leute einfach beiseite geschafft werden und man dann ein ganz anderes System da irgendwie dafür einführt. Ja, und die Leute auch keinen Bock drauf hätten und ich habe auch diese Woche mal wieder den Juri gesehen. Den Juri Besmenow. So. Seine Ausführungen über die Mittel da im Kalten Krieg. Und ja, das passt halt genau auf dieses ganze Gedöns, das ganze Gerede von diesen Leuten. Aber jetzt, um da nochmal drauf zurückzukommen, jetzt hier konkret, es ist wirklich, der macht auch diese Umkehrung, die hier der Homo Duplex da auch in seinem guten Kommunismus-Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann müsst ihr es euch unbedingt natürlich anschauen, den ersten Teil davon. Leute, kommt auch bald. Und nämlich dieses Ding von wegen so nach dem Motto, ja, wir machen ja eigentlich das, was die anderen auch machen. Also er sagt dann so, ja, wir sind ja Antifaschisten und eigentlich sind ja alle Antifaschisten. Und hier der Leroy, hier der Moderator, sagt dann so, ja, bin ich jetzt auch? Ja, bist du auch? Und alle sind Antifaschisten. Und dann einfach nur so, ja, wir machen das halt das Gleiche, was ihr wollt, machen wir auch. Ne? Und das ist ja Selbstjustiz. So, er sagt ja auch so, ja, die haben ja nicht die Mittel und so und nicht die Zeit und so weiter. Also tut einfach so, als wäre das ja auch vom Staat quasi auch, wenn der Staat das könnte, würde er ja auf die Nazis auch einprügeln, einfach so blind oder so. Und verkennt ja damit im Endeffekt ja auch, dass es halt eigentlich nicht illegal ist, diese Ansichten zu haben, selbst irgendwelche rassistischen Ansichten zu haben, solange wie man halt eben deswegen keine Person irgendwie dann anders behandelt. Ne? Also diese Gedanken zu haben, und das ist ja erstmal nicht, also es ist vielleicht moralisch nicht in Ordnung, aber der Staat lässt das ja zu. Genauso wie es der Staat ja auch bei ihm zulässt. Ja, aber er ist ja gewaltbereit, das sagt er ja selber. Und das ist ja, und das darf er ja sagen und das darf er zum Ausdruck bringen. Ja, aber das ist ja die Schwelle, wo man dann sagt, dass es halt nicht mehr in Ordnung ist. Das ist ja genau die Schwelle. Deswegen sage ich ja auch, also das ist eigentlich dieser Punkt, wenn man sich da hinsetzt und sagt, ja, das geht hier bis zum Tod und so. Ja, das ist nicht mehr in Ordnung. Das ist halt genau das Ding. Also wenn man hier irgendwie im Kaffeesatz von irgendwelchen AfD-Lern lesen kann, um die verbieten zu können, dann muss man halt jede Leute, die sich da in irgendeiner Art und Weise auf diese Seite da stellen, aber schon dreimal verbieten. Ja. Staatstreue Antifa, richtig kommentiert, korrekt. Das ist ein Witz, ne? Mir auch. Ja, und die ARD hat, ich wusste das gar nicht, es gibt auch Tatorte als Hörspiel quasi. FDP-Ultras. Weil das und, läuft, ne? Nee, das sind nicht FDP-Ultras hier. Das sind die Marktfaschisten, um die es hier geht. Und ich lese das mal komplett vor, das muss man einfach komplett gehört haben. Vertreter eines freien Marktes seien Marktfaschisten, also hier von Apollo News, die einen in Anführungsstrichen autoritären Liberalismus fordern. Geht das überhaupt? Autoritärer Liberalismus? Ist ja, laut Frankfurter Schule-Fans, die Bücher darüber schreiben, ja. Das ist doch ganz einfach. Ihr seid jetzt alle frei oder ich bringe euch um. Warum oder? In Anführungsstrichen, Geld sei frei, aber Menschen nicht. So kriminalisiert der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Ideen des Wirtschaftsliberalismus in der Folge des Krimi-Hörbuchs ARD Radio Tatort vom 7. April, also schon eine Weile her, aber Radio Tatort hat wahrscheinlich auch keiner. In dem fiktiven Krimi, ja, mit dem Titel Das regelt der Markt, super Titel, geht es um eine dreiköpfige Gruppe von Unternehmern, ganz bestimmt, die in der niedersächsischen Stadt Verden eine Marktwirtschaft ohne Kontrolle durch die Stadt einführen will. Ja, alle drei Verder sind Attermant. Alter, ich meine, wie machen sie das? Ravioli-Dosen, Horten? Das kommt dann gleich, kommt gleich. Aber ja, das sind Verder dann wahrscheinlich. Das werden konkret planen die fiktiven Charaktere mit Hilfe von erotischen Partys niedersächsische Beamte zu verführen und zu erpressen, um dadurch den in Anführungsstrichen Marktfaschismus in Niedersachsen einzuführen. Ja, das wird garantiert gehen. Bin ich mir absolut sicher, wenn ich meine niedersächsischen Nachbarn so kenne. Also ich meine, irgendwelche Partys. Das ist ja jeden Dienstag quasi, ne? Ist ja hier großes Eisweit-Chat hier. Die drei Unternehmer und Drahtzieher werden dabei als bösartige, herrische und vulgäre Menschen präsentiert. Ist ja klar, aber die haben ja keinen Staat, ne? Deswegen haben die ja keine Mitmenschen und keine Familien und kein gar nichts. Wissen die hatten sich selber für die überhaupt dahin. Nur. Die zwei männlichen Drahtzieher werden zudem als inkompetente Dummköpfe inszeniert, ja. Kannst du mir richtig vorstellen. Ganz was Neues. Ja. Weil wenn man keinen Staat hat, dann hat man ja auch keine Ahnung, ne? Also, ist ja klar. Unter anderem versteht einer den Plan nicht, während der andere die Wörter einbinden und anbinden verwechselt. Am Ende ist es die Frau, die ihn erklärt, was Sache ist. Sie ist der Kopf des Ganzen. Und an der Stelle würde mich jetzt echt mal der Name interessieren. Hat die vielleicht einen österreichischen Akzent und heißt irgendwie Annika Mahler oder so? Und schreibt Kolumnen für die Zeitschrift Der Planet oder so. Die Ermittlung gegen die Gruppe übernimmt ebenfalls eine Frau, die sich in mehreren Szenen mit ihren Kollegen über den gefährlichen Liberalismus, den die Unternehmer vertreten wird, unterhält. Ich krieg jetzt langsam wirklich harte Kopfschmerzen von der Scheiße. Warum produzieren wir Hörspiele? Ich finde das gut. Von unseren Gebühren. Reine widerliche Propaganda, Strohmänner, die nur in den Köpfen von irgendwelchen Sozialistenleben. In Anführungsstrichen, die Ökonomie müsse maximal frei sein in einem minimal regulierten Staat und dazu müsse die Demokratie in einen autoritären Liberalismus umgebaut werden, in dem vielleicht. Ja, ist ja auch was ich von den echt libertären und liberalen Leuten oft höre. Wir müssen jetzt hier irgendwie einen Führerstaat aufbauen, der den Liberalismus bringt. Ja, das ist ja oft das so ist dieses immer Roadmap. Das ist dieses immer Aggressions-Ding da, was sie immer haben. In dem vielleicht die Menschen nicht frei sind, das gilt aber schon. Geld? Welches Geld denn? Das vom Staat? Ja, Bitcoin. Behauptet einer der Kollegen über die Idee des Liberalismus. Die Ermittlerin reagiert mit den Worten, das hört sich gefährlich an. Ja, es hört sich gefährlich an, ne? Frag mich ja, wer es erfunden hat. Ein Kollege stellt fest, dass solche Meinungen eine Demokratie wie Deutschland erlaubt sind, woraufhin ein dritter Kollege erklärt, ich finde nicht, dass man das sagen darf. Ja, da fängt es ja an, ne? Die Worte führen zu Taten. In einer anderen Szene liest die Ermittlerin einen fiktiven Artikel der Zeit vor, in dem davor gewahrt wird, dass es möglich sei, dass ein Land in die Hand von, in Anführungsstrichen, religiösen Fanatikern, die an den freien Markt glauben, fallen kann. Denen würde es zwar gelingen, die Inflation zu senken, aber daraus entstehe in Anführungsstrichen kapitaler Faschismus. Genau das sei das Thema, worüber in Anführungsstrichen naive deutsche Neoliberale nicht reden wollen, resümiert die Ermittlerin. Auf Nachfrage ihres Kollegen erklärt sie, es gehe dem Artikel konkret um den argentinischen Präsidenten Javier Milei. Dass Milei durch seine liberale Politik das wirtschaftlich aufgrund der vor seiner Amtszeit vorherrschenden sozialistischen Politik in einer Hyperinflation grenzende Land wirtschaftlich stärkte und Tausende von Menschen aus der Armut befreite, wird dabei nicht angesprochen. Ja, wie so vieles. Damit lässt die Folge des ARD-Krimi-Hörbuch tief blicken. Der Gruselfaktor der gesamten Folge soll darin bestehen, dass eine dreiköpfige Gruppe von Unternehmern die Ideen des Liberalismus vertritt. Nennen die das auch echt Liberalismus, nicht Libertarismus wenigstens? Also, wahrscheinlich schon, ne? Also es sind die Guten, in Anführungsstrichen, lehnen diese Idee der minimalen Kontrolle der Wirtschaft durch den Staat ab, als sei Liberalismus ein gefährliches, staatszersetzendes Konstrukt. Der öffentlich-rechtliche Sender kriminalisiert regelrecht die Idee eines freien Marktes, auf der Grundlage faktisch alle westlichen Demokratien fußen, ja. Ja, warum machen die das? Weil die das falsch finden, weil die das nicht wollen, dass es auf der Grundlage fußt, weil die das für den Ursprung alles Übels sehen, ist meine Meinung. Also, ja, wie geil, ne, also. Propaganda. Willst du etwa einen autoritären keine Gebührenfaschismus einführen, oder wie? Ja. Ja, man müsste natürlich dann noch weniger ausgeben, das ist schon richtig. Also wenn ich natürlich weniger Geld als Staat reinkriege, dann muss ich natürlich... Das ist die Notzone. Nee, also ich spüre euch hier nichts draus vor, keine Angst. Aber jetzt vergangene Woche war hier in Hannover ein Treffen von der Stiftung Leben und Umwelt. Das ist die niedersächsische Abzweigung von der Böll-Stiftung, von den Grünen. Und die haben sich über Verbünden wie Demokratie und Gesellschaft wieder zusammenfinden unterhalten. Und das war natürlich gruselig, aber wir wissen alle, also es war nichts Überraschendes dabei, es ist halt das übliche Ding von wegen, die anderen die anderen wollen hier teilen und die anderen. Sag mal was? Bryce? Naja, ihr seid schon wieder auf dem falschen. Ich hoffe nicht schon länger. Es hat euch schon wieder umgestellt hier auf dem falschen Output. Ja, oder vielleicht, wenn dein Mikro nicht gemutet ist, weil das ja bei dir, weil du ja nicht mit Kopfhörer hörst. Könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Okay. Sag noch was? Ja, jetzt müsste es wieder gehen. Undo Stress. Hey, check. Aber ich habe da jetzt gerade kein Video abgespielt. War der jetzt schon die ganze Zeit raus, oder wie? Ich weiß nicht. Ich habe nur irgendwo gelesen, der Ton. Irgendwas fehlt. Ja, Chris Solo schreiben die Leute. Bis auf Chris sind stumm. Okay. Ja. Ja, ihr wart ja auch wieder weg, aber ich weiß leider nicht, wie lange. Also, tut mir leid. Na gut, das wäre ja schon aufgefallen, wenn das jetzt für längere Zeit gelaufen wäre. Ja. Ich hoffe, ihr hört uns wieder. Ja, jetzt müsste es wieder gehen. Ich sehe das ja theoretisch auch, aber ich achte ja auch nicht die ganze Zeit darauf. Ja, kann passieren. Ich bin schon. Okay, also zurück zu diesem Kram hier. Das war ja halt in Hannover und das übliche Gedöns, die anderen spalten, die anderen sind gegen die Demokratie und die anderen machen Desinformation. Und wir müssen jetzt hier alle erziehen und allen Bildungen zukommen lassen, dass sie dann auch wissen, was unsere Meinung ist, mit anderen Worten die demokratische, und damit durch die Demokratie stärken. Und wir können ja mal ein bisschen diese Kommentare hier reinlesen, die da gekommen sind. Die haben ja aufgerufen, herzlich willkommen in unserem Live-Chat. Wie schön, dass ihr heute hier seid. Mein Name ist Viviane, ich bin Bildungsreferentin der Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen und begleite den Chat. Wir starten hier in wenigen Minuten, jetzt geht's los. Schickt mir während der Veranstaltung gerne eure Fragen, ich stelle sie dann hier vor Ort für euch. Spoiler-Alarm ist nicht passiert. Bitte seid unbedingt respektvoll miteinander und beachtet unsere Etikette. So, jetzt schreibt ihr der Erste. Ich bin seit Jugend im Grunde grün, Anführungsstrichen. Aber hier, da wird über irgendwelche ausgedachten Leute gesprochen, zu denen ich jetzt vermutlich auch gehöre. Nein, leider nicht mehr meine Welt, Ausrufezeichen. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, den Kommentar von Kubo hier. Danke für deine Perspektive. Magst du deine Frage schicken, die ich weitergeben kann? Und er schreibt jetzt, hier werden gerade Strafen für Verbreitung von sogenannten rechtsextremen Inhalten gefordert. Was gibt's da noch zu fragen? Rechts ist doch einfach jeder, der nicht jeden Blödsinn glaubt. Schickt mir jetzt gerne eure Fragen für die Diskussion. Wenn ihr mögt. Ach so, ärger, dann muss einer Terror in den Kommentaren. So. Schreibt auch, schade, ob sich deine Frage an eine bestimmte Person richtet. Und jetzt will er doch nochmal sich äußern, sagt, Rechtsruck eindämmen, in Anführungsstrichen, was heißt das konkret? In der Corona-Zeit wurde doch einfach jeder in einen Sack namens Rechts gestopft und heute wird darauf geprügelt, ohne Rücksicht, wen es am Ende trifft. Gutes Votum. Mehr als diese Simulation des Kümmerns machen. Vorschlag, tatsächlich reden mit den Menschen. Vielleicht auch mal echt über Impfschäden, Ukraine, Krieg, Klima und so weiter eingehen, Fragezeichen. Oder wollt ihr wirklich alle kritischen Geister in die Arme der reinen Ausländer-Raus-Fraktion treiben? Einfach, weil es absolut keine sonstigen Alternativen mehr gibt? Zwei Fragezeichen. Ja, ist alles von der gleichen Person hier, für die wir uns nur zuhören. Ich lese es den Namen immer nicht wieder vor. Und dann schreibt hier wieder die Viviane von der Stiftung. Könnte eine Frage dazu lauten, wie kann Politik echt, in Anführungsstrichen, mit Menschen reden? Was ist wichtig, damit es gelingt? Also sieht man wieder, was sie sich ja denken. So, ne? Also es war doch konkret, die Frage stellt doch einfach so. Aber das könnten die nicht beantworten, weil bei denen ist es halt so. Ja, unsere Meinung ist ja immer die richtige und wenn wir unser Fähnchen dreimal in den Wind hängen, dann ist es ja trotzdem immer noch richtig. Schau, was in der Scheune steht. Genau, wichtig ist ja auch nicht, um was es geht, sondern wer geklagt hat oder so. Oder wer klagt. Also jetzt kommt Jupiter Zeus und schreibt, Demokratie ist weder links noch rechts. Und als nächstes schreibt er, darf weder links noch rechts sein, sondern ein Querschnitt der Gesellschaft darstellen. Und jetzt wieder der Kommentar davon eben. Klar, es gibt zu viele Tabuthemen, Ausrufezeichen, beispielsweise die ich schon angesprochen habe. Und klar, auch rechts und links sind weitgehend hohle Worte und Demokratie müsste alles umfassen. Und dann wieder Jupiter Zeus, jeder Mensch ist gleich viel wert, ob linke oder rechte Meinung, keine Diskriminierung von niemand. Und dann wird er hier angeschrieben von der Stiftung wieder, danke für die Erläuterung zu deiner Sicht. Ja, aber stell doch mal die Frage, würde ich sagen. Wenn es wieder kommt, Jupiter Zeus, wenn immer sich Menschen für moralische Überlegenheiten, hat es in der deutschen Geschichte noch nie gut geendet. Ja, das hätte man den Leuten da auf jeden Fall auch gut sagen können, weil das hat man da halt gesehen, dass sie das absolut tun. So, nächster Kommentar von Viviana hier. Wer mag mir noch eine Frage für die Diskussion schicken? Hier bildet sich gerade ein Schlag an Mikrofon, wenn ihr noch eine Frage einbringen wollt. Also wurde bisher noch keine einzige Frage eingebracht. Die diskutieren auch nicht darüber. Das ist Andreas M. und der schreibt, Emotionen mal konkret, wie sehr wären wir bereit, Demokratie und Grundgesetz auf der Straße zu feiern? Fragezeichen. Wir lieben Parolen gegen Rechts, haben aber kaum coole Demosprüche für unsere Demokratie. Und an der Stelle bin ich jetzt echt schon fast geneigt zu sagen, wahrscheinlich haben die da irgendeinem Soyboy Andreas gesagt, ey du Andreas, schreib doch mal kurz was in den Chat rein. Es sind immer nur so Leute, die... Ja, aber es gibt doch coole Demosprüche für die Zivilgesellschaft. Ho, ho, Ho Chi Minh zum Beispiel. Ja, dann schreibt die Viviane hier auf jeden Fall, spannender Gedanke, Ausrufungszeichen. Vielleicht fällt hier im Chat einer Person direkt ein Demospruch ein. Ja, ist aber keiner mehr eingefallen. Der letzte Kommentar, der dann noch kam, war von Andreas. Es geht doch eher darum, dass gerade die linksgrünen demokratischen Kräfte womöglich Hemmungen vor solchen Bekenntnissen haben. Okay, weiß jetzt nicht mehr genau, worauf er sich da bezogen hat, aber ja, also es war... Ja, Bekenntnissen zum Land wahrscheinlich und zur Demokratie. Also wir würden uns das jetzt nicht anhören, auch nicht im Sonderstream oder so, es war einfach stinklangweilig, aber es ist einfach wieder... dieses ganze moralische Gehabe und darüber geredet, dass die Leute ja, oh mein Gott, und was passiert und och, und Trump und Ü und und also ja. Unsere Feinde sind halt überall und wir schwurbeln hier irgendwie rum und stellen einfach mal irgendwie in den Raum, dass wir ja diese ganzen Probleme alle selber nicht haben, ne, unsere Sicht von der Welt, die ist ja prima und so, ne? Und die Frau Nockhuhn ist ja auch bekannt dafür, also bei mir zumindest, seitdem ich mir ihren Podcast da anhöre, der jetzt auch schon seit über einem Jahr irgendwie pausiert oder fast einem Jahr, wo ich auch jedes Mal Anfälle gekriegt habe, wenn eine Folge rausgekommen ist, wo sie dann immer so Sachen da so beiläufig droppt, wie, ja, da habe ich meinem Professor gesagt, jo, wir müssen ja mal das ändern hier, mal Kommunismus und so, und da hat er mich komisch angeguckt und, ja, geil, Katharina. Also du bist auf jeden Fall eine Demokratin, bin ich mir absolut sicher. Du bist auf jeden Fall dafür geeignet, die Demokratie zu retten. Aber definitiv. Ja, es ist schon erstaunlich, wie wenig hier auf Argumente wechseln können. Ne? Wie wenig sie damit klarkommen, dass sie mal wieder Worte fliegen oder so. Ja, die hat ja Bücher geschrieben zum Thema Desinformation und wird auch so angekündigt als Super-Expertin 3000 und darf mit irgendwelchen Schulklassen reden und denen da einen vom Pferd erzählen und rumheulen, dass die Lehrer zu ihnen kommen und sagen, oh, ich mach mir Sorgen um meine Schüler und tralala. Ja. Also ich würde mir ja Sorgen um meine Schüler machen, wenn die mir sagen, ich habe mir den Podcast von Katharina Nokun angeguckt und gehe jetzt zu den Grünen oder so. Das ist ja so eine Schwesterstiftung von der Böll oder wie? Ja, die haben natürlich alle noch die müssen ja die Töpfe in den Ländern müssen natürlich auch noch mitnehmen. Ne? Also ach so, ja. Vielleicht nur Bundestöpfe, gibt ja auch Ländertöpfe. Und da brauchst du natürlich auch noch eine eigene Stiftung im Land auch noch zusätzlich. So klar, also. Der Föderalismus. Ja, den hier, ich habe mir erst überlegt, ob ich den am Ende, wo wir noch ein bisschen zum Thema Journalismus natürlich auch wieder ein Part haben, was ja eins von unseren Kernthemen ist, packe oder jetzt hierhin. Aber ich habe mich doch für hierhin entschieden und dann hören wir mal ein bisschen, was uns Herr Maaßen so zu erzählen hat. Der war ja nämlich beim Ben spricht Podcast und ich habe auch, glaube ich, hier so 3-4 Minuten dauert das, was ich euch vorspielen wollte. Also hören wir mal ein bisschen rein. Ja. Also hier wird bewusst Aktivismus betrieben. Und kein Journalismus. Und ich sehe jetzt auch, dass die, sag mal, die Waffen des Journalismus auch gegen die Wähler gerichtet werden. Journalismus ist wichtig in einer freien Gesellschaft, damit sich Bürger in aller Breite informieren können, damit Themen, von denen die Wähler nichts verstehen, dass sie auch eingeordnet werden, ihnen erklärt werden und dass auch politische Missstände aufgedeckt werden. Aber was jetzt hier betrieben wird, das ist, die Waffen werden gegen die Bevölkerung gerichtet. Es werden nicht mehr die Regierenden kontrolliert, sondern es werden die Regierten kontrolliert. Es werden nicht Missstände von Regierungsmitgliedern aufgedeckt, sondern es werden kritische Bürger ausgeforscht. Ich denke da zum Beispiel an Korrektiv, die im Zusammenspiel auch mit Massenmedien dann Menschen an den Pranger gestellt haben, sie diffamiert Rufmord betrieben haben, aus politisch-ideologischer Motivation. Und das ist eine sehr schlimme Entwicklung, die wir in den letzten Jahren wahrnehmen. Und auf Ihre Frage zurück, es war früher nicht alles besser als heute, aber wir haben heute einen völlig anderen Journalismus, nämlich einen Journalismus, der nicht mehr den Auftrag sieht, Menschen zu informieren, zu kommentieren, die Politik kritisch zu begleiten, sondern zu propagieren, zu agitieren und kritische Geister niederzumachen und als Prätorianer für die Herrschenden zu dienen. Können Sie die Position der Gegenseite einnehmen? Wenn jetzt hier der politische Gegner, beispielsweise Herr Merz oder jemand aus der CDU sitzen würde oder jemand von den Grünen, was würde der Ihnen entgegenhalten und was würde der vermutlich einsehen oder auch nicht einsehen? Sagen Sie es mir. Das ist eine sehr gute Frage, weil der Hintergrund meiner Frage ist das folgende. Mir scheinen Ihre Thesen sehr klar zu sein. Diese Verengung des Meinungskorridors ist relativ klar. Eine Homogenität der Medien scheint auch relativ klar. Sie sagen Unterwanderung des Öffentlich-Rechtlichen und des Journalismus insgesamt von linker Seite. Sie sagen, die sei bewusst gekommen. Ob das jetzt bewusst ist oder nicht, das weiß ich nicht. Diese Umfrage mit 90%, das ist erstmal so. Man konnte schon Anfang der 70er, ja, ich erwähne nochmal Helmut Schelsky, Systemüberwindung, ein Buch von dem westdeutschen Soziologen, wo er das vorhergesagt hatte, dass dies die Planung ist der Kulturmarxisten im Sinne von Gramsci, keine Revolution auf der Straße, Revolution findet über die Redaktion und über die Universitäten statt. Das wurde damals schon beschrieben. Und wenn man heute das Ergebnis sieht, muss man sagen, eine Linie von damals führt bis heute. Man hat recht gehabt. Ja, Zivilgesellschaft, das gehört ja auch noch ein bisschen mit dazu. Das ist ja auch von Gramsci. Ja, die Stelle hatte ich mir auch notiert. Gut, dass du die auch gefunden hast. Ja, der Chat hat schon gesagt, mir ist auch gerade eingefallen, dass natürlich nicht Ben spricht. Ben spricht war ein anderer Podcast, genau das hier ist ungeskriptet. Aber der Typ heißt auch Ben, deswegen bin ich durcheinander gekommen. Ja, stimmt, ihr habt recht. Ja, ich fand das Interview interessant, weil er halt auch so ein bisschen technisch über den Arbeitsalltag geredet hat vom Verfassungsschutz, was ich interessant fand. Ja, und auch, also ich fand es auch ein bisschen widersprüchlich teilweise, weil er dann auch so sagt, wir machen ja keine aktiven Methoden oder wie das irgendwie nennt, die deutsche Übersetzung von Active Measures, habe ich noch nie auf Deutsch irgendwie gehört, aber gut. Also er gibt auch das Beispiel Kompromat sammeln oder irgendwelchen Leuten irgendwie Drogen unterschieben und dann irgendwie sagen, hier haben wir dich jetzt mit erwischt und jetzt musst du irgendwie für uns arbeiten oder so. Aber dann parallel halt auch noch dieses ganze, ja, was du da jetzt, dieses ganze Sammeln von irgendwelchen Aussagen von AfD-Leuten oder so, könnte man ja auch so verstehen, ne? Also. Oder was die Journalisten halt machen, das ist ja das, was er gerade beschrieben hat. Also da ging es kurz vorher über Böhmermann und den Arne Schönbohm, wie auch immer. Also das machen die ja, dass sie irgendwelche Sachen über irgendwelche Leute irgendwie in der Hinterhand haben, dass sie dann irgendwie sagen können, hier, guck mal oder so. Ja, deswegen sind das ja auch NGOs, weil sie das machen, was der Staat nicht darf. Ne, das heißt ja nicht, dass sie keine ja, aber es könnten ja auch Frontorganisationen sein. Ne? Und teilweise macht das ja der Geheimdienst halt auch. Ne? Also zum Beispiel Deutsch diese Sammlungsaktionen da über die AfD, mehr ist das ja nicht. Diese Gutachten bestehen ja nur aus wir haben folgende Sachen irgendwie zusammengesammelt, die irgendwie sagen. Also. Ja, also was er meinte, was ich interessant fand, er meinte, es darf jemand als V-Mann in einer Partei sein, der darf auch verdeckt dort Sachen machen, aber was er nicht, er darf keine Entscheidungen innerhalb der Partei beeinflussen in die eine oder andere Richtung aufgrund von Dienstvorschrift, also von seinen Vorgesetzten dann beim Verfassungsschutz. Wo natürlich die Frage ist, so, ja, was ergibt das dann überhaupt für einen Sinn? Ist er dann nur zum reinen Informationssammeln da? Das ist ja das, was du mit aktiv, der hat das so unterschieden. Wo ist die Grenze von nur Informationen sammeln und aktiven Beeinflussung? Ja, und er meint, er hat das aber auch mit dem Unterton gesagt, so nach dem Motto, so ja, die tun es aber wahrscheinlich trotzdem. Ja, und auch interessant, weil ich dieses ganze Zeit so aufgebaut hat mit irgendwie den Auslandsdiensten und dem BND und solchen Sachen, und das habe ich eigentlich auch so verstanden, wie der Ben das scheinbar auch verstanden hat, so nach dem Motto, ja, wenn wir hier nicht weiterkommen, dann machen wir es einfach übers Ausland, und so funktioniert auch dieses Five-Eyes-Prinzip und so. Genau, das ist das Five-Eyes-Prinzip. Ja. Ne? Aber dann, so dann kommt der Maaßen an und sagt so, nö, aber die kennen natürlich unsere Gesetze, wir kennen deren Gesetze ja natürlich auch, und also so läuft das ja natürlich nicht, weil wir wissen ja dann, dass die Amerikaner können ihre amerikanischen Staatsbürger nicht ausspielen, und wir wissen das ja, dass die das nicht dürfen, also machen wir das ja natürlich dann auch nicht. Ja, ganz bestimmt. Natürlich nicht. Ja, aber er hat halt viele Sachen so sehr doppeldeutig gesagt. Er hat halt gesagt, okay, dass jetzt jemand vom deutschen Geheimdienst zum amerikanischen Geheimdienst geht und sagt, hier, ich darf das nicht machen, kannst du das mal für mich machen? Das wird keiner machen, weil die ihren Job deswegen gefährden würden. Und die Amerikaner würden auf solche Anfragen auch gar nicht eingehen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht auf anderem Wege irgendwie passiert, weil man kriegt ja immer als Deutscher, ne, also wenn der, er hat ja diesen Fall konstruiert, wenn der Deutsche auf den Amerikaner zugeht, aber wir kriegen ja immer irgendwelche Tipps von befreundeten Geheimdiensten, auch über irgendwelche Vorbereitungen von Terroranschlägen aus dem islamischen Umfeld, da kriegen wir ja die meisten Tipps, die da auch wirklich festgenommen werden, kriegen wir ja von ausländischen Geheimdiensten, von den Briten oder von den Amerikanern, deswegen ist das ja nicht mal das Schlechteste eigentlich. Ja, das ist ein etwas seltsamer Fall. Das ist im Endeffekt von Europol. Was ist passiert? Die haben ein Netzwerk zerschlagen. Da geht es im Endeffekt um organisierte Kriminalität, die junge Leute einfach angeschrieben haben und denen ganz viel Geld dafür geboten haben, dass sie halt irgendwelche Leute umbringen. Ja, in irgendwelchen Drogendeals oder irgendwelchen anderen Kontexten, jetzt kein internationaler Terrorismus oder sowas, einfach nur ganz normale Straßenkriminalität. Ja, und die waren in Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Niederlande, Norwegen, Schweden, und da wurde diese Untersuchung durchgeführt, und in ein paar Ländern wurden halt festgenommen, ne? In Dänemark, in Schweden, ne? Und es gibt halt auch Bezüge zu Menschenhandel in Marokko, ne? Da wurden dann quasi Marokkaner ins Land geschmuggelt, um irgendwelche Taten zu begehen, ne? Und ich habe es ja gerade gesagt, es gibt irgendwelche Tipps von Geheimdiensten, und es werden manchmal auch größere Dinge hochgenommen, und hier wurde mal was hochgenommen, was Ernsthaftes. Ja, ich habe da die ganzen Zahlen, wie viele Leute festgenommen wurden, so sind da jetzt noch nicht drin. Die haben halt erstmal nur gesagt, wir ermitteln weiterhin in diesem Umfeld, und deswegen werden wir keine weiteren Sachen machen, aber wir haben halt einige schon festgenommen da und haben wohl die eine von Plattformen, über die sie sich ausgetauscht haben, haben die wohl trockengelegt oder übernommen, und die Daten, naja, auf jeden Fall interessant. So, ne, also über 50 dokumentierte Fälle, wo da halt, ja, ne, nicht alle haben dann die Leute auch umgebracht wohl, aber manche sind danach auch umgebracht worden von den Auftraggebern, und halt ein ganzes, ganz schönes Durcheinander. Ja, aber gut. Ja. Wie bestellt, so geliefert. Ja, ich meine, wenn man sich darauf einlässt, so, ja, okay, hier, ich kriege Geld und dafür bringe ich einen anderen Menschen um, dann sollte man sich eigentlich auch nicht, ne, wenn die Personen dann hinterher auch tragisch ums Leben kommen, ist es dann halt schon fast Karma, aber komisch, früher war Schweden eher für die derben Streiche von Michel von aus Lönneberger oder Pippi Langstrumpf bekannt. Was hat sich bloß geändert? Es ist wohl nicht so, dass es, da sind zwar ein paar Redelsführer gewesen, aber viele Sachen haben gar nicht in Schweden selber stattgefunden. Deswegen, ich habe ja vorhin die ganze Liste von den Ländern vorgelesen, wo Fälle stattgefunden haben. Deutschland war auch dabei. Ja? Deutschland war auch mal anders. Ach ja, how ordinary men became unpaid Taliban enforcers in their homes. Ja, also es geht im Endeffekt um Afghanistan und wie die Bevölkerung unter der afghanischen Regierung im Endeffekt totalitär dazu gezwungen wird, bis in ihr letztes privates Umfeld halt die religiösen Traditionen reinzutragen. Ne? Und die müssen halt die Frauen sehr stark unterdrücken, ne? Weil die haben ja, also die Taliban sind ja besonders streng, was das angeht. Und im Endeffekt werden die Männer dafür bestraft, wenn die Frauen sich daneben benehmen. Es ist jetzt in sehr vielen Fällen doch schon so, gerade in den größeren Städten, dass die Leute das halt nicht freiwillig machen. Deswegen hat sich quasi so eine Art Stasi-Spitzelkultur auch, es gibt Meldestellen, ja, und es gibt ja auch diese Phänomene, wie man sie aus anderen islamischen Ländern kennt, dass halt Leute sich nicht treffen können, Männlein und Weiblein, und dann benutzen die irgendwelche Messengers und irgendwelche Handy-Sachen und sowas, und da wird selbst so, weißt du, wenn eine Frau jetzt draußen sitzt mit dem Handy alleine, dann wird das schon gemeldet und dann kann es sein, dass diese Frauen bestraft werden dafür, weil die sich halt nicht an die soziale Ordnung gehalten haben. Und die würden dafür noch nicht Stockschläge oder sowas bekommen, aber wenn ich von Strafen rede, dann reden wir halt über so ein Repertoire, was sie da nutzen und halt in Kontexten von, ne, nicht irgendwo auf dem Dorf, sondern halt in modernen Städten. Ne? Und die Taliban, die setzt halt wirklich auf Terror bis in die letzte Ecke der Gesellschaft. Totalitarismus. Ne? Deswegen soll man die Privatsphäre immer, ne, das ist ja ein Zeichen von totalitären Staaten, dass sie zu sehr in die Privatsphäre reingehen. Ja, und ja, große Bestrebung jetzt, Afghanistan von den Taliban zu befreien oder die Taliban ein bisschen zur Mäßigung zu bringen. Ich weiß es nicht. Vielleicht halten die sich ja noch zurück. Ne? Aber schon seltsam. Ist das dann die Tasi oder wie der Psychodad mutmaßt, die Stasi-Bahn? Ich weiß es nicht. Wir haben noch kein Wort dafür. Religiösen Unterbegriffe. Aber der Dominik sagt, es ist die schlechteste Kooperation seit Pest und Cholera, die Taliban-Stasi. Ja, ich würde auch jetzt, würde mir schwerfallen, was ähnlich Ekliges zu finden. Ja, ich meine, die haben ja jetzt halt auch die komplette staatliche Kontrolle. Und die sind ja der Staat. Ne? Und deswegen ist das halt auch so eine Mischung aus. In gewissen Teilen ist es ja auch so, dass da halt irgendwelche Milizen noch die Landesteile besetzt halten. Manche Teile sind auch in offener Rebellion gegenüber der Zentralregierung. Also die haben einen ganzen Strauß an Problemen. Ja, Strauß an Problemen hat auch die Stadt Berlin, der Hauptstadtsnamen, unter anderem im Bereich Brandbekämpfung. Oder ja gut, hier geht's. Sie hängen es nicht an der Brandbekämpfung auf, komme ich gleich zu. Aber Fortbildung gegen toxische Männlichkeit statt Einsatztraining für die Berliner Feuerwehr. Der Mangel an Schulungen bei der Feuerwehr hat zum Teil verheerende Folgen. Dafür gibt es andere Fortbildungen. Und der Autor Andreas Kupjetz von der Berliner Zeitung hängt das an einem Fall von 2018 auf, wo ein junges Mädchen von der Straßenbahn erfasst wurde. Dann sind die entsprechenden Einsatzkräfte dahin gekommen. Leider war der Kran, der die 34 Tonnen schwere Tram anheben sollte, gerade kaputt, den die BVG besitzt. Mhm. Man hat dann versucht, die Tram anzuheben. Leider ist die Tram umgekippt und hat das Mädchen getötet. Ereignet die Tragödie, über die Berliner Zeitung über mehrere Jahre ausführlich berichtete, ereignete sich, weil die Feuerwehr schlecht ausgerüstet war, aber auch, weil sie untrainiert war. 4 von 5 gemeinsamen Übungen von BVG und Feuerwehr zur Rettung von Personen unter Straßenbahnen waren abgesagt worden. Einmal wurde auf einem BVG-Betriebshof geübt, gewissermaßen unter Laborbedingungen auf Beton, nicht aber in einem Schotterbett wie am Rubelsburger Blockdammweg. Die kaputtgesparte Feuerwehr hatte kaum Kapazitäten für Fortbildungen in Brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung. So ist das nach wie vor. Mhm. Aber es gab eine Fortbildung am 28. Mai dieses Jahres im großen Saal der Hauptfeuerwache in Mitte. An der Voltairestraße sprach ein Mann, der ein Institut für kritische Männerforschung gegründet hat. Ist das der Camper? Leute, ey. Oder wer ist das? Kann das mal jemand nachgucken? Nee, das ist doch bestimmt wieder dieser eine aus Deutschland. Ist ja, der Camper ist, glaube ich, auch aus Deutschland. Ja, aber das ist doch, glaube ich, nicht der Männerinstitutsgründer, sondern okay. Das ist so ein anderer, den wir aber auch schon dreimal dabei hatten oder so. Okay. Er hat einmal Literaturwissenschaften studiert und verdient heute sein Geld mit Schulungen gegen männliche Machtstrukturen sowie toxische und strukturelle Männlichkeit. Gegen strukturelle Männlichkeit. Ich meine, Männlichkeit ist eine Art irgendwie Attribut oder eine Art, ja, Realität. Natürlich ist die auch strukturell, wenn es irgendwie eine Grundlage unserer Spezies. Ach Gott. 1800 Euro hat den Spaß die Feuerwehr gekostet, dass der Mann gekommen ist. Und so ging es bei der Veranstaltung, organisiert vom Team Diversität und Kulturwandel der Berliner Feuerwehr. Allein schon der Diversität und Kultur. Warum muss die Feuerwehr die Kultur wandeln? Die soll Brände bekämpfen. Christoph Meyer ist der Typ. Ah. Der Referent zog über Donald Trump her und über Elon Musk als Sinnbilder für toxische Männlichkeit und Männerbünde. Nach übereinstimmenden Berichten von Zuschauern teilte er auch in Sachen struktureller und toxischer Männlichkeit gegen Bundeskanzler Merz und die CDU aus. Das Christentum bezeichnete er als feuchten Männertraum. Andere Religionen, etwa den Islam, erwähnte er nach Angaben der Teilnehmer nicht. Also ich habe hier einen Christoph May ohne er... Ja, genau, Detox Masculinity ist die Seite. Ach, der. Ja. Den geistigen Tiefpunkt erreichte die Veranstaltung aus Sicht mancher Zuhörer, die anfangs interessiert auf den Stühlen Platz genommen hatten, als der sichtlich männerhassende Literaturwissenschaftler den von Hannah Arendt geprägten Begriff der Banalität des Bösen verglich mit Formen der toxischen Männlichkeit. Mit dem Begriff Banalität des Bösen fasste Arendt den Charakter des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann zusammen, der ab 1941 die sogenannte Endlösung der Judenfrage koordinierte. Was? Das, was du toxische Männlichkeit nennst, du Clown, ist das, was Eichmann getan hat. Sind bei euch... noch irgendwelche Schrauben fester angezogen bei euch Leuten? Das ist doch schon freidrehen jetzt. Und sagen die Leute auch, einer der Feuerwehrmänner, er hat quasi den Holocaust und die heutige aus seiner Sicht toxische Männlichkeit mit dem Holocaust gleichgesetzt. Es ist ein sexistischer Spruch auf einer Stufe mit der SS. Ja, die Behördenleitung der Feuerwehr sagt, also bisher haben wir nichts gehört, dass solche Äußerungen oder dass es da Probleme gab, auch nicht von den Führungskräften, sagt der Sprecher. Die Behördenleitung wolle den vertrauensvollen Raum der offen geführten Diskussion auch nicht mit einer Nachrecherche belasten. Zum Verhalten oder Nichtverhalten einzelner Personen innerhalb einer solchen Diskussion möchte sich die Behördenleitung der Berliner Feuerwehr deshalb auch nicht äußern, insbesondere nicht mit Bewertungen aus der Ferne. Unabhängig davon distanziert sich die Berliner Feuerwehr ausdrücklich von einer Verharmlosung von bösem oder verunglimpfenden bzw. missinterpretierbaren Vergleichen in der Sprache. Sollte dazu im Nachgang tatsächlich Kritik von Teilnehmenden wahrgenommen werden, würde diese auch nachgegangen werden sollen, sein könnte. Ja, der Dozent wollte sich nicht äußern. Auch auf Nachfrage der Berliner Zeitung offenbar nicht. Ja, ich muss auch noch sagen, wir wissen nicht genau, dass es dieser Christoph May war, ne? Wir nehmen das mal an. Nicht, dass naja, gut, aber er gründete das Institut für, das ist doch eigentlich relativ klar, Institut für kritische Männerforschung. Ja, dann könnte der es gewesen sein, ja. Okay. Ich glaube, der war auch schon mal 13 Fragen oder so. Ich habe das Bild mal rausgesucht. Also 74 Leute waren da. Ihr könnt euch das ausrechnen. 1600 durch 74, was so jeder Feuerwehrmann da verfressen hat. Ja, und dann gibt es noch ein paar Hinweise dazu, dass es ja na, auf jeden Fall, sagen die, natürlich gibt es zu wenig Fortbildungen. Und sogar die Gewerkschaft der Polizei, die da offensichtlich mit zuständig ist, sagt halt, die Fortbildungssituation der Berliner Feuerwehr ist eine echte Katastrophe, weil im Bereich Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, losgelöst von einem Seminar über toxische Männlichkeit, faktisch nichts mehr stattfindet. Also Berliner, immer einmal Sand an die Treppe stellen in Zukunft. Wer weiß. Ja, ich glaube auch, in Berlin werden jetzt keine Schläuche mehr ausgerollt. Das geht jetzt nicht mehr. Tja, früher oder später wird es schwierig. Was ist denn das Gegenstück zum Feuerwehrschlauch? Oder gibt es einen genderneutralen Feuerwehrschlauch, wenn ihr versteht? Ja, ich glaube, das Auto rast einfach dann mit dem Wasser rein in das. Keine Ahnung. Muss man dann das Feuer in den Wassertank irgendwie reinmachen? Nee, ja, es muss so lange brennen, bis der Hydrant auch brennt. Weiß ich. Kann man nicht eine Vulva auf den Schlauch malen? Geschlechter wollen hier nach Fragen. Im Comic. Ja, hier hat eine junge Frau einen Preis gewonnen. Eine jüngere Frau, ja. Soll ich das Bild mal zeigen von der jungen Frau? Eine Frau, wollte ich sagen. Ich zeige das Bild von der jungen Frau mal. Hier ist die junge Frau. Ja, ja. Ist schon älter. Alter Schwede. Alter Schwede. Ja, wie war das? Der Uli Lust heißt die Frau. Ja. Die sieht voll wie das Gegenteil aus. Ja, sieht aus bereit, wie Uli, keine Lust. Wenn ihr meint, das war schon schlimm, seid ihr bereit für den Titel und das Cover von dem Buch? Ich glaube nicht, dass ihr bereit seid, aber ich sage es euch trotzdem. Da habt ihr es. Die Frau als Mensch. Hey, da hat doch jemand eine Vulva gemalt. Endlich. Ja, war schon beim Kirchentag. Das Buch heißt Die Frau als Mensch. Ja, das ist schon überflüssig, ne? Ich meine, Gleichberechtigung ist gut und schön, aber ganz so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Frau als Mensch. Am Anfang so sind der die, Geschichte. Sieht man jetzt nicht, ne? Wie die Bilder sind, die sie gezeichnet hat. Sind die auch so wie das Titelbild? Ja, man kann sich ein paar angucken. Ah, da. Okay. Na, ist zu klein. Ja, gut, ey. Bisschen, ja. Not my style of comic. Ja, und es geht darum, dass die Frauen ja auch die Mammuts gejagt haben und sie hat ganz viele Bücher gelesen, wo das drin stand. Und das war alles ganz anders, sie haben gar nicht Lust mit Bären. Also erst gab es die Männer und dann gab es den Baum und dann kam irgendwie vulva-ähnliche Gesteine und Skulpturen und dann diese dickbauchige Frau-Skulptur, die alle kennen und dann. Bisher hat sie nur autobiografische, ausgedachte Geschichten geschrieben als Comic und jetzt ein sogenanntes Sachcomic. Sachcomic. Und für diesen Sachcomic hat sie einen Preis gewonnen. Nämlich also den Sachbuchpreis. Den deutschen Sachbuchpreis. Sau gut, du nimmst einfach irgendwas, malst was mit Frauen und zack. Ne? Hauptsache Frauen drin, irgendwie, die irgendwas machen. Wisst ihr, warum die Frauen mit dem Mammut auf jeden Fall auch gekämpft haben und so? Weil man ja die Skelette gefunden hat und da dann irgendwelche Rückschlüsse auf die Muskelmasse gezogen hat. Alter Schwede. Oh. Ja, man sieht, und das sieht man ja auch an den ganzen, also ich klicke mich gerade durch die Bilder hier so ein bisschen durch die ganzen Skulpturen von den Frauen. Das wir haben auf der Welt doch noch Menschen, die so leben. Und die auch erforscht werden. Und komischerweise höre ich zu dem Thema da nie was. Nur so ausgedachte Scheiße. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du muskulöser sein musst, wenn du zum Beispiel wie in Afrika irgendwie morgens erstmal deine 10 Liter Wasser jeden Tag 2-3 Kilometer nach Hause tragen musst. Und so, klar bist du da muskulöser als die Durchschnitt. Also es ist so lächerlich. Dafür hat sie nun den deutschen Sachbuchpreis bekommen. Also das sagt ja schon alles. Geschlechterrollen hinterfragen, ja. Und Vorderfragen und linker Fragen und rechter Fragen und überhaupt Fragen. Ja. Man fragt. Ja, die Idee ist ganz gut, wenn wir einfach einen Comic machen mit Frauenfiguren. Ich habe so. Den Link mal geschickt, ja, da kann man sich ein paar Bilder angucken. Also die sind schon, also okay, da wird unter anderem die Geburt wird gezeigt, aus Perspektive, wie ein Doktor das sehen würde. Scheiße, Reprodukt verlegt das, die haben die alten Diddy und Stulle Comics von Phil verlegt. Ja, den fällt auch nicht mehr. Oh Mann. In der Hoffnung, dass das dann einer kauft, ne? Das verstörende Bild. Da ist irgendwo so ein Baum mit ganz vielen Affen und am Ende ist der Mensch da. Ja, und das ist nur, sind ja nur Ausschnitte aus dem Ding. Im kohärenten Sinn konnte ich mir da noch nicht zusammenreimen, außer irgendwie, es gab erst den Mann und dann kam irgendwann die Frau. Ja, wir sollst das Buch kaufen wahrscheinlich. Tja. Es ist ein Sachcomic. Entschuldigung. Der Elefant und die Maus kommen gleich rein und zeigen euch den Comic. Auch so eine Art Comics sind ja die Emojis. Und der RBB Fritz offiziell warnt uns, diese Emojis werden von Incels benutzt. Also, ist das ein Diss oder wie? Heißt das jetzt, wenn ich die benutze, bin ich ein Incel oder wie? Was soll das jetzt bedeuten? So verstehe ich das jedenfalls. Warum ist die rote Pille rot-gelb? Ja, die warum ist rot, sind nicht die Kidneyboden die rote Pille? Ich dachte ich erst. Aber die Kidneyboden werden von Incels als Identifikation genutzt. Warum? How? How? Why? Warum? Was soll das? Was soll mit den Kidneyboden? Bin ich doof oder was soll das? Ich dachte, die werden von Nierenkranken irgendwie als Identifikationsmerkmal genutzt. Das Einzelgänger oder was geht nicht wohl? Weil die mal furzen müssen, oder warum? Ja. Das als Identifikation genutzt, ich habe keine Ahnung. Weil sie sich etwas mehr Chili in ihrem Leben wünschen. Ja, vielleicht. Genau so sieht's mit Dynamit aus. Incels sind basically, da steht ja wirklich. Incels sind basically gefrustete Männer in Fettdruck, die keinen Erfolg bei Frauen haben. Und was hat das mit dem Dynamit zu tun? Auch nichts. Ist das auch ein Identifikationsmerkmal oder was? Ja, irgendwie schon, ne? Die rote Pille kommt von Matrix-Filmen und soll für die Wahrheit stehen. Ja, und der RBB kommt aus Berlin-Brandenburg und soll auch für die Wahrheit stehen. Steht aber für nicht. Geldverschwendung. Dass Frauen Männer manipulieren und benachteiligen. Ja, manipulieren überhaupt nicht, das hat es noch nie gegeben. Kein bisschen. Außerdem, das habe ich so auch noch nicht gehört. Es kann ja sein, dass sie über Wahrheit reden und sich irgendwie benachteiligt fühlen, aber... Dass da den Frauen immer die Schuld gegeben wird. Ja, gut, an den Inzest. Außerdem geht es ja nicht um Frauen und Männer manipulieren, sondern es geht ja im Endeffekt darum, dass sie die ganze Welt alle manipuliert, sozusagen. Ja, aber egal, es sind die Feinheiten. Die 100 steht für die 80-20-Regel. Okay. Aber es sind 100. Ein Pareto. Dann ist das die Quote bei Social Media. Nee, bei Tinder oder was? Ich glaube, die ist höher als 80-20. Ich glaube, es ist eher 90. Aber ich finde das krass, die 100 steht einfach dafür, dass man 100% für den Beitrag gibt oder so, den man da gerade gelesen oder gesehen hat. Ja, das heißt es eigentlich, ja. Ja, würde ich mal sagen, ne? Und dass Frauen Männer manipulieren? Nun, ich meine, ja. Natürlich, weil alle Menschen manipulieren sich gegenseitig, vor allem. Die manipulieren auch Frauen, würde ich nur sagen. Die manipulieren doch auch Frauen. Ist das ja nicht mehr gegen Männer. Eben. Kann das ja nicht gegen Männer sein. Ja, weiß nicht, was sie sich hier ausdenken bei RBB. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich. Ja, basically Slow News Day wahrscheinlich. Andrew Tate, wenn ich das schon sehe. Ja, ich habe hier mal wieder was von Alles Evolution dabei. Aber ja schon lange nicht mehr dabei gehabt. Wiederum hat der von Arne Hoffmann geklaut. Der wieder sich wiederum auf einen Artikel aus dem Guardian bezieht. Und da geht es um eine Studie, die aber hier in dem Artikel verlinkt ist. Also für die Leute, die sich für die komplette Studie interessieren, die können die auch gerne sich angucken über den Link in diesem Artikel, der hoffentlich demnächst wie durch Geisterhand, Grüße gehen raus an Sirban, unter unserem Video erscheint. Aber es ist mal was Interessantes, weil was hier steht, ist mal nicht vergiftet. Die Manosphäre zeigt starkes Engagement für Gleichbehandlung und Fairness. Das heißt, war ja klar, wenn sich Wissenschaftler ohne irgendwelche Vorurteile sich die Manosphäre angucken, dann war eigentlich klar, dass sie zu einem Ergebnis kommen müssen, das komplett von der Darstellung in Medien und vor allem bei linken Aktivisten abweicht. Den Effekt haben wir ja schon mal im Kleinen gesehen bei dem Film The Red Pill, den wir damals auch besucht haben in Berlin, die Premiere. Dass Leute, die da halt unvoreingenommen rangehen, ein ganz anderes Bild sehen als das, was nämlich die kreischenden Leute sehen. Den Fehler, den die hier meiner Meinung nach machen, ist halt wieder, wie der Price schon gesehen hat, dass diese Studie auch wieder Andrew Tate aus irgendeinem Grund zum Teil der Manosphere macht. Ich halte das nicht für richtig, der ist seine ganz eigene Sphere. Der hat mit der Manosphere relativ wenig zu tun, finde ich, außer dass es halt Deppen gibt, die sich hier wie von so einer Verkaufsveranstaltung anziehen lassen. Männer, die sich in der Online-Manosphere und mit den Inhalten von Andrew Tate engagieren, sind oft in der Lage, ein starkes Engagement für Gleichbehandlung und Fairness zum Ausdruck zu bringen, so eine von Ofcom in Auftrag gegebene Untersuchung. Angeregt durch die wachsende Besorgnis über Frauenfeindlichkeit im Internet, verfolgten Forscher im Auftrag der britischen Kommunikationsaufsichtsbehörde die Reise von Dutzenden Männern durch Online-Inhalte, die vom Podcaster Joe Rogan bis zu Foren für Incels reichen. Sie fanden heraus, dass zwar eine Minderheit auf extrem frauenfeindliche Inhalte stieß, viele Nutzer der Manosphere jedoch kritisch und selektiv waren und in der Lage waren, Nachrichten zu verwerfen, die nicht mit ihren Werten übereinstimmten. Was ja kompletto gegen die Blank Slate Theorie spricht, die wir immer wieder präsentiert bekommen, wenn es um Online-Radikalisierung geht. Nein, die Leute sind kritisch und selektiv und in der Lage zu sagen, nein, das glaube ich nicht oder das finde ich nicht richtig. Das ist Unsinn. Ja. Viele Teilnehmer hatten das Gefühl, dass die verschiedenen Subkulturen unter dem Dach der Manosphere missverstanden wurden, wobei extreme Frauenfeindlichkeit mit gutartigen Inhalten zur Selbstverbesserung in einen Topf geworfen wurde. Mehrere Teilnehmer fühlten sich durch den wahrgenommenen Humor, die offene Debatte und die Respektlosigkeit angezogen und konnten sich mit Ansichten über traditionelle Geschlechterrollen und Familiendynamiken identifizieren. Diese Untersuchung stellt die Annahmen über die Erfahrungen und Wahrnehmungen von Personen, die Inhalte der Manosphere konsumieren, in Frage, so Ofcom. Viele der Teilnehmer setzen sich nachdrücklich für Gleichbehandlung und Fairness ein. Sie zeigten besondere Sensibilität für Situationen, die sie als ungerecht oder diskriminierend empfanden. Dies galt auch für Fragen, die speziell Männer betrafen, aber halt nicht nur. Ne? Sagt der Satz ja auch. Die Urteile der anderen Leute, genau, sollte man sich das eben selber angucken. Ne? Der Autor des Berichts, Damon Diono, Geschäftsführer der Firma Revealing Reality, die von Ofcom mit Mann, ist ja auch nicht besser. Der muss das schreiben. Die von Ofcom mit der Erstellung der Studie beauftragt wurde, erklärte gegenüber dem Guardian, dass die Gesellschaft die von der Manosphere ausgehende Gefahr überschätzt habe. Upsi. Ja, Leute, die Studie hätte ich euch auch schreiben können. Ja, aber ich finde es gut. Ich finde es trotzdem gut, dass gerade in Großbritannien, wo der Wahnsinn am schlimmsten ist, sie so eine Studie in Auftrag geben und dann zurückbekommen, ihr habt alle komplette Paranoia, Leute. Also dieses Ofcom ist halt gleich, also das bei uns sind das quasi diese Landesmedienanstalten, dass dieses Ofcom, also die haben theoretisch auch, also wenn die jetzt irgendwie Russia Today ausschalten wollen oder so, dann läuft das bei dieses Ofcom. Na, also die sind da diese Medienaufsicht. Die Studie untersuchte die Einstellungen von Männern, die sich in verschiedenen Bereichen der Manosphere engagieren, von relativ etablierten Autoren von Inhalten wie Piers Morgan bis hin zu Nischengruppen wie denen, die sich als Red-Pilled bezeichnen. Eine davon war die MeToo-Bewegung, die über ein Leben ohne Frauen diskutiert. Sie wurde als frauenfeindlich bezeichnet, aber die von der Ofcom befragten Personen betonten, dass dies nicht der Fall sei, da es darum gehe, ohne Frauen zu leben und nicht darum, sie zu hassen. Wer hätte das wohl gedacht? Ne? Der Weg eines Umfrageteilnehmers in den MeGTOW-Teil der Manosphere begann damit, dass er absichtlich als biologischer Vater eines Kindes falsch identifiziert wurde, was als Vaterschaftsbetrug bekannt ist. Richard engagierte sich für die Unterstützung anderer Opfer und kam zu der Überzeugung, dass das Gerichtssystem von feministischer Ideologie durchdrungen ist. Aha. Er zog sich vom Dating zurück und sagte, wenn man einmal über all das nachgedacht hat, kann man es nicht mehr rückgängig machen. Aufkommen sagt, eine Minderheit der Teilnehmer beschrieb, dass sie online auf extrem frauenfeindliche Inhalte gestoßen sind, wobei die extremsten Beispiele eher in geschlossenen Gruppen oder bei den Incel-Gemeinschaften zu finden sind. Diese Räume waren noch auffallend voll von Botschaften, die Blackpill-Konzepte von Selbsthass und Hoffnungslosigkeit sowie depressive und sogar suizidale Ansichten fördern. Teilnehmer, kein Fremdhass, ne? Kein Fremdhass oder wenig Fremdhass, dann schauen wir auf die Frauen. Ne? Teilnehmer, die offline und sozial stärker isoliert waren, engagierten sich tendenziell intensiver in diesen geschlossenen Gemeinschaften und waren daher aufgrund ihrer starken Gruppenidentität und der größeren Verletzlichkeit des Einzelnen möglicherweise stärker gefährdet, schädliche Ansichten oder Denkweisen zu übernehmen. Und Alles Evolution kommentiert das mit, anscheinend wird demnächst die Hölle zufrieren, etwas Positives über Männerrechte. Ja, freut mich aber, dass da mal jemand aus Versehen hingeguckt hat. Ja, einfach mal hinter die Propaganda schauen, ist eigentlich gar nicht so schwer, aber will man halt nicht. Ja, wird dann untergehen die Studien, ne? Jetzt. Ist ja auch die Nachfrage nach politisch korrekten Feindbildern ist ja auch enorm hoch und wird immer nur höher, je mehr politisch korrekte Einschätzungen man halt hat zu den Leuten, die halt keine Feindbilder sein dürfen. Und da bleibt ja auch nichts anderes übrig dann mehr als irgendwie Incels und so. Mit die letzten politisch korrekten Feindbilder, die man noch haben kann. Stimmt, und dann kannst du doch das nicht auch noch hier irgendwie wegnehmen, irgendwie vom Tisch oder so. Das geht ja nicht. Tja, hier haben wir einen kuriosen Fall nach dem Gleichstellungsgesetz und nach dem Geldwäschegesetz. Wir treffen einfach im Endeffekt zwei Welten aufeinander. Eine Kundin hat ihren Geschlechtseintrag wechseln lassen und ist dann zur Bank gegangen, hat gesagt, okay, könnt ihr bitte meinen geänderten Vornamen bitte benutzen? Und das hat die Bank nicht gemacht. Es hat über 6 Monate gedauert, bis das endlich passiert ist. Und die Leute waren einfach überfordert bei der Bank. Die wussten nicht genau, was sie machen sollen. Ne? Und das ist einfach hier passiert. Die hatten einfach noch keinen Prozess implementiert, was die da machen müssen, wenn jemand sein Geschlecht ändert. Und dann und auch direkt drauf besteht, ja, trag das bitte ein. Weil an sich kann man sagen, okay, wir bräuchten dann bitte den neuen Personalausweis. So, das sieht nämlich das Geldwäschegesetz dann auch irgendwann vor, nach einer gewissen Zeit. Aber die Kundin hat darauf bestanden, ja, ich habe hier den Gerichtsbeschluss über die Änderung des Geschlechtseintrags und bitte hört jetzt auf, meinen falschen Vornamen die ganze Zeit zu benutzen. Und das hat halt erst aufgehört, sobald die den Personalausweis hatten. Und deswegen sind die zu 2000 Euro verurteilt worden. Die haben sich auch in, ne, und die Bank hat halt gesagt, okay, wir stehen halt zwischen den Stühlen. Wir brauchen einfach das. Und das Gericht hat jetzt halt entschieden, so, nein, dieser Gerichtsbeschluss reicht aus. Die Bank soll den Personalausweis, darf sie nicht fordern. Obwohl im Geldwäschegesetz steht, dass die Bank den Personalausweis fordern muss. Also zumindest implizit. Bitte? Spielt kein Hausrecht mehr eine Rolle oder so? Sie. Dass sie selbst entscheiden können, wen sie als Kunden haben wollen und wie. Ja, nein, das hat ja nichts mit Hausrecht zu tun, wenn du die mit dem falschen Namen anredest. Ja. So, das hat ja nichts wirklich mit dem Hausrecht zu tun. Ne? Deswegen, ja. Ja, das ist ja eh diskussionswürdig. Man hat ja auch nicht viel mit dem Hausrecht zu tun, wenn Leute in eine falsche Kabine schickt oder so. Wenn es da irgendwie einfach eine Übergangszeit, eine Übergangsperiode im Gesetz gibt, die vorschreiben würde, okay, innerhalb von 6 Monaten muss das alles geklärt sein. Das gibt's nur nicht. So. Ja. Ja, und die Person hat jetzt hier 2000 Euro bekommen und die Bank sagt, okay, das wir wissen einfach nicht, wie wir es machen sollen. Wir versuchen, die Prozesse intern anzupassen, dass es besser funktioniert, aber ne, dieses Gericht hat halt gesagt, hier hat das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz den Vorrang vor dem Geldwäschegesetz. So. Und das nächste Gericht könnte wieder anders entscheiden. Und es gibt einfach eine gewisse Rechtsunsicherheit. Ja, das ist schon sehr, ja, sehr unangenehm für die Banken. Genau vor so einer Sache hatten die ganze Zeit Angst, dass irgendwie sowas passiert. Weil also, die Geldwäscheanforderungen werden ja immer, immer strenger. Ne? Die ganzen Bargeldobergrenzen und sowas hängen damit ja auch zusammen. Die machen das ja nicht, weil die es wollen. Warum darf ich nicht in die Frauenbadi? Ich will in die Frauenbadi hinein. Genau, so sieht's aus. Als 1837 das Badeverbot für Frauen fiel, wurden sie als Badhaus für Frauenzimmer eröffnet. Bis heute hält die Frauenbadi am Ausschluss von Männern fern. Frauen jeden Alters schätzen es, hier sorglos zu schwimmen und in der Sonne zu liegen, ohne dass sie auch nur zufällig einen Männerblick streift. Doch kürzlich wurde die Idylle gestört. Eine Person mit Bart und tiefer Stimme verlangte Einlass. Die Bademeisterin hinter der Kasse wies die Person ab mit dem Hinweis, dass hier nur Frauen zugelassen seien. Ich bin auch eine Frau. Zum Beweis legte sie einen Ausweis vor, auf dem unter Geschlecht weiblich vermerkt war. Sie akzeptierte das, sagte die Badi-Angestellte. Dennoch dürfte der badefreudige Gast hier nicht rein. Ich lese sie als Mann. Also du kannst das natürlich besser als ich. Der Vorfall ist dokumentiert mit einem Handyvideo und einem Erfahrungsgericht. Und das ist der Journalist Pierre Moret, der einfach nur ein bisschen für Empörung sorgen will. Ne? Als äußerst flexible und fluide Person in hatte ich schon lange davon geträumt, mich von der männlichen Bürde zu befreien, die mir bei der Geburt zugewiesen worden war, ohne dass mich jemand gefragt hätte. Ich zahlte 75 Franken, dann war ich Frau Pierre. Ja, und es ist nur ein kurzes Prozedere und dann sagt er, ich will den Staat mit dem Unsinn konfrontieren, den er in seinen Grenzen festschreibt. Die Behörden befürworteten einen Entscheid, den sie dann doch nicht konsequent umsetzten. Ne, also eigentlich müsste die Badeanstalt sie reinlassen. Also er hat den Rauswurf auch bei der LGBTIQ Helpline gemeldet und die Fachstelle für Gleichstellung eingeschaltet. Ob die jetzt für ihn tätig werden, ob da noch irgendwelche Rechtsfolgen passieren, ist unwahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Der Zutritt zu einem Frauenbad sei auf weiblich gelesene Personen beschränkt, ist jetzt die offizielle Antwort von der Gleichstellungsbeauftragten von dem Frauenhaus da. Also doch Hausrecht in dem Fall, oder? Ja, von dem Frauenbadehaus. Was auch lustig ist, die Gleichstellungsbeauftragte, die sorgt für die Frauenquote. Naja. Und zuerst wollte er gegen die Stadt klagen, dann kam er aber davon ab, da man ihm selbst Rechtsmissbrauch vorwerfen könnte, weil er es ja angekündigt hat. Und er will sich bald auch wieder zu einem Mann ummachen. Ne? Aber bis dahin kann niemand beweisen, dass ich mich nicht als Frau fühle. Ja, das ist einfach so eine satirische Real-Life Aktivistenaktion, die ich gut finde. Ich meine, er lässt sich jetzt nicht umoperieren oder sowas, das wird ein bisschen zu weit gehen, würde ich mal behaupten, aber so eine satirische Aktion finde ich das schon, ja. Finde ich das schon gut. Ne, weil das soll es ja tun, es soll ja die Absurdität. Das war jetzt in der Schweiz, nur nebenbei. Ne, und falls es irgendjemand nicht gemerkt hat. Ja, ist doch schlimm, dass irgendwie diese absurden Gesetze dann auch noch irgendwie international verbreitet sind. Ne? Also in manchen Bereichen ist das so. Gestern irgendwie so ein Frauenparagrafen noch was kommen, gehört auch international überall das Gleiche. Ne? Ich glaube, wenn wir jetzt über Ungarn reden und die Maya und oder was auch immer, und da wird ja auch immer darauf hingewiesen, dass es, ne, da wird das wieder sehr hervorgehoben. So, nein, das, da hat das überhaupt nichts mit irgendeiner Strategie oder sonst irgendwas zu tun und so weiter. Ja. Naja, wenn es ein Gesetz gibt, dann kann man das Gesetz befolgen und auch ausnutzen. Ne? Ja, genau. Ist nur komisch, ist es eben absurd, dass absurde Gesetze gemacht werden? Ne? Aus der beschaulichen Schweiz geht es jetzt mal direkt rüber nach Köpenick, wa? Nämlich hier Bezirk Treptow-Köpenick, da gibt es eine Schule. Haben Eltern geklagt gegen die Progress Pride Flag. Die Eltern berufen sich den Angaben zufolge auf eine Neutralitätspflicht des Staates im Rahmen seines Bildungsauftrags und halten das Aufhängen der Fahne der queeren Bewegung in dem Hortraum für eine nicht kindgerechte Politisierung. Ja. Ja, treffend ausgedrückt. Würde ich praktisch unterschreiben, genau. Und dann erklären Sie nochmal, was die Progress Pride Flag ist, mit dem ganzen Unsinnsbegriffen. Und dann sagen Sie mir, die AfD will das auch. Weiß nicht genau, was es da zu tun hat, aber. Naja. Und dann, eigentlich habe ich es mitgebracht wegen dem letzten Absatz. Florian Siegmann von den Grünen wertete die Pläne der AfD als erneuten Versuch, die queere Community im Land aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Er verwies zudem auf die Geschichte der Regenbogenflagge, welche 1525 in den Bauernkriegen als Symbol gegen Unterdrückung und für den Wunsch nach Freiheit von Bauern ausgewählt wurde. Und wer mich kennt, weiß, ich interessiere mich für Geschichte, und da war ich natürlich gleich, war mein Interesse geweckt. Ja, und dann bin ich ins Bauernkrieg-Wiki und habe mir die Regenbogenfahne angeguckt. Ja. Finde ich gut. Hast du da deine eigene LKA-Bericht zum geschichtlich-historischen Hintergrund des Symbols gemacht? Wo kommt die Flagge überhaupt her? Und wir sehen hier also einen Regenbogen auf weißem Grund, und in dem steht Verbum Domini maniat in aeternum. Das Wort Gottes gilt bis in alle Ewigkeit. Und darunter steht, dies ist das Zeichen des ewigen Bundes Gottes. Ja, Florian Siegmann von den Grünen. Das ist christliche Wirklichkeit. Fuck. Wie kann man denn so eine Scheiße erzählen, Florian? Wie kann man denn so tun, als gäbe es irgendeine Kontinuität zwischen dem Symbol des Regenbogens auf dieser Flagge, die offensichtlich den Regenbogen als Zeichen des Bundes mit dem christlichen Gott interpretiert, und der gottlosen Flagge mit dem Sternenzerstörer drauf? Wo, Florian? Das ist unlauter. Das ist eine billige Lüge, um gut auszusehen. Das ist armselig, Florian. Nicht ja, mit mir, so Florian. Kirchen sind ja auch dabei. Also. Nee, ist es mir egal. Die Bauern da, 1525, sind verreckt, weil sie ihre Freiheit wollten. Und die haben es nicht verdient, dass Florian von den Grünen kommt und ihr Ansehen in den Schmutz zieht. Tja, wer war denn da eigentlich dagegen, gegen die Bauern? Von den Religiösen. Der Marin. Ja. Ja, der hat die verraten im Endeffekt. Okay. Hm. Er hat sie verraten? Ja. Tja, wie Firmen den CSD fallen lassen, wenn sich der Zeitgeist dreht? Ja, und da nehme ich direkt mal eine Sache vorweg. Da gibt es nämlich einen neuen Begriff. Ja. Muss ich mal gucken, wo ich den hingemacht habe. Ich bin sehr gespannt auf den neuen Begriff. Ja, ist der. So. Genderdämmerung. Nee. Da ist er noch nicht. Sorry, ich hätte ihn sonst mal. Ich hätte ihn sonstig irgendwie. Irgendwie highlighten müssen. Pinkwashing, genau. Die Gefahr des sogenannten Pinkwashings. Viele Unternehmen reden viel von Vielfalt, handeln aber nicht. Fini oder so. Also Pinkwashing. Viele Unternehmen reden viel von Vielfalt, handeln aber nicht entsprechend. In Krisenzeiten zeigt sich, wer wirklich Verantwortung übernimmt und wer nur PR betreibt. Oder wenn man seine Firma überleben möchte. Ne? Haben wir gerade Pogrome gegen LGBT-Leute? Oder was sind gerade für Zeiten? Krisenzeiten? Naja, wer bei konkreten Nachfragen schweigt oder sich auf PR-Floskeln zurückzieht, zeigt, das Thema wurde nie wirklich verstanden, nur verwaltet. Für viele Firmen sei Vielfalt eben nur eine Imagefrage. Ach nee. In Krisenzeiten trenne sich genau hier die Haltung von der Strategie. So, und das heißt, es wird jetzt Pinkwashing quasi in den Raum gestellt, weil es gibt 80 Christopher Street Day Organisationen in Deutschland, die größere betreiben, gibt auch kleinere, aber das ist ja halt auch so ein Verbund, der nicht wirklich eine Firma in Anführungszeichen ist, aber das kostet auch alles Geld. Und der Berliner CSD hatte ein Defizit von 200.000 Euro, die jetzt irgendwie ausgeglichen wurden, vielleicht von Duolingo, weil die als besonderer Sponsor irgendwie hervorgehoben wurden. Ja, aber generell haben die gestiegene Kosten, weil es höhere Sicherheitsauflagen gibt. Warum gibt es höhere Sicherheitsauflagen in der Stadt wie Berlin? Ich weiß es auch nicht. Der CSD wird ohnehin stark von der Polizei begleitet. Ein Vorfall, der sich auf einem ungeschützten kleineren Fest ereignet hat, ist sehr unwahrscheinlich. Ne? Also da gab es diese eine Sache, wo ein Vielfaltsfest angegriffen wurde. War es ein Vielfaltsfest? Ja. Aber das soll dann natürlich nicht passieren. Und in den letzten Jahren gab es sehr großzügige Sponsorings. Aber seit dem letzten Jahr schon hat das Sponsoring sehr stark nachgelassen. Natürlich sagt man, das liegt alles an Trump und weil die Unternehmen eingeschüchtert werden, weil die kriegen Briefe aus Amerika. Ne? Und wer jetzt Diversity-Budgets kürzt, sendet das Signal, dass die Sicherheit queerer Menschen keine Priorität mehr hat. Das ist eine Folge von politischen Kräften, die den Fortschritt zurückdrehen wollen, wie wir es in der Trump-Ära gesehen haben. Ja, wenn man mal bei Grenzen nicht schützt, fragt, der sendet das Signal, dass die Sicherheit queerer Menschen keine Priorität hat. Ja, die meisten Unternehmen haben einfach pauschale Aussagen getätigt, wie ja, das Engagement für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion bleibt unverändert stark. Aber ich meine, wenn die weniger Geld dafür ausgeben, ich meine, haben die wirklich Probleme, Sponsors zu finden? Es gibt ja die eine Strömung, die sagt, Christopher Street Day sollte weniger kommerzig sein, weil Kommerz ist ja eigentlich, ist das eine gute Sache? Ich weiß es nicht. Und die anderen sagen, nein, wir brauchen diese Bühne. Ne? Und ich weiß es nicht. Also wie wird denn in Düsseldorf der Karneval finanziert, Preis? Ist das auch die Stadt? Oder ist das? Bitte ist in Düsseldorf mittlerweile auch sehr groß. Sie haben mehrere Bühnen aufgebaut und machen da ein ganz Tagesprogramm. Nee, ich wollte es halt vergleichen. Wie ist denn der Karneval finanziert? Machen das die Vereine oder macht das die Stadt oder macht das Land? Wer ist denn dieser George Soros, oder? Unternehmerverbände, die Stadt, das Land. Ja, aber wenn die das können, könnten doch die Regenbogen das auch so organisieren. Da müssten sie vielleicht halt mehr Eigenanteil aufbringen. Ja, aber die Kosten für Sicherheit und Personal sind gestiegen. Ja, das haben ja alle Veranstaltungen. Sollen wir jetzt da eine Ausnahme machen? Wie viele Sachen sind dieses Jahr schon ausgefallen? Jede Woche lese ich was Neues, jetzt gerade in Hanau unten die Ecke. Zwei Festivals, die nicht mehr stattfinden können, weil die Kosten zu hoch sind. Und solche Sachen. Ich höre das ständig. Warum wird hier jetzt wieder so ein Aufriss gemacht? Weil es für die gute Sache ist. Wie gesagt, diese 80 Christopher Street Days Dinger, die ja in keiner Art und Weise irgendwie eine Firma sind, mit Gewinnerzielungsabsicht, auf gar keinen Fall. Ja, wer sowas denken würde, der wäre verrückt. Der müsste direkt gemeldet werden. Die haben halt ein Defizit, aber ich meine, die können das Defizit schon ausgleichen, indem die halt irgendwelche anderen Sponsorings bekommen, ne, vielleicht. Ich weiß ja auch nicht, wie das läuft, wenn da so eine Partei dann so einen Stand hat beim Christopher Street Day und da irgendwie irgendwelche Sticker verteilt mit kein Hass, no hate von der FDP zum Beispiel, ob die FDP dann dem Christopher Street Day Komitee dafür Geld zahlt oder wie das funktioniert. Das weiß ich wiederum überhaupt nicht. Boah, aber das könnte ich mir bei Linken schon vorstellen, dass du da sofort geschröpft wirst, wenn du da irgendwas machen willst auf ihrem Tag. Ja, die Geldmaschine ist so eine Veranstaltung. Das ist ja für einen guten Zweck, ey. Ja, brauchst eine neue Hundemaske. Weil die Leute haben die FDP da herabgeschnitten. Und da waren auch ein paar Leute, die halt Scheren gereicht haben. Hier, willst du das FDP da oben nicht abschneiden? Braucht man da nicht eine Waffenverbot? Ist das nicht in der Waffenverbotszone? Also Veranstaltung ist da eigentlich immer. Nee, das sind Scheren und wenn du gegen Scheren bist, das ist ja antilesbisches Hassverbrechen, oder? Oh Gott. Da kriegst du heute wieder mit den Allerflachsten. Aber wirklich. Oh. Sehr gut. Alter, davon muss ich mich erholen. Alle Scherenschleifer freuen sich, ja. Ja, und Kritik an CSD, Absage aus der Bundestagsverwaltung. Ich meine, es gibt schon einen gewissen Zeitgeist, da zurückhaltender zu sein oder zumindest zu sagen, okay, während der Arbeitszeit sollten irgendwelche Regierungs- und Amtsträger sich nicht auf sowas blicken lassen, wobei der Christopher Street Day ja für viele schon gar nicht mehr so diesen politischen, aktivistischen Hintergrund hat, sondern eigentlich wie einfach ein Event ist. Ja, es ist nochmal, ob das hier so auf Unverständnis stößt. Es ist ja gar nicht politisch oder so. Was ist denn ja, da fällt uns doch gleich eine andere Unterhaltungsveranstaltung ein, die in Berlin jahrelang auf der politischen Welle gesurft ist und ja, ihr Ding immer wieder machen. Oder so, da gehen die Leute hin und. Warum sind die Leute von Rock am Ring noch nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, wir sind eine politische Veranstaltung? Vielleicht werden sie dann auch noch gefördert. Rock gegen rechts am Ring. Passt doch direkt. Ja, ja, genau. Rock gegen rechts am Ring und Rock gegen rechts im Park. Das ist ab jetzt ein e.V. Hm? Ja, es war doch jetzt auch. Und der Staat soll die Gagen mal vorlegen. Es war jetzt auch das Hurricane Festival mit der Lesung von Luisa Neubauer und so. Ach du Scheiße. Ja, da hatten wir auch schon mal drüber berichtet. Die Kinder von heute tun mir leid, dass sie so einen Mist ertragen müssen, anstatt Musik zu hören. Die Bundestagsverwaltung tut uns auch leid, weil die dürfen nicht als Bundestagsverwaltung offiziell da auftreten beim CSD, sondern nur die Personen selber dürfen da hingehen. Ja, aber auch queere Gruppe der Bundestagsverwaltung. Queere Gruppe ist doch schon, wir sind Teil von eurer Sekte. Ist das dann eine Division oder eine Hundertschaft oder was ist die queere Gruppe? Die queere Heeresgruppe Nord der Grünen. Queere Gruppe der Bundestagsverwaltung. Die sind doch das beste Beispiel dafür, dass viele Ziele, für die demonstriert wurde, ja schon erreicht wurden und dass es eigentlich auf einem guten Kurs ist. Aber ich weiß es nicht. Alarmismus bringt halt. Ja, die müssen sich da hinstellen und fordern, dass endlich die Regierung mit Leuten wie ihnen bestückt wird. Wenn so ein CDU-Mann, der sich normalerweise für Arbeitnehmer einsetzt, irgendwie dann auf eine Veranstaltung geht, dass er in eine Demo geht oder so. Das ist auch nicht so, das ist auch nicht verwerflich eigentlich, auch wenn er dann nicht mehr politisch neutral ist. Ihr habt alle vergessen, wie die amerikanische Regierung damals extra diesen Acker gekauft hat, um darauf das Woodstock zu veranstalten. Und dann haben die Jimi Hendrix und so angerufen, das Weiße Haus, und hat gesagt, du spielst da und so. Und so ist es ja damals entstanden, weiß ja jeder. Durch NGOs und Regierung. Ach so. Ja, wie immer. Ja, also es ist eine absolute Posse aus meiner Sicht. Wir sollten einfach sagen, es ist okay, aber es ist auch wieder, ja, was wird da für ein Signal gesendet? Da wird das Signal gesendet, dass wenn du in unserer Bundestagsverwaltung arbeitest, dein Privatkram ist. Ja. Also das ist das Signal, noch ein Brief, was da gesendet wird. Ein Brief und 6 abholen. Den musst du noch gemacht werden. Ja, das hier ist, ich wollte eigentlich noch einen zweiten Artikel dazu einreichen, aber ich kann das erzählen, wir müssen jetzt keine Hektik machen. EM-Titel im Visier, Deutschland verzichtet auf Schweinefleisch. Der geneigte Zuschauer kann jetzt nochmal einen Blick auf den Titel der heutigen Sendung werfen, während ich hier suche. Ja, lass mich mal überlegen, dass Schweinefleisch dann wahrscheinlich bei Schweine Glück bringen und wir wollen Glück haben, damit wir den EM-Titel gewinnen, oder? Das ist doch bestimmt der Grund, oder? Nee, also wir fragen einfach mal den Koch der Nationalmannschaft in Form der Frankfurter Rundschau. Nach dem Sieg gegen die Tschechien, Frankfurter Rundschau. Praktikant? ChatGPT? Nach dem Sieg gegen die Tschechen gab es Burger und Salat. Nach dem Erfolg über England asiatische Leckereien. Sicher gibt es eines nach dem K.O.-Duell gegen Italien in Dunajska Streda nicht: Schweinefleisch. Wir verzichten schon auf gewisse Produkte, wie zum Beispiel auf Schweinefleisch, wegen der Wertigkeit des Fleisches. Von der Qualität her ist es im Vergleich zu anderen Fleischarten nicht so gut, sagt Chefkoch André Göldner. Geht das auch um die U21 oder was? Das um die U21. Kann sein, ja. Ich weiß, ja, es geht um die U21. Und die haben ja gerade das Turnier, ne? Die erwachsen ja eigentlich nicht, ne? Ja, Mannschaft. Ich finde es lustig, dass die FR das damit abschließt, dieses Zitat. Ja. Weil andere Medien, wie ich habe hier jetzt einen Artikel der investigativen Website Sport 1 auf, Da wird nämlich noch mehr gesagt. Warte mal, wo habe ich es denn? Ach, verdammt. Der Verzicht hat aber nicht nur ernährungstechnische Hintergründe. Wir verzichten aber auch auf Schwein aus gesellschaftlichen und religiösen Hintergründen der Spieler. Schwein gibt es für die Spieler auf keinen Fall. Stattdessen gibt es den handelsüblichen Paarhufer wie Rind oder Kalb, klärt der Koch auf. Finde ich interessant, dass die Frankfurter Rundschau dieses Detail weglässt. Aber der investigative Journalist bei Sport 1, das irgendwie beide Sätze gelesen hat in dem Bildartikel der Quelle der Frankfurter Rundschau, wo nämlich auch beide Sätze drin sind. Aber, ne, lässt man vielleicht einfach mal was weg, Frankfurter Rundschau, ne? Ja. Und abgesehen davon gibt es keine Islamisierung. Shit. Ja, hast du gut sortiert, Chris. Muslimische Schüler schikanieren nichtgläubige. Eltern und Lehrer senden Hilferuf. Wunderschön. Geht auch wieder um das Thema. Zum Beispiel sagt, es geht um Hamburg. Beängstigender Trend, sagen die hier. Sie haben dazu auch Ahmad Mansur befragt. Zum Beispiel kommen Hilferufe aus vielen Stadtteilen. Meine Tochter und ihre Freundin wurden als Schweinefresser beschimpft, sodass sie sich nicht mehr trauen, ihre Brote in der Pause zu essen. Ein anderer Vater sagt, er habe sich gezwungen gesehen, seinen Sohn umzuschulen, weil an der alten Schule der Fehler gemacht worden sei, viele muslimische Kinder in einer Klasse zu konzentrieren. Mit der Folge, dass die wenigen Nichtgläubigen, was ich einen lustigen Ausdruck finde, wir wissen alle, dass es Ungläubige heißt bei denen, gemobbt wurden. Eine Lehrerin, die anonym bleiben will, sagt, muslimische Jugendliche verweigern die Teilnahme am Musikunterricht. Warum? Weil der Haram sei, also gegen den islamischen Glauben verstoße. Ja gut, 6 Sätzen, nächster, nicht versetzt. Tschüss. Mopoleser T.A., ein Jude, berichtet seiner Tochter seiner Grundschule, in der fucking Grundschule, von einem muslimischen Mädchen und seiner Mutter als Kakerlake beschimpft, angebrüllt, eingeschüchtert und von muslimischen Mitschülern körperlich an in einer fucking Grundschule. Natürlich handelt es sich um Einzelfälle, schreibt die Mopo. Ja, klar. Ja, sicher. Aber unter einem Teil der muslimischen Jugendlichen gilt es inzwischen als in sich streng religiös zu geben. Dies hat Auswirkungen auf den Schulalltag. Ja, kid me not. In einer kleinen Frage an den Senat hatte Bürgerschaftsabgeordneter der CDU, Sandro Kappe, darauf aufmerksam gemacht. Er hatte dort sich explizit die Situation an den Schulen in Steilshoop, Farmsen, Berne und Bramfeld angesprochen. Also mindestens 4 Stadtteile, in denen die Kacke am Dampfen ist in Hamburg. Wunderschön. Die heftigen Reaktionen zeigten aber, dass es anderswo in der Stadt nicht viel besser sei. Ja, super. Islamexperte Ahmad Mansur geht sogar noch weiter. Das Problem gibt es nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland. Ja, wirklich? Ach, nein, doch. Oh. Er ist überzeugt, dies ist das Werk von islamistischen Gruppierungen wie Muslim Interaktiv, die muslimische Jugendliche gezielt auf TikTok und Instagram ansprechen. Komisch, davon hören wir fast nie. Jede Woche wird eine neue Sau durch TikTok getrieben, weil die AfD wieder irgendwo mehr Videos mit mehr Klicks hatte als Reichineck. Davon hören wir gar nichts. Interessant. Der Mansur kann es einem aber direkt sagen, als würden ihm die Leute in der Politik überhaupt nicht zuhören. Nach dieser Indoktrination erkennen Kinder ihre Eltern ihre eigenen Kinder nicht mehr wieder. Plötzlich werden die Väter und Mütter dafür kritisiert, dass sie nicht fasten, nicht oft genug beten, also keine wahren Muslime sind. Ja, woher kenne ich das denn? Das kommt mir jetzt aber verkauft. Aus irgendwelchen Perioden der deutschen Geschichte verdammt bekannt vor, was da gerade passiert. Und wir gucken mit offenen Augen drauf, wie die Mopo hier zeigt. Der Senat bestätigt, dass es an einzelnen Schulen ein wachsendes Bedürfnis einiger Schüler gebe, religiöse Praktiken auszuüben. Es gebe eine kleine, aber sehr präsente Gruppe von Schülern muslimischen Glaubens, die ihre religiösen Überzeugungen lautstark vertreten. Ich erinnere daran, Hamburg war auch der Ort, an dem die Kalifatsdemo war. Hamburg ist auch der Ort, an dem die Blaue Moschee geschlossen worden ist, wegen des Einflusses des Iran, weil ich lese auf Twitter immer wieder, hier Iran hat überhaupt nichts mit der Islamisierung in Europa zu tun. Doch, googelt mal Blaue Moschee. Die Zahl fastender Schüler sei gestiegen und parallel dazu auch der soziale Druck innerhalb der muslimischen Schülerschaft, der sich gegen Kinder richte, die eben nicht fasten. Wie kann man sowas zulassen? Wie kann man mit offenen Augen sowas zulassen, als derjenige, der da eigentlich eine Aufsicht führen soll? Wie geht das? Wie kann man sich noch Lehrer oder Schuldirektor schimpfen, wenn an der eigenen Schule man machtlos ist gegen die Schikane von irgendwelchen Fanatikern? Ja, sie werden ja vielleicht nicht machtlos. Sie wollen vielleicht wahrscheinlich ihren Kopf behalten, denke ich mal. Ja, genau. Ja. Was sagt denn die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft dazu? Na, was denkt ihr? Nichts. Was sagen die dazu? Ja, brauchen wir eine Institutionsleistung. Es gibt auch konservative Christen. Es ist wichtig, Ängste und Vorwürfe nicht einfach wegzuwischen. Aber genauso fatal wäre es jetzt, alle muslimischen Jugendlichen unter Generalverdacht zu stellen. So GEW-Vorsitzender Sven Quiring. Wir müssen klar machen, einen muslimischen Habitus, der per se sexistisches oder recht aspektloses Verhalten produziert, gibt es nicht. Doch, Sven, doch, heißt Koran. Da steht das nämlich alles drin, wie man mit Frauen umgehen soll und wie man mit Ungläubigen umgehen soll und was die wert sind jeweils. Ja, und das immer wieder diese Lügen. Raum lässt, ne? Und Akzeptanz, soziale Akzeptanz. Wichtig sei es, mehr Raum für Gespräche zwischen Lehrkräften und Schülern zu schaffen. Alter, warum seid ihr nicht nach Afghanistan gefahren mit 500 Sozialarbeitern? Dann wäre da vielleicht gar nichts Schlimmes passiert. Hättet aber mit der Taliban drüber oder bei den Mullahs. Sag das nicht zu laut, sonst fliegen die dahin und gucken sich die Methoden ab. Ziel dieser Gespräche sei es, gegenseitigen Respekt zu fördern. Die lachen euch aus und gleichzeitig klare Regeln und Konsequenzen im Schulalltag zu entwickeln. Die lachen euch nochmal aus. Ja, welche Konsequenzen denn? Ich sag's ja immer wieder, einer meiner Lieblingsausschnitte aus Akira, in dem Lehrerzimmer, in dem Zimmer vom Direktor, wo die vorgeführt werden. Und dann steht hinter ihm einfach dieser breite, schwere Typ und immer wenn die irgendeine Dummheit machen, kriegen sie eine Geschalle. Das ist das Einzige, was hilft. Ja, weiß ich nicht, aber... Doch. Diese Leute verstehen keine andere Sprache. Alles andere ist Schwäche. Ja. Der Sozialarbeiter, ich stelle die Frage an dich, Chris. Was soll der Sozialarbeiter erreichen? Ja, ich würde es eigentlich vielleicht sogar noch krasser sehen. Ich würde halt einfach sagen, diese Leute, wenn die nicht geeignet sind, dazu da vernünftig beschult zu werden, ja, dann ist es halt vorbei. So, dann können sie halt den Rest ihres Lebens scheiße schaufeln gehen. Dann muss man auch keinen Generalverdacht dann machen oder so. Man macht das halt nur mit den Leuten, die sich sowas da zu Schulden kommen lassen. Nur mit den Individuen. Ja, wenn die dazu nicht in der Lage sind, vernünftig da mit ihren Bürgern sich da in die Schule zu setzen, dann müssen wir halt die Schulpflicht aussetzen für diese Leute und dann ist es halt vorbei. Dann brauchen wir die halt nicht. Brauchen die halt nichts lernen. Und dass die anderen Leute da nur... behindert. Also. Ja, das ist immer eine sehr individuelle Entscheidung, muss man ja leider auch sagen. Ja, aber meine ich ja. Wenn die da nicht so drauf sind, dann können sie es ja gerne mal da machen. Aber die Leute, die halt so drauf sind... Ja, aber die gehen doch raus dann und dann werden sie halt eben nicht Scheiße-Schipper, sondern halt fangen an, andere Leute abzuziehen oder so. Also, die hören ja nicht auf damit. Oder gehen zu irgendeinem von diesen wunderbaren Clans oder zur Moko-Mafia. Die kosten ja, aber da die das ja früher oder später sowieso machen, dann können sie wenigstens die anderen Leute nicht nerven. So ein bisschen Remigration. Ja, also ich frage mich auch, was die denn hier wollen, wenn das hier doch nicht nach ihren Vorstellungen läuft. Ne? Migrante als Räuber bezeichnet. Burschenschaft Neukirche empört mit rassistischem Chemiswaren. Bei der Neukirchener Chemis ist ein örtlicher Verein mit einem Ware aufgetreten, auf dem Migranten als Räuber verunglimpft werden. Oh Gott, oh Gott. Beteiligte verkleideten sich als Talahons und fuchtelten mit Messern herum. Also was? Das sorgt nun für Ärger. Und da sehen wir auch gleich mal ein Bild von dem wunderschönen Chemisware. Das sind oben ein paar Bube drauf, in so Trainingsanzüge, habe Gucci-Tasche, so imitierte an der Seite und eine Cap auf. und fuchtle mit Messern herum. Nun. Ja. Und dann steht auf dem Wagen noch Alibaba und die 14 Millionen Räuber. Wieso 14 Millionen? Der Ausdruck 14 Millionen Räuber spielt offenbar auf die Zahl der in Deutschland lebenden Menschen ohne deutschen Pass an. Dieser Eindruck muss entstehen. Pauschal als kriminell gebrannt, Mann. Ja. Ach Mensch, das ist ja gemein. Und gar nicht davon, das aber eigentlich, ne? Eben. Ich meine, wir erinnern uns noch an die Sachen, die Alice Weidel zum Beispiel zu Karneval erdulden musste. Zum Beispiel. Das war völlig in Ordnung. Was Trump erdulden muss, ist völlig in Ordnung. Es sind ja keine Menschen. Aber was die hier machen, ist natürlich völlig brutal. Das ist ja gruppenbezogene Menschen. Genau, sind ja Gruppen. Tiere, ja. Also nur das Problem ist halt, genau das ist ja der Rahmen dafür. Und dieser Wagen würde nicht entstehen, wenn es nicht eine damit korrespondierende Realität gäbe. Und es ist schon immer, immer eine der wenigen Ausdrucksmöglichkeiten des Volkes gewesen, sowas hier zu machen, um auf sowas hinzuweisen, wie ein Hofnarr. Weil er weiß, heute ist Kirmes, heute ist Karneval, heute ist irgendwas und da darf ich über die Stränge schlagen und darf auch mal Dinge tun, die ich sonst vielleicht nicht tun würde. Und wenn wir uns das jetzt auch noch wegnehmen lassen, ja, und hier natürlich sind alle eingeknickt und natürlich der Bürgermeister ist entsetzt, alle finden es schlimm, ja, weil sie alle Angst haben, am Ende als Nazi von irgendeiner scheiß NGO geframed zu werden, anstatt zu sagen, ja, aber wo haben die Menschen das denn her? Um die Gegenfrage dem Journalisten, der zum Bürgermeister kommt, sollte der Bürgermeister die Gegenfrage stellen, wollen Sie mal mitkommen in unsere Unterkunft? Wissen Sie, was das kostet? Wissen Sie, was wir an Schulen deswegen nicht modernisieren können? Und so weiter und so fort. Wissen Sie, warum die Straßen Schlaglöcher haben? Kommen Sie doch mal mit. Das soll den Bürgermeister machen und nicht den Duckmäuser. Tja, wenn Sie Palästinenserflaggen gehabt hätten, dann wären sie wahrscheinlich hier. Wir kommen noch zu einem richtig widerlichen Beispiel aus der Richtung, keine Angst. Ja, zu diesem hier kann ich sagen, also die Claim-Allianz, die kennt man ja auch schon seit einigen Jahren, extrem zivilichtige Organisation. Dieses zivilgesellschaftliche Lagebild antimuslimischer Rassismus wurde diese Woche auch von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, die mir hin und wieder mal vor den Füßen liegt und wo ich da mal reinschaue, so um zu gucken, wie die von der SPD geförderte Presse so über Deutschland ihren Blick hat. Und das wurde da auch so geschrieben, als wäre das so eine komplett, ja, wir haben da halt so ein Lagebild, ne, du Claim und so. Und ja, ganz schlimm. Antimuslimischer Rassismus betrifft vor allen Dingen Frauen. Ach was. Also keine Einordnung, kein gar nichts, irgendwie mal zu sagen, dass die irgendwie umstritten sind oder so, was man sonst immer ganz gerne über Leute sagt oder so. Ein Beispiel? Oder überhaupt mal kritisieren, ob überhaupt antimuslimischen Rassismus, ob sowas überhaupt geben kann, weil Muslime ja nun mal keine Rasse sind, nach keiner Definition. Das haben die ja hergeleitet. Da wird der Gruppe ja eine Rasse zugeschrieben, die es gar nicht gibt. Die Fiktion der Rasse. Haben wir wieder die Fiktion. Ja, zumindest ist das keine unveränderliche Eigenschaft, ne, der Person. Erstmal. Ja, die Religion, ja. Ja, ist keine unveränderliche Eigenschaft. Genau. Deswegen muss man das auch nicht als Gruppenmerkmal irgendwie so sehen. Ja, ist eine Ideologie. Jo. Ja, und was steht im Endeffekt drin? Es gibt natürlich Lösungsansätze, aber es gibt auch Vorwürfe. Die Vorwürfe sind, ja, es sind Zahlen. Wir wissen, wo solche Zahlen herkommen. Sie kommen von Meldestellen und sie kommen aus Polizeimeldungen und anderen Pressezulieferungen von anderen NGOs teilweise auch halt. So kommen diese Zahlen dann zustande. Ne? Das sind dokumentierte Fälle. Ja, 3080 dokumentierte Fälle. Und da gibt es halt, es gibt Körperverletzungsfälle, ne? Es gibt auch ein paar Beispiele, da kann ich direkt vorwegnehmen, das Opfer hatte ein Kopftuch und deswegen, und die Täter sind unbekannt, deswegen wird davon ausgegangen, dass es einen rassistischen Hintergrund hat. Steht auch immer, dass davon ausgegangen wird. Ja, und 2 Tötungsdelikte, 198 Körperverletzungen, 3 schwere Körperverletzungen, versuchte Tötungen, 122 Sachbeschädigungen, 4 Brandstiftungen und 259 sonstige Delikte, Raubdiebstahl oder Erpressung. Geben Sie halt vor, aber wie gesagt, wie die Zuschreibung erfolgt, habe ich euch gerade schon gesagt. Und das, dann, ne, es kommt immer davon darauf an, ja, und tritt in allen gesellschaftlichen, im öffentlichen Raum, ne, und im Bildungsbereich, im Schul 22,1% aller Fälle treten im Bildungsbereich auf, also in der Schule, irgendwelche Sachen, die in der Schule passieren. Ja, und in 71% der dokumentierten Fälle, in denen Claim eine Angabe zum Geschlecht vorliegen, sind Frauen betroffen. Da kommt der Claim her, dass Frauen am meisten betroffen sind. Und es muss natürlich insgesamt von einer hohen Dunkelziffer von antimuslimischen Vorfällen ausgegangen werden. Ne, das tatsächliche Ausmaß von antimuslimischem Rassismus wird aufgrund von Underreporting und von Erfassungslücken auf Seiten der staatlichen und zivilgesellschaftlichen Stellen nur in Teilen sichtbar. Ihr wisst schon, was gleich an Forderungen kommt. Weswegen die dokumentierten Fallzahlen nur einen Ausschnitt aus der Realität widerspiegeln können. Ja, und was müssen wir machen? Umfassenden Schutz und Unterstützung rassistisch markierter Menschen, auch von Muslimen durch den Staat gewährleisten, ne? Ausweitung des Opfer- und Zeugenschutzes, ne? Auskunftssperre im Melderegister, Einrichtung eines Rechtshilfefonds, ne? Da fängt es an mit dem Geld. Finanzielle Entschädigung für Moscheen, ne? Weil die haben ja einen erhöhten Sicherheitsaufwand und so. Synagogen und andere Gotteshäuser, also immerhin, die von rassistisch motivierten Angriffen betroffen sind. Also, ne, da wenigstens nicht nur für. Ja, was heißt immerhin? Ich finde das eigentlich ein Hohn. Ich finde das eigentlich richtig frech, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wenn ihr es für Synagogen machen könnt, dann könnt ihr es doch auch für uns machen. Wir sind doch ja auch total bedroht. Und diesen ganzen Björns und Michaels hier irgendwie, die ja von früh bis spät sich sagen, also was diese Muslime da machen, also das finde ich aber nicht in Ordnung. Berufen sich auf ähnliche Sachen. Aber ich meine, das Muster ist das gleiche. Was brauchen wir als nächstes? Die Datenbasis zur wirksamen Bekämpfung von antimuslimischem Rassismus verbessern, also mehr Meldestellen, die Leute aufklären, mehr Schulungen, also klar, mehr Schulungen sowieso immer. Defizite bei der Erfassung, der Prävention, der Aufklärung sowie der Strafverfolgung vor antimuslimischer, islamfeindlicher Hasskriminalität müssen behoben werden, ne? Es braucht eine neue Arbeitsdefinition von institutionellem und strukturellem antimuslimischen Rassismus auf Bundes- und Länderebene als Basis für behördliches Handeln, weil es ist noch keine wirkliche Definition. Die benutzen hier die Definition vom EMHCR. Ja, auf jeden Fall ne, eine Beratung für, ja, Betroffene. Die sie haben wollen, ist die von, also wenn die Muslima nicht Richterin werden darf, dann ist es aber nicht in Ordnung. Ja, gleichberechtigte Teilhabe muslimischer Menschen und muslimischer Organisationen stärken. Hm. Rassismuskritische Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen verpflichtend und regelmäßig einführen, um insbesondere für antimuslimischen Rassismus und weitere Rassismen zu sensibilisieren. Ne, weil je mehr die Leute darüber reden, desto mehr gibt es denen, desto mehr melden die. Und also jetzt haben wir 3000 Fälle und... Ja, in noch geringere Vorfälle dann auch irgendwie immer schon alles reininterpretieren. Ne? Dann antimuslimischen Rassismus ins Gleichbehandlungsgesetz reinschreiben, genau. Den nationalen Aktionsplan gegen Rassismus weiterentwickeln, um insbesondere auch die Bekämpfung von antimuslimischem Rassismus sicherzustellen. Also, dass antimuslimischer Rassismus auch genauso viel gefördert wird wie gegen Rechts-Themen. Ne? Achso. Eine Bund-Länder-Kommission Rassismus, muslimischen Rassismus einrichten, den 1. Juli als bundesweiten Gedenktag gegen antimuslimischen Rassismus einführen. Das ist alles nur noch frech. Ja. Die Menschen leiden, gibt es Macht. Demokratieförderung absichern. Ja, und dann gibt es eine Triggerwarnung, ne, hier Arbeitsdefinition antimuslimischer Rassismus. Wovon reden wir überhaupt? Ne, das ist Seite 30. Inhaltlich orientiert sich die Einordnung antimuslimischer Vorfälle im Rahmen des Monitorings an einer von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz empfohlenen Arbeitsdefinition von antimuslimischem Rassismus. Ja, das haben wir irgendwann mal auch gehabt und es geht im Endeffekt darum, dass im Endeffekt man projiziert auf diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, dadurch projiziert man auf Muslime eine Rasse und behandelt die so, wie man andere Rassen behandelt werden würde. Und deswegen ist es Rassismus, weil man sich selber denkt, dass es eine so, ne? Deswegen ist es auch Rassismus, antimuslimischer Rassismus, und der beschränkt sich ja nicht nur auf Leute mit einer gewissen Hautfarbe oder sonst sowas. Das sind ja nur Merkmale, die besonders stark in in Opferzahlen dann repräsentiert sind, und diese Fälle werden hier eher rausgepickt. Ist das hier eher auch vom Gefühl, würde ich sagen, ist es vielleicht eher anti-arabisch? Oder? Ja, komm, es bringt ja nichts. Ja, also okay. Es ist halt, die wollen halt alles haben, was sie alle haben wollen, halt Macht und kein Widerspruch. Und wenn Widerspruch, dann Rassismuskeule. Ja, also den krassesten Fall, den ich hier gesehen habe, war, das war eine Mutter mit Babys im Kinderwagen, die wurde von zwei Männern niedergeschlagen und das Kopftuch wurde ihr runtergerissen, aber die Täter sind unbekannt und die Frau hat es überlebt, aber es wurde als Tötungsdelikt irgendwie angesehen, weil sie auch mit dem Messer beschossen wurde. Das ist so der krasseste Fall, der jetzt hier geschildert wurde, und ganz viel halt darunter, ne? Und natürlich auch sehr viel unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. So. Ja, genau. Kommen wir jetzt mal zu diesem Ausstellungsstück von der dämlichen Palästina, Iran, Hauptsache Islamismus. Unterstützungs- Solidaritätskundgebung ist ja in Berlin, wo ein Haufen Leute waren, die keinen moralischen Kompass haben. Mich erschreckt vor allem die Anzahl der Weißbrote auch auf dem Foto. Ja, deswegen habe ich mir auch nochmal den Juri angeguckt, wegen der ideological subversion. Und halt hier in dem grünen Kreis sehen wir halt eine offensichtlich muslimische Teilnehmerin, die hier eine Puppe. Ich habe hinterher gelernt, das ist eine käuflich zu erwerbende Stoffpuppe von Sigmund Freud, der sie einen liebevoll handgearbeiteten Judenstern aufgenäht hat oder angeklebt hat. Puh, ja, das ist der Humor, auf den unsere neuen Mitbürger offenbar stehen. Das ist so funktionieren die. Ja. Und das ist halt möglich, während ein Mann halt so 55 Tagessätze nach 15 Euro verurteilt wird, weil er eine Fotomontage gemacht hat oder weiterverbreitet hat, wie sie auf einem Titanic-Titelblatt der 90er Jahre überhaupt niemand zur Kenntnis, wirklich ja, gut, irgendwie besonders möglich. Zur Kenntnis ich meine, genommen hat. Diese Leute hier sind ja auch verschleiert auf einer Demonstration. Ja, das wird auch einfach in Kauf genommen. Und ja, wir nehmen auch in Kauf, dass halt das Demonstrationsrecht so ausgelegt wird, dass hier jeder Gast eine Demonstration veranstalten kann, wenn er das möchte, oder an einer teilnimmt. All diese Dinge. Berlin, meine Damen und Herren, wir sollten es loswerden, besser heute als morgen. Auf jeden Fall nichts mehr investieren, das ist durch. Also wir sollten, irgendwie sollten die Geberländer sagen, das geht nicht mehr mit Berlin, wir geben weiter an die anderen, die wir unterstützen müssen, gerne. Aber an Berlin gibt es keinen Cent mehr. Die versaufen das doch da eh alles. Ja, der gleiche hier X-Nutzer weiß ja auch noch zu berichten von einer Demonstration, die heute, glaube ich, stattgefunden hat. Und die musste aus Sicherheitsgründen aufgelöst werden. Also wir sehen hier jede Menge Israel und Iran-Fahnen mit dem Löwen drauf. Okay. Nur das Perfide ist, die musste nicht aufgelöst werden, weil die gewalttätig waren oder irgendwas halt, ne? Sondern weil, ich weiß nicht, wolltest du das sagen, Chris? Nee, jetzt hast du schon angefangen. Kannst du auch zu Ende sagen. Nur weil die Polizei den Schutz dieser Menschen nicht mehr gewährleisten konnte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Berlin, meine Damen und Herren. Die dritte Teilnehmergruppe abgesagt und dann ging nichts mehr. Oh, ich denke mal, dass da genug aggressive, gewaltbereite Leute in der Nähe waren. Die Polizei gesagt hat, wir können hier jetzt guten Gewissens euch nicht weiterlaufen lassen. Berlin, wo Gesetze einen Scheißdreck gelten für manche Leute. Nee, ich glaube nicht, dass wir Berlin bei eBay für Selbstabholer kostenlos reinsetzen können, French Taunter, auch wenn es verlockend wäre. Ach ja, da gibt es ja noch. Die haben sich das ja schon abgeholt, das Berlin. Also. Ach so, scheiße, naja. Bin ich nicht weggegangen. Ja, und überall, wo es eklige Sachen gibt, wie in Berlin, gibt es auch so einen richtigen Bodensatz. Und das sind die Leute, die wirklich gar nichts lernen. Berliner Streamerin Shoyoka schockt Fans mit Israel-Hass. Schockt Fans, ist auch wieder schön. Also, weißt du, da ist ein Video drin. Da musste aber, glaube ich, den Originalartikel. Und ich weiß auch nicht, ob wir uns das überhaupt ansehen wollen. Auf jeden Fall hat sie wieder richtig vom Leder gezogen, irgendwie, dass mit das hier alles Genozid. Und sie hat Dinge in den Raum gestellt, wie dass jeden Tag hunderte Palästinenser von den Israelis mit diesen Nahrungslieferungen angelockt und dann aus dem Hinterhalt niedergemacht werden. Also sie hat explizit gesagt, Israel lockt diese Leute an, um sie dann niederzumetzeln. Ja. Also, ja. Scheiße. Das ist meine Schimpanne, yo. Die bringen da Sachen hin, werden angegriffen, wehren sich und sind dann schuld, genau. Nee, das ist ja nicht mal so. Ja. Oftmals weiß man überhaupt nicht, wo die Schüsse genau herkamen. Und es kann halt auch durchaus sein, die Hamas hat ja den Leuten gesagt, nehmt nichts von den Israelis. Ja, ja. Und die Israelis sind aber die Einzigen, die was bringen. Und in dem Spannungsfeld passiert das. Aber ich glaube halt, das, was Shoyoka denkt, ist so weit von der Realität entfernt. Das ist schon wirklich irre. Also, das stimmt alles. Mein... Und sie sagt natürlich auch, sie, das finde ich am geilsten, sie habe mit der ganzen Sache ja nichts zu tun. Mhm. Das seien alles wir Deutschen. Wir sind, man hätte doch den Israelis statt Israel Bayern geben sollen, weil ja, dann hätten sie da unten nicht die armen Araber vertreiben müssen. Das ist bei den Linksextremen auch schon lange Usus. Das hat der hat das schon irgendwie in den 90er Jahren noch irgendwie erzählt, dass wir den Bayern. Ja, aber so, interessant ist doch, woher er stammt. Woher stammt die Dame nochmal? Österreich. Upsi. Ja, wer stammt denn dann? Sie hat ja, glaube ich, gesagt, sie wäre Kroatin. Oh, die Kroaten. Hat sie schon mal von der kroatischen Ustascha gehört? Ja. Der faschistischen Miliz, die Menschen der umliegenden Teile des ehemaligen Jugoslawiens platt gemacht hat und gejagt und erschossen und die stramm an der Seite der Achsenmächte gestanden hat. Das Kroatien... Pia Scholz, meinst du das Kroatien? Du bist Kroatin? Gut. Ne? Hoffe, du kannst mit der Schande der Ustascha leben. Kannst ja mal was drüber lesen, gucken, wie viele Tote es gab, wie die Leute umgebracht haben. Also du bist ja so eine erinnerungsbewegte Dame. Also ich hoffe, dass ihr hier die Sachen, die sie hier gesagt hat, endlich mal irgendwie richtigen Ärger einbringen. Weil irgendwo, ja, gut, haben sich im Endeffekt schon alle Leute distanziert von ihr. Ne? Also. Ja, aber können wir die nicht vielleicht irgendwie zurück nach Wien expedieren oder so? Persona non grata, was will die hier? Warum brauchen wir die hier? Angeblich hat sich ja sogar die Veronika Kracher, die marxistische Feministin, selbst die aus meiner Sicht ja halt auch immer noch, also ich bin da immer noch total baff, dass da keiner irgendwie mal diesen Namen fallen lässt von Veronika Kracher, also jetzt vom normalen Journalismus oder so, weil also wirklich dieses Zeug, was sie da immer bei Bildtower News da über dieses Jordan Peterson Ding damals in Berlin und so wirres Zeug, was sie da geschrieben hat, so ein verschwörungstheoretisches und Leute irgendwie abqualifizierendes, also die hat halt Glück, dass die halt irgendwelche Ausländer sind, die das nicht stört, was hier in Deutschland irgendwelche Leute über sie schreiben. Es ist wirklich krass und ich bin da immer noch baff, dass sich keiner für die Frau irgendwie interessiert und irgendwie mal irgendwie sagt, was das für eine Abgereiste ist. Also außer natürlich der identitären Bewegung, die sich ja mal über sie aufgeregt hat, wo sie dann irgendwie Opfer und Heuli gespielt hat und ihren Twitter-Account gelöscht hat und sich einen neuen gemacht hat. Und interessant fand ich, ja, du warst schon soweit. Nee, und selbst die hat ja jetzt angeblich sich von Shoyoka distanziert und nicht mehr ihr GEMA-Geldbuch, wo sie da irgendwie drin vorkommen sollte. Und also, ja, mir blutet auch immer das Herz, dass hier der Tobias Huch immer noch in seinen Videos diese Amadeo-Antonio-Stiftung auch immer noch verteidigt. Mit jedem Ding irgendwie so nach dem Motto, so, ja, das ist doch eine gute Stiftung, die macht was zu Antisemitismus. Ja, also Tobias, das bei dem Antisemitismus-Ding, ja, wenn sie das nicht irgendwie brauchen, um als Schutzschild, so wie in dieser furchtbaren Kindergartenbroschüre, weil da hatten sie ja am Ende auch noch diese Story von der jüdischen Kita aus Hannover, wenn ihr euch erinnert, aus meiner Sicht einfach nur, damit man hinterher sagen kann, ja, hier, die Leute regen sich drüber auf über unsere tolle Broschüre, aber das machen die ja nur, weil sie sich stören an der jüdischen Kita aus Hannover. Also so richtig beschissen, also wo man direkt weiß, dass sie das nur rein, weil das hat ja mit dem anderen ja überhaupt nichts zu tun, mit dem Rest von der Broschüre. Einfach nur so ein Ding, damit sie dann ihre Schutzbehauptungen da machen können und ihren Leuten, die sich daran dann Kritik üben, irgendwie daraus einen Faden spinnen können, dass das ja angeblich dann nur irgendwie Judenfeinde wären oder so. Also nee, also dieser Amalienstiftung geht gar nicht. Die Sachen, die die machen, sind alle irgendwo zwielichtig. Und selbst wenn sie da mal über irgendwelche Linksextremen reden, wie in der Corona-Zeit so ausnahmsweise mal, also es ist ja immer noch alles im Rahmen von ihrer Sicht und die ist nun mal ein Sozialismus hat nichts falsch gemacht, die DDR wäre eigentlich ein besseres Deutschland gewesen. Und das muss man ja ganz klar so sehen, weil so Leute wie die Kahane, die hat sich doch nie in irgendeiner Art und Weise mal irgendwie negativ geäußert über irgendwelche Sachen, die da in der DDR waren. Oder nee, gab ja eine Sache, wo sie sich negativ drüber geäußert hat, nämlich, dass da nicht genug Dunkelhäutige gewesen sind in der DDR. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Aber ansonsten aber auch gar nichts. Und ja, ich frage mich, ja, wann Twitch mal reagiert. Die schmeißen so viele Leute raus, sperren so viele Leute wegen Kleinigkeiten und Chuyoka kann machen, was er will. Ja gut, der Onkel Hassan in Amerika darf das ja auch. Also vielleicht ist da einfach auch noch genug politisches Interesse dabei. Den kenne ich doch jetzt nicht. Ja, der Hassan Abi, der hat ziemlich viele ziemlich viele Abos und aber gegen den wird jetzt, glaube ich, auch gerichtlich vorgegangen, weil er irgendwelche Streams sich angeschaut hat und dann irgendwie Essen kochen gegangen ist oder so. Habt ihr das gesehen, wo sie ihn fragen, was seine Lieblingsflagge ist? Nee. Und er meint dann irgendwie irgendeine, ich weiß nicht mehr, was war es? Irgendwie irgendwie Hisbollah oder irgendeine andere, weil da ist so eine coole Faust, die eine AK in der Hand hat. Ach so, das ist doch hier von. Ist das oder so? Ja, das ist eine von den Dingern, ist das ja. Dieses Gelbe, ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob Hisbollah oder das von Palästinensern. Was, ja. Was soll? Verdacht! Doch Verdacht! Ja. Das ist eine schöne Fahne. Ein bisschen so wie bei diesem mit der Machete hier irgendwie. Das ist wenigstens mal ein grafisches Element, oder wie? Und ich fand es interessant, ich habe dazu den entsprechenden Ofenkäse Redux geguckt, weil ich mir ja keine ganzen Shoyoka-Streams angucken will. Ich bin echt bekloppt. Und da hat sie auch noch einen Tipp fallen lassen, was ich interessant fand, wo sie gesagt hat, ja, sie war eine Zeit lang finanziell abhängig von der Amadeo Antonio Stiftung. Ja, genau, ja. Das fand ich auch super interessant. Finanziell abhängig, ja. Finanziell abhängig von der Amadeo Antonio Stiftung. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Da geht euer Geld hin. Das ist Projektarbeit im Projekt Gaming gegen Rechtsextremismus. Genau, ja, da geht das staatliche projektgebundene Geld hin und dann kriegt es am Ende die Olle da, ja, damit sie Israel Kriegsverbrechen andichten kann. Das ist jetzt aber unsere Einschätzung. Das ist, ja, natürlich. Ich möchte das lieber nicht als Tatsachenbehauptung. Weil, ja, komm. Man könnte das nämlich auch so verstehen, also ich habe es erst so verstanden, dass vielleicht wegen ihren ganzen Gerichtsprozessen mit diesem She-Rose Fund. So habe ich es verstanden, dass sie das vielleicht gebraucht hat, das Geld vom She-Rose Fund, damit sie ihre Gerichtsprozesse führen kann gegen Tobias Huber und alle möglichen anderen Leute. Also, ja. Und das ist ja auch das Ding, ich verstehe es halt einfach nicht mit dem Tobias Huber halt eben. Also, die haben ja ihn damit reingezogen in irgendwelche GMAG 2.0 Sachen bei der Amadeo Antonio Stiftung und so. Die nehmen das ja auch nicht weg, diesen Artikel darüber oder so. Also sie haben ihn ja im Endeffekt damit, ohne ihn zu nennen, jetzt quasi auch damit diffamiert. Und jetzt können sie es, jetzt ist es nicht mehr haltbar wegen ihrer Israel-Geschichte, okay, aber ich meine, von dem alten Zeug distanzieren sie sich auch nicht, löschen sie jetzt auch nicht weg und sagen, nee, das war falsch, was wir da gemacht haben mit Nick Prinz und Frau Kracher. Die sind ja überhaupt nicht beschädigt von dem Kram. Die sagen jetzt einfach so, nee, das, was sie da jetzt von sich gibt, da distanzieren wir uns von und fertig. Und dann läuft alles so weiter. Aber was sie da vorher gemacht haben, war ja auch nicht koscher. Und das haben die auch verstanden, eigentlich. Aber ja, also komme ich nicht klar drauf, wie man da immer noch meint, dass das irgendwie sinnvoll wäre, was die da irgendwie machen. irgendwie in Ordnung wäre. Also beim besten Willen nicht. Ja, apropos Rechtsextrem und Gaming. Das hat eigentlich Mammon eingereicht, aber ich glaube, wir müssen da echt nicht weiter drüber reden. Das nee, glaube ich auch nicht. Ding. Wir haben auch wieder die üblichen Worte angerufen. Also Herr Prinz hat ja auch seinen Auftritt, ich glaube, ziemlich gegen Ende. Vielleicht muss man alle 2 Monate so einen Bericht machen oder so einen Artikel, das Thema irgendwie oben bleibt oder so. Nee, sonst fallen die Rechte an die Urheber zurück und du kannst keine Reportagen mehr drüber drehen. Und ja, da musst du immer Lizenz zahlen an irgendwelche amerikanischen Schrott. Bundesstiftung? Okay. Ja. Wer auch immer jetzt das geistige Eigentum von Gorka und so hat. Und Kotaku. Ja, beschäftigt sich seit lange mit Gaming und Rechtsextremismus. Ja, es ist Roblox und es sind irgendwelche KZ hier, wie heißt es? Bereits in den 1980er und 1990ern gab es Games, in denen man als männlicher weißer Spieler gefesselte indigene Frauen vergewaltigen oder beispielsweise als KZ-Manager die Verwaltung eines Konzentrationslagers übernehmen konnte. Ja, alles Indexspiele, ne? Gibt's eh nicht über. Also ja, bereits in den 1980er und 1990er. Das ist ein alter Hut halt. Ja. Aber wenn du diese Geschichten da rauskramst vom Pew Research Institute über die Einstellung von irgendwelchen Muslimen zu Themen wie Gleichstellung oder Gleichberechtigung oder hier Homosexualität und so, das ist ja alles nicht mehr in Ordnung, weil das ist ja von 2013, ne? Ach, aber das hier, ist klar. Ja. Das kannst du alles machen. Ja. Und es gibt ja auch so viele Beispiele, dass man. Alter, dass man immer wieder den fucking KZ-Manager aus der Kiste ziehen muss. Von keine Ahnung, wann in den 80ern das Spiel war. Und early. Und selbst der kleine Maus fand es geschmacklos und billig. Und hat, wenn er sowas spielen wollte, hat er lieber, wie ist das, Kaiser? Oder Herzog oder irgend sowas. Da konnte man dasselbe machen, nur dass man dann dabei keine Leute umgebracht hat, sondern ein mittelalterliches Land verwaltet hat. Mit Zahlen und Text. Ohne Grafik. Ja, dass wir ein paar neue Nachweise hätten, ist es eben nicht. Hat man auch schon gesehen in einigen Berichten. Da gab es doch den Versuch, irgendwelche Leute anzuheizen und so. Das klappte doch alles gar nicht. Gab's doch gar nicht. Ja, aber der Medienwissenschaftler, Herr Heder. Heder. Hey, das oder von meinem Grundstück, Herr Heder. Ja, genau. Heder kann Hate. Viel Hoffnung habe er deshalb nicht. Ich auch nicht. Also sie fordern natürlich wieder Zensur von allem in ihrem Sinne. Ja. Die Sachen aus dem USA, das Problem auch schon wieder in Ordnung kommen. Ja. Also es ist der übliche Aufguss. Und es haben auch die üblichen Leute wieder geantwortet. Wir haben den Prinz angerufen und er hat gesagt, Roblox und so. Ja, die sind gefährlich. ja, Demokratie leben ist ja nochmal Thema bei der Welt. Die arbeiten ihr Thema nochmal so ein bisschen auf in letzter Woche und gehen dann so ein bisschen in die Tiefe. Ich hatte noch 2 Artikel, weiß jetzt gar nicht, welcher, was da jetzt genau drin steht in dem. Unter anderem haben sie beschrieben, eben, wie es mit den Verträgen aussieht, wer die sehen konnte und wer die wann sehen konnte. Und das war eben so eine Art, ja, das war so eine Geheim-Session sozusagen. Das ist, glaube ich, hier nochmal ganz was anderes, weil, also okay. Ich habe es mir jetzt nämlich auch nicht durchgelesen, weil ich dachte, es hätte jemand eingereicht, der sich das durchgelesen hat, weil ich keine Zeit mehr hatte vorher. Ich glaube, das ist ganz schön ergiebig hier. Hier sind, glaube ich, ordentlich Beispiele hier mit bei, so wie dieses hier zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Ich habe 2 Artikel und die sind beide recht ergiebig, fand ich. Ich habe den unter der Woche gelesen. Also da sind schon einige Hämmer drin. Auf jeden Fall. Von den Leuten, die in dieser NGO unterwegs sind, so Zionisten als Krankheit bezeichnen. Also das sind andere hier. Missbräuchliche. Ach, guck mal, die Klimaallianz. Wie sie über jeden Zweifel haben es. Das ist mir auch aufgefallen bei dem Artikel. Seltsam, ja, schön. Und die haben Projektgeld von denen gekriegt. Ja, nicht wenig, ne? 625.000 hat Claim bekommen. Und Bivok Rising. Bivok Rising. 800. Das sind jetzt Women of Color dann wahrscheinlich, oder? Ach so. Bi und Intersexual? Nee, Black Indigenous. Ah, ja. Black Indigenous Women of Color. Ja, Rising. In Deutschland gibt es keine Indigenous Women's, Women of Color. Ich muss euch enttäuschen, Mädels. Ihr seid alle durch eingewanderte Gene zu Black Women of Color geworden. Aber Indigenous seid ihr dadurch weniger in Deutschland. Tja, auch das ja, ist und die Geschäftsführerin von dem Laden teilte zum Jahrestag des Hamas-Massakers vom 7. Oktober einen Beitrag, in dem sie den terroristischen Angriff als Widerstand gegen den Kolonialismus bezeichnete. Und nach einem Polizeieinsatz gegen eine pro-palästinensische Aktivistin warf sie Deutschland eine Wiederholung der NS-Vergangenheit vor. Absolut. Ja, hier ist nochmal ganz interessant, die Juristen sehen ein verfassungsrechtliches Problem, schließlich wollte die Exekutive der EU heimlich die Legislative beeinflussen, unter Umgehung des üblichen Gesetzgebungsverfahrens. Rechte Parteien im EU-Parlament unterstützen die Einrichtung der Arbeitsgruppe. Moment mal, das ist aber ein anderer Artikel jetzt gerade aktuell, ja. Bist du sicher? Ja, ganz sicher, weil das sind doch hier diese Beispiele von irgendwelchen... Dann ist er noch nicht von mir. Ja, dann weiß ich nicht, warum du gerade zu reden angefangen hast. Ja, ich zwei Artikel eingereicht habe zu dem Thema, deswegen habe ich angefangen zu reden. Ja. Kannst du nur den Titel zeigen, dann bin ich mir auch sicher. Ja, aber man liest Ufuk, man liest Milli Görisch und man liest Millionensummen und ja, wie gesagt, ich hatte ja vorhin das von Claim gezeigt. Das ist ja der Claim to Fame von denen. Die werden ja von Demokratieleben bezahlt. Und die Erkenntnisse sind halt sehr mau. Und wie immer werden Zahlen sehr aufgebauscht. Ne? Wenn man 3.800 Fälle hat, von denen sind fast 3.000 nur Beleidigungen oder Schmierereien oder Sticker kleben oder sowas. Das kennt man aus anderen Kontexten. Und die Union sagt, ich erwarte, dass die Bundesregierung jede einzelne NGO genau überprüft, die weiterhin von Demokratieleben gefördert werden will. Weitere Finanzierung darf es nur bei absoluter Treue zu unseren Staatszielen geben. Zweifels werden viele der NGOs künftig keine Gelder der Steuerzahler bekommen. Viele, ja. Aber gelacht. Und jemand anders sagt dazu, die Koalitionsparteien haben sich darauf verständigt, eine Evaluation des Programms durchzuführen. Hierzu gehört auch die Frage, wie die Verfassungstreue der gefördernden Organisationen noch zuverlässiger festgestellt werden kann. Das weiß Volker heute der Frosch schon nicht. Ja, aber so. Die schon in den Brunnen gefallen sind, sozusagen. Ich erinnere mich hier an Basta Berlin, die haben jetzt erzählt, nochmal die Geschichte von der Klimaklage vor dem Verfassungsgericht, dass die Frau, die die Klage eingereicht hat, dass sie von einer NGO war, dass sie Anwältin war und dass sie danach Verfassungsrichterin wurde zum Beispiel. Also solche Dinge, ja, wie kriegt man das wieder irgendwie raus aus der Flasche so ungefähr? Ne? Okay. Gar nicht, wahrscheinlich. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Wie hieß der nochmal? Oder Verhauen oder so? Verheuen? Kann ich nochmal nachgucken, kann ich mal raussuchen. Ich finde gerne. Ist jetzt auch schon 2-3 Jahre her. Ne? Also Urteil ist doch, glaube ich, noch nicht. Ist das schon 2-3 Jahre her? 2022 war es, glaube ich. Ja. Und was sonst auch alles passiert ist schon, ne? Eben in der Beziehung und wo Geld schon gewirkt hat mit irgendwelchen Verfahren womöglich oder wo Aktivismus betrieben wurde, der gewirkt hat oder. Ja, aber zu dem Zitat hier, da wird der Helge auf jeden Fall wieder auf Touren kommen. Der Curio sagt, extremistische sowie antisemitische Aussagen und Verbindungen müssen selbstverständlich zum Ausschluss von jeglicher Förderung führen. Da würde Helge doch wieder sagen, ja, wie können Sie denn das sagen, muss ich doch selber extremistisch finden. Ja, das könnte die Claim wieder nehmen als antimuslimischen Rassismus. Das ist ja nur eine Ausprägung davon. Ne? Weil, tja, natürlich, Grüne und Linke sehen natürlich keinen Reformbedarf. Ja, das ist geil. Lamia Kador, Beauftragte für Deflection und verwies auf die Umfang. Wir brauchen mehr Sensibilisierung, mehr Geld, mehr Trainings. Oh, die gleiche Lamia Kador, die uns bald mit Konflikten in unseren Straßen heute vorausgesagt hat. Ich habe es nicht mehr eingereicht, weil ich unterwegs war, aber die hat heute gepostet. USA treten in den Krieg ein und zerstören wohl die Atomanlage im Iran. Ein neuer Krieg im Nahen Osten wird unmittelbare Effekte auch bei uns haben, in den Schulen, auf den Straßen, im Netz. Geil. Wie hieß denn mal ihr Islamismus? Legalistisch oder so, ne? Ich hab ihr Beavis drunter gepostet mit der Frage: Are you threatening me? Ja, ohne Spaß, ey. Das klingt echt wie eine Drohung. Ja, klingt wie eine Drohung für mich auch. In den Schulen vor allem. Was in den Schulen? Was passiert da? Die Karten ändern sich oder was im Geografieunterricht? Was meinst du, Lamia? 22,1% allem muslimischen, antimuslimischen Rassismus passiert in Schulen. Ja, und die Frage ist ja auch, nur darauf hin. Warum lenkt sie das Thema auf Schulen? Das würde ich an ihrer Stelle halt nicht tun, wenn mir meine drei Schüler zum IS weggelaufen wären. Mutmaßlich. Aber es ist alles total schlimm für Migranten in Deutschland. Ihre Kinder hat sie seit 2 Jahren nicht gesehen, berichtet die Frau aus Syrien. Ich kann nachts nicht schlafen, ich esse oft schlecht und ich muss immer wieder weinen, sagt die 33 Jahre alte Frau. Und dann zeigt sie eine Nachricht von ihrer Tochter und sie vermisst sie und wartet auf den Tag, an dem sie sich wiedersehen können. Ja. Die Frau ist halt hierher gekommen, darüber, dass ihr Sohn mit seinem Onkel und mehreren Tanten ausgereist ist, wegen einer medizinischen Sache. In Deutschland haben die zwar keinen Asyl erhalten, aber subsidiären Schutz. Und dann im Sinne der Familienzusammenführung hat der Sohn dann angefangen, die Mutter nachzuholen. Und jetzt ist nur noch der Vater mit den anderen Kindern in Syrien und die möchten auch nach Berlin. Und ich frage mich halt, ja, wie lange können wir uns das überhaupt noch leisten? Überhaupt größere Mengen? Ich habe die Zahl, 400.000 Einreiseanträge gibt es noch, aktuell. Und ich meine, jeder Einreiseantrag, der bewilligt wird, zieht wahrscheinlich wieder Einreiseanträge hinter sich her. Wir haben keinerlei Überblick darüber, ob das wirklich Familienangehörige sind oder ob die sich da was ausdenken. Das darf auch nicht getestet werden, das wäre ja Körperverletzung. All diese Sachen, ne? Ja, und der Mann ist überfordert, weil er Arbeit und Familie nicht unter einen Hut bekommt. Oder er hat Arbeit in Syrien. Warum bist du noch nicht wieder da, frage ich mich. Wie sich das für eine Mutter, gute Mutter gehört hat. Ich habe mir die ganze Zeit gesagt, ja, es lässt sich doch alles ganz leicht beheben, das Problem. Ja. Ja, und jetzt hat sich das in die Länge gezogen und der hat dann einen Termin verpasst. Ja, scheiße, wa? Und dann ist der nicht bearbeitet worden, der Antrag. Und jetzt will die CDU das aussetzen und was dann? Wie der Chris sagt, es gibt eine sehr einfache Antwort, die ihr nicht gefallen wird. Ja. Und natürlich sagt Pro Asyl, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe für die Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflohen sind. Was ich halt lustig finde, jetzt, die fliehen ja nicht mehr, diese Leute. Wenn ein Fluchtgrund erlischt und die Familie da unten ganz normal leben kann, dann ist der Grund für subsidiären Schutz nicht mehr gegeben. So hart das klingt im Einzelfall. Aber ich finde das den Hammer, finde ich das. Die müssen aber hier gar nicht leben. Ja, der subsidiäre Schutz ist ja gerade nicht im Einzelfall. Ja. Der subsidiäre Schutz heißt ja, okay, du kommst von da und daher, da ist gerade was los, also schützen wir dich erstmal in diesem Rahmen. Ja. Aber dem gegenüber steht ja das Asylrecht und das ist ja gerade individuell. Und also dieser subsidiäre Schutz, der ist halt nicht im Einzelfall. Und deswegen, also wenn die da können, dann können die alle wieder. Also. Ja, und genau den Vorschlag den Vorschlag machen sie ihr auch und dann sagt, also ginge das auch in Syrien? Dann hält sie inne und sagt, Nidal ist in Berlin heimisch geworden, er spricht kaum Arabisch. Was ich für eine Legende halte. Aber mal wo? In Syrien kenne er sich nicht aus. Alter, aber in Deutschland hat er sich zurechtgefunden, ne? Obwohl ja, ich kenne mich in Süddeutschland auch nicht aus oder im Deutschburger Wald oder so, was soll das? Kennt man sich nicht aus. Ja, und dann kommt mein Lieblingssatz des ganzen Artikels. Deutschland ist doch eins der reichsten Länder der Welt, sagt sie. Wenn dieses Land meine Kinder nicht aufnehmen kann, macht mich das sehr traurig. Oh, ich weine gleich. Ja, sorry, Heimreise. Das ist. Warum schreibst du sowas? Investigation und Recherche nennst du dich, Ulrich Kretzer. Das ist eine Sob-Story, ein Pro-Asyl-Artikel ist das. Haben die euch bezahlt? Dafür steht da irgendwo Anzeige. Naja, ich meine, er hat dazu Aufklärung beigetragen. Wir wissen jetzt alle, dass es vollkommen überzogene Forderungen sind, die diese Leute hier stellen, die keinen Sinn und keinen Bedarf haben. Also. So, wenn Minister ihre Chatverläufe nicht preisgeben oder löschen in der Legal Tribune Online, eigentlich ein interessanter Grundlagenartikel sozusagen, weil wir kennen das ja von Ursula von der Leyen, dass man SMS nicht zeigen möchte oder diese. Ja, die kommt auch gleich als nächstes. Und jetzt geht es hier um unsere nordrhein-westfälische Fluchtministerin Josephine Paul. Da geht es um die Reaktion des Landes Nordrhein-Westfalen und die Umstände des Attentats in Solingen. Wir erinnern uns, 3 Menschen tot, mehrere Menschen schwer verletzt. Und auch die möchte ihre Chatverläufe nicht herausgeben, obwohl ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss das von ihr fordert. Und die Legal Tribune untersucht es hier juristisch und kommt im Endeffekt, ich will das jetzt auch nicht zu sehr ausführen, weil ich auch kein Jurist bin, jeder, der sich für die genauere Erklärung interessiert, kann das gerne sich selber anschauen. Minister, die Chats löschen, obwohl ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss diese angefordert hat, dürften sich also wegen Urkundenunterdrückung strafbar machen. Das entsprechende Beweisführungsrecht eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses ist verfassungsrechtlich garantiert. Eine Beeinträchtigung dieses Rechts durch Löschung dienstlicher Kommunikation mit Bezug zum Untersuchungsgegenstand ist evident. Auch auf subjektiver Ebene dürfte der Nachweis des Vorsatzes und der Nachteilszufügungsabsicht im Hinblick auf den Beweisbeschluss und das Löschmoratorium möglich sein. Im besten Fall geben politische Verantwortungsträger jedoch erst gar keinen Anlass für Ermittlungen und stellen den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen die angeforderten Chatverläufe zur Verfügung. Im Sinne einer effektiven Sachverhaltsaufklärung durch parlamentarische Untersuchungsausschüsse wäre dies auf jeden Fall und im Interesse einer funktionsfähigen Demokratie auch. Ja. Also, grundsätzlich handelt ihr gegen das geltende Recht, wenn ihr uns eure in unserem Auftrag geschickten SMS, von uns bezahlten SMS, die ihr auch von uns bezahlten Diensthandys schreibt, wenn ihr uns die vorenthaltet. Wir sind eure Arbeitgeber, nie vergessen. Und es zieht sich durch alles durch, wie wir es vorhin bei dem Bundesrechnungshof-Ding auch hatten. Die Dokumentation wird nicht eingehalten. Es wirkt schon fast so, als ob man gar nicht irgendwie den falschen Entscheidungswege nachvollziehen soll. Ja, also ich meine, weil die war mehrere Tage nicht erreichbar, weil die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo sie war, auf einer Insel. Das war ja auch so ein Punkt. Die hatte erst sich die ganze Zeit gar nicht geäußert und hinterher, wo es das ging, hat sie einfach ihre ganzen Sachen nicht preisgegeben. Warum nicht? Ja, weil sie den Job braucht. Die Minister wissen, dass sie alles preisgeben müssen. Ja. Naja. Also ich meine jetzt, dass die vielleicht von irgendwelchen Beratungsfirmen gesagt werden, okay, wenn ihr die Dokumentation nicht so macht, dann kann man euch auch nichts negativ auslegen, wenn irgendwas mal schief gehen sollte oder so. So meinte ich das, die Strategie dahinter. Und das Ganze geht natürlich auch eine Etage höher, wie wir hier in dem Bildartikel sehen. Hattest du den auch eingereicht, Roman? Ja, genau. Ich habe ja gerade schon kurz angerissen, die Geschichte, dass eben diese Verträge so schlicht, also nur und mit Unterschrift und ohne irgendwelche Kopien machen zu können oder so eingesehen werden konnten von den Parlamentariern da. Und darum geht es hier unter anderem. Nicht mal einen Notizblock durften die mit reinnehmen in den speziellen Raum, jo, wo diese Unterlagen zur Einsichtnahme auslagen. Großartig. Ja, es ist schon ein komisches Verhalten. Und der Kernsatz ist, für die Bevölkerung schließt, dass man die Bevölkerung nicht einbezieht dabei. Ne? Ja. Ein gutes Zeichen. Der Kernsatz des Artikels der Welt, die das ja, den Stein ja auch letzte Woche schon mit einem Artikel ins Rollen gebracht haben, ist: Welt am Sonntag liegt die Erklärung vor, die die Abgeordneten unterschreiben mussten. Darin heißt es, die Fördervereinbarungen mit den NGOs seien vertraulich. Wer sie einsehe, dürfe unter keinen Umständen zulassen, dass die darin enthaltenen Informationen unbefugten Personen bekannt werden. Verstöße würden mit disziplinarischen Maßnahmen geahndet. Nach Transparenz klingt all das nicht. Also, man hat uns großmundig ja nach dem letzten Artikel irgendwie erklärt, das sei alles gar nicht geheim. Und die Verträge könnte doch jeder sehen und wir müssen hier sehen, ja, nee. Warum solltest du jemanden halt disziplinarische Maßnahmen androhen und ihm den Bleistift wegnehmen, bevor er die Sachen lesen darf, wenn die nicht geheim sind, Uschi? Warum lügst du uns an, Uschi? Tja, wenn der Bundesrechnungshof für eine interne Überprüfung die schon nicht bekommt, warum sollten die veröffentlichen? Ich meine, das ist schon ein Mischmasch zwischen irgendwelchen Verträgen mit Unternehmen, die einfach Klauseln in die Verträge einfügen. Aber wenn wir jetzt halt über irgendwelche NGOs reden, die nur Politik und Kampagnen und sowas machen, dann ist es natürlich was ganz anderes. Ja, aber das wird ja gleich behandelt. Ne? Also, die Europäische Union darf vielleicht bestimmte Sachen gar nicht sagen, weil das halt der anderen Vertragsseite zugesichert wurde. Ich meine, traue ich denen zu, dass sie solche Verträge machen? Der FDP macht es natürlich nicht transparenter. Der FDP-Abgeordnete Moritz Körner hat da wohl Anfragen gestellt und dann auch eine sehr leere Antwort bekommen. Und sagt dazu, die Kommission war sich bewusst, dass viele Bürger die Nutzung von Steuergeldern für verdeckten Lobbyismus kritisch sehen dürften, wie die Antwort auf meine Anfrage zeigt. Es wäre konsequent, wenn die Behörde nun jene NGO-Verträge von 2022, die noch laufen, überarbeitet. Solange sie das nicht tut, bleibt das Problem bestehen. Und Juristen, zum Beispiel der Staatsrechtler Sebastian Müller-Franken von der Uni in Marburg, kritisiert den Inhalt der Vereinbarung. Die Ausreichung von öffentlichen Geldern durch die Kommission an NGOs, um sogenannte Klimaklagen gegen deutsche Unternehmen betreiben zu können, widerspricht dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten, den der EU-Vertrag statuiert. Die Schädigung der wirtschaftlichen Basis eines Mitgliedstaats zwecks Durchsetzung der eigenen Politik im Wege der Finanzierung von Prozessen gegen Unternehmen der Schlüsselindustrien dieses Staates, noch dazu aus Mitteln, die dieser Staat ihr zu einem großen Teil zur Verfügung gestellt hat, ist nun offenbar Realität und eine Ungeheuerlichkeit. Das sagen Staatsrechtler aus der Uni Marburg. Das ist der linkeste Uniladen, den ihr finden werdet. Ja, und dann trotzdem sowas. Also außerhalb von Berlin gibt es keine linkere Uni als Marburg. Also, boah. Und leider gebe ich dem Chat recht, genau wie das mit der Frau Paul wird auch das hier wahrscheinlich wieder im Sand verlaufen. Tja, wenn die Imperatorin spricht, dann wird es gemacht. Und so haben wir auch hier eine Sache. Und zwar geht es um die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel. Und die Green Claims Directive, das hatte ich ja gesagt, Greenwashing, ja, da gab es halt diese Green Claims Directive, die unter anderem verboten hat, produktbezogene Werbung mit kompensierter Klimaneutralität, Umweltaussagen zum Gesamtprodukt, wenn diese nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden, ja, unternehmenseigene Nachhaltigkeitssiegel werden verboten und Werben mit Umweltaussagen wie grün, umweltfreundlich, klimafreundlich, nachhaltig sind unzulässig. Ja, und da gab es so einen kleinen Backlash. Und da haben einerseits sehr viele NGOs gesagt, dass wir können dann gar nicht mehr arbeiten. Viele von unseren Kooperationen fallen durch. Und im Endeffekt hat von der Leyen dann mit der zuständigen mit dem Kommissionsmitglied, wie heißt sie doch gleich, Jessica Roswell, ne, die dafür zuständig ist, haben die gesagt, birgt zu viele Risiken, dass die Nachhaltigkeitsziele beeinträchtigt werden und das ist zu komplex und zu bürokratisch und ist eine zu starke Bürde, was die Kosten angeht für Stiftungen, gemeinnützige Vereinigungen und Unionsunternehmen und Unionsstaaten. Ja, also das ist natürlich eine fadenscheinige Begründung, kann man natürlich nicht vorbringen, aber ja, ich habe es ja schon, wo ich es vorgestellt habe, gesagt, wenn dieser das Ding kommt, das schlägt ein wie eine Bombe, weil halt viele Leute ihre Existenzgrundlage verlieren, die halt mit Nachhaltigkeit und irgendwelchen Siegeln und sowas halt, ja, gut Geld verdienen. Und ja, diese Sache ist jetzt ersatzlos gestrichen. Ja, stört mich nicht groß. Der Ordre der Imperatorin. Dass die Firmen immer mit ein bisschen übertriebenen Eigenschaften werben und sowas kennt man ja. Von daher kriegen wir schon, wahrscheinlich nicht viel. Nee, das würden Leute eh nicht glauben. Wenn einer mit Diesel-LKW kommt, da steht hinten drauf klimaneutral drauf, ja, was soll das, ne? Ist ja klar, dass wir das nicht woanders herholen müssen. Ja, und die ganze NGO-Sache hat ja zu Recht durch den Bundesrechnungshof-Bericht, weil das ist halt wirklich ein Knaller gewesen. Ne? Wie gesagt, nur nochmal zusammengefasst, wir wissen nichts, wir haben keine Unterlagen, wir können gar nicht nachvollziehen, was da passiert ist und wir wissen teilweise nicht mal, wie viel Geld an welche Leute geflossen ist. Und deswegen hat jetzt die konservative Partei quasi eine Aufklärungsmission gestartet. Allerdings ist diese Aufklärungsmission natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wenn die Imperatorin was macht, dann macht die das nicht ohne Grund und es besteht halt im Endeffekt die Gefahr, Union und die konservativen europäischen Parteien haben ja auch ein Interesse daran, diesen NGO-Komplex in gewisser Art und Weise fortzuführen und deswegen. Ja, ist das. Mal gucken, ob die jetzt wirklich was machen. Weißt du, wenn die jetzt erstmal Transparenz herstellen würden, wäre das schon mal ein sehr großer Schritt, weil wie gesagt, man weiß nicht, wie viel Geld an welche NGOs fließen. Das an sich allein ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand. Ja, und. Alles ganz transparent, alles transparent. Nicht. Ja, und die ursprüngliche Idee hinter den NGOs war ja, dass die in Brüssel nicht so eine Blase entsteht, sondern dass die Mitgliedstaaten halt irgendwelche Stiftungen für Bürgerrechte und sowas nach Brüssel schicken, um die Leute in Brüssel daran zu erinnern, wie es in den Mitgliedstaaten läuft. Und ich meine, jetzt ist Brüssel ja einfach nur so ein eigener Kosmos, wo halt die Gelder einfach fließen und wie viel kommt von den Geldern in den Mitgliedstaaten überhaupt an durch diese NGOs und wie viel bleibt einfach bei denen hängen? Keiner weiß es. Und das Problem ist, wie in Deutschland auch, ja, ist die linksorientierten Parteien im Europäischen Parlament, die blockieren das Ganze, weil die keine Veranlassung sehen, irgendwas zu ändern. Und die konservativen Parteien sind zersplittert, weil man einfach die Konservativen hat und die stärker Konservativen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und auch ähnlich wie es in Deutschland eine Brandmauer in den Köpfen von Politikern im Bundestag und auf Landesebene und so gibt, gibt es in der Europäischen Union das auch, weil halt die stärker konservativen Parteien halt auch dämonisiert worden sind. Ne, und da gibt es einen sogenannten Cordon Sanitaire, das ist der Begriff, nicht die Brandmauer, sondern der Cordon Sanitaire, der saubere Pfad, sage ich jetzt einfach mal, den man beschreiten muss und wenn man von dem abweicht, dann koaliert man halt irgendwie mit so und mit den Extremen. Und wenn die jetzt wirklich was gegen diese NGO-Sachen machen wollen würden, wären die auf die Stimmen von denen angewiesen. Deswegen gucken, ob die jetzt wirklich was gegen diese NGOs machen. Ne? Aber auch da rudert die Europäische Union zurück. Die rudert im Moment bei vielen Vorstößen zurück. Ne? Am meisten. Die gehen ja auch zu weit andauernd. Ja, gerade diese Greenwashing-Direktive. Ne? Ich meine, wenn man sich das anguckt, man kann das ja gar nicht glauben, dass die so weit gehen, weil das einfach allem anderen widerspricht, was ja gepusht wird, gesellschaftspolitisch gesehen. Ne? Und dass sie gerade den Leuten das so erschweren wollen, mit einfachen Parolen die Leute einzufangen, ne? Das kann man ja gar nicht glauben, aber wurde jetzt ja auch gekippt. Ja. Und das mit den NGOs, ja, ne, der Stein des Anstoßes war ja, dass gewisses Wahlverhalten beeinflusst werden sollte von gewissen NGOs, aber ich meine, das ist ja nicht das größte Problem. Das größte Problem sind die Netze, wo einfach Geld ausgeschüttet werden kann über gewisse Aktivisten, um irgendwelche politischen Ziele zu verfolgen. Apropos Geld ausschütten und politische Ziele verfolgen. Ihr kennt die großen Klimakonferenzen, aber habt ihr gewusst, dass zwischen den Klimakonferenzen auch Klimakonferenzen stattfinden, halbjährlich? Und zwar mit fünf... Ich hatte sowas schon mal in dem Buch von dem Bojanowski gelesen. 5.000 bis 9.000 Teilnehmer. Aktuell läuft die SB 62. Diese Veranstaltungen sind immer in Bonn. Und der Twitter-User Frankfurt Zack fragt hier, wer zahlt die Sause? Ich habe da einen Verdacht. Und dann zeigt er uns hier einmal halt die Anzeige für die aktuelle SB 62. 10 Tage haben sich die Leute hier gegönnt, ne? Schick. Verfahren, also so wie das da auf dem Bild aussieht, sind auch viele halt vor Ort, also ganz klimaschonend aus allen Teilen der Welt mit Kanus, Segelbooten, Pferden, was du willst, Lastenräder. Im Bauch des Wals. Ja, im Wal, ja, manche sind im Bauch von einem Wal gekommen, da hast du recht. Und wenn du noch eins runterscrollst, haben wir mal nochmal eine Aufstellung, was das so bedeutet. Wir haben also die SB55, das finde ich auch interessant. Also die SB55, ich denke mal wegen der Ausläufer von Corona im Juni 2021, war die teilweise online, was ich auch ein faszinierendes Konzept für eine Klimakonferenz finde. So, das würde ja praktisch den Klimafußabdruck dieser Konferenz praktisch negieren, wenn man das größtenteils, aber na gut. SB56, Teilnehmerlisten nicht veröffentlicht, genaue Zahlen nicht online, typischerweise 6.000 bis 7.000 Teilnehmer. Dann gab es eine hybride Konferenz, halb in Sharm el-Sheikh, halb in Bonn, 5.000 bis 6.000 Teilnehmer. Dann wieder in Bonn 2023, 8.000 registrierte Teilnehmer. November, Dezember 23, Dubai, Bonn, Hybrid, 7.000 bis 8.000. Dann wieder 2024 im Juni in Bonn. Nochmal im Mai nochmal in Bonn. Das ist komisch. Vielleicht ist die Liste da nicht so hundertprozentig. Aber haufenweise Veranstaltungen. Und dann genau, und dann nochmal, also an dem Foto von der komischen Dame vorbei. Runter nochmal bitte auf die letzte Tafel in dem Artikel. Hier genau, Finanzierung der SB-Konferenzen, also wir zahlen das über unsere Abgaben an die UNO. Aber SB steht für Selbstbedienung, ne? Ja genau, Selbstbedienungskonferenz. Deutschland ist einer der größten Beitragszahler, 6% des Budgets zahlen wir. Zusätzliche freiwillige Beiträge, Deutschland, Norwegen, Schweden, UK, Schweiz leisten hier freiwillige finanzielle Unterstützung. Deutschland ist regelmäßig Top 3 Förderer der freiwilligen Beiträge, aus denen Logistik, Dolmetscher, Reisekostenzuschüsse bezahlt werden. Also wir zahlen auch noch dafür, dass die, was weiß ich woher, aus Australien hierher kommen. Schön, dass das auch gleich nur 6,5 Millionen Dollar kostet, ne? Ja, ist doch super, oder? Das war nur das, was wir der UN geben. Das ist was das so hier bedeutet, das musst du dir ausrechnen. Das sind nur 6% des Budgets, steht hier da. Ja, das ist aber nur der Teil der UNO. Dazu kommen die freiwilligen Sachen, wo wir immer ordentlich reinhauen. Und dann kommt die direkte Gastgeberunterstützung durch Deutschland, /Bonn. Oh. Miete und Infrastruktur im World Conference Center, Sicherheitskosten, Konferenztechnik, Mobiliar, digitale Plattformen, Veranstaltungslogistik und Personal. Bonn als UN-Campus-Stadt unterstützt die Konferenz. Bonn unterstützt das, ja genau. In ungenannter Höhe. Bonn unterstützt das, nicht die Leute, die arbeiten und den Steuern abgeknöpft werden. Bonn unterstützt die Konferenz zum Teil direkt über das Bundesbauministerium und lokale Behörden. Ja, vielen Dank. Fuck. Ja, wir haben die Wie Klima viele Leute von diesen Dingern finden wir wohl noch? Wir haben die Leute von der Klimakonferenz gefragt, wollt ihr einen Bonbon? Und sie haben ja gesagt. Ja. Was ist mit der Dame? Ich weiß es nicht so genau. Aber ja gut, ich glaube einfach nur, es soll die groteske Sache zeigen, weil Julia Mai 21 aus Haltern fokussiert das Thema Women and Gender bei der Weltklimavorbereitungskonferenz in Bonn. Das Klima muss erstmal vorbereitet werden. Wenn ja. Viel Symbolpolitik und etwas Kritik. Ja, da werden die Leute richtig schön eingegielt, wenn man auch Populismus eindringen kann. Die Leute, die müssen jetzt labern, finden, das Gender muss erst halal geschlachtet werden und dann kommt es auf den Grill. Oh Mann. Danke, ja, Zacki, auf Twitter für das Augenöffnen. Also, dass das wirklich immer so ein Zwischending ist, das hatte ich mich, glaube ich, sogar gefragt, weil, also ich bin mir sicher, dass in dem Buch von dem Bojanowski auf jeden Fall was von Klima und Bonn irgendwie an mehreren Stellen stand. Und ich dachte schon, dass das so ein Ding irgendwie wäre, aber wenn ich das hier sehe, dann ist das ja wahrscheinlich so dieses regelmäßige Ding. Super, es gibt oder? Viele Konferenzen, ja. Das sind wahrscheinlich nicht die einzigen. Das sind wahrscheinlich nur die, die damit affiliated sind. Hier haben wir ein Dokument von einem rechts verorteten oder konservativ verorteten Think Tank aus Budapest. Der übrigens auch mit einer Stiftung mit 80 Millionen. An dem hatte Millionen, ich auch schon mal was eingereicht, ja. Was 88 Millionen irgendwie ausgestattet ist. Also nicht nur. Das Stiftungsvermögen sind 1,1 Milliarden Euro, also nicht nur linke Thinktanks sind gut ausgestattet, sondern hier und da auch mal Rechte. Und netterweise, das ist der nächste Post, hat der Jakob Schirmacher die Arbeit getan. Und ich kann nur noch mal sagen, @comium_j ist wirklich ein Twitter-Account, dem man folgen kann. Ein konstruktiver, guter, informativer Post nach dem anderen. Und er schreibt ja, ein neuer Report von Thomas Fazi zeigt, wie die EU jährlich 80 Millionen Euro an Medien verteilt. Nicht für Pressefreiheit, sondern für die politische Kontrolle öffentlicher Debatten. Kernaussage, die EU betreibt mit ihrem Medienförderapparat eine systematische Legitimitätsproduktion von oben. Offiziell heißt das Förderung unabhängiger Medien. In der Realität eine strukturierte Allianz mit proeuropäischen Narrativen. Die wichtigsten Erkenntnisse. Rund 80 Millionen Euro jährlich, unter anderem über die Kommission und das EU-Parlament, oft getarnt als Kampf gegen Desinformation, Ziel europäische Öffentlichkeit, EU-Verständnis und Kampf gegen extremistische und euroskeptische Positionen. Und dann kommen Beispiele aus dem Report, das Programm IMREG, Information Measures for the EU Cohesion Policy, hat seit 2017 über 40 Millionen an Medien gezahlt für positive EU-Berichterstattung, oft ohne Transparenz, de facto Stealth-Propaganda. EU finanziert große Nachrichtenagenturen wie ANSA, EFE oder LUSA, also die Gatekeeper für hunderte angeschlossene Medien. LUSA ist ein schöner Name. Oh ja, die LUSA News. Willkommen zu den LUSA News. Ergebnis, narrative Homogenisierung, Beispiel European Newsroom, 1,7 Millionen Euro für koordinierte EU-Kommunikation. Fact-Checking als Disziplinierung, Programme wie EDMO, European Digital Media Observatory, 27 Millionen Euro Förderung, helfen mit, den Rahmen des Sagbaren zu kontrollieren. Was gefördert wird, darf nicht hinterfragt werden. Ich mag lieber MDMA. Was? Das Sagbare kontrollieren, das würde ja bedeuten, dass man nicht alles sagen kann. Und wenn investigativ, dann nur nach außen. Russland, Kasachstan, China. Aber kaum ein Projekt zur kritischen Analyse der eigenen Institutionen. Die EU kontrolliert die Blickrichtung nach außen, nie nach innen. Das EU-Parlament selbst investiert laut Report seit 2020 rund 30 Millionen Euro in Medienkampagnen zur eigenen Legitimierung, Erhöhung der Reichweite, Erfolg der Europarlamentarbeit. Das ist keine Öffentlichkeitsarbeit mehr, das ist ein Legitimitätsersatz. Und dann kommt ein Zitat zum Abschluss. Die EU hat ein Medienökosystem aufgebaut, das nicht der Öffentlichkeit dient, sondern der politischen Macht. Und was fehlt, fragt der Jakob Schirmacher, eine öffentliche Debatte über die gefährliche Nähe von Journalismus und Macht. Was führen die Weltraumaffen, seit sie noch der Gamergate-Deutsch Podcast waren, eine öffentliche Debatte über die gefährliche Nähe von Journalismus. Ja, aber ein Medienökosystem, das nicht der Öffentlichkeit dient, sondern der politischen Macht, das ist ja dann sowas, wenn eine Wahl plötzlich gekippt wird oder so in Rumänien zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist schon gut gemacht auf jeden Fall. Und das existiert also auch. Bitter. Ja, hier haben wir einen Reuters Institute Digital News Report. Das machen die einmal im Jahr und da geht es dieses Jahr um, wie die Allgemeinheit mit Medien umgeht, ne? Wie die Leute ihre Medien fact-checken und welche Medien im Kommen sind, welche weggehen langsam, was die Leute über künstliche Intelligenz denken. Das Ganze ist eigentlich gar nicht so umfangreich von neuen Erkenntnissen, weil alles ist ähnlich, wie man sich denken würde, aber die Erkenntnisse sind, es wird aus den Zahlen rausinterpretiert, dass die Leute sehr frustriert sind von den Nachrichten und immer weniger Nachrichten konsumieren. Ja, das macht man an so Zahlen fest, wie dass in Deutschland nur 13% aller Leute bereit sind, für Nachrichten zu zahlen, während der internationale Durchschnitt irgendwie um 20% liegt. Ja, was natürlich auch ein komischer Wert ist. Wie soll man das vergleichen? Aber gut. Und ja, da gibt es auch eine Sonderauflistung für Deutschland. Ne? Was da im Endeffekt am interessantesten ist, weiß ich auch nicht. Ne? Es wird rein interpretiert, dass die Leute, zwei Drittel der Deutschen gehen Nachrichten aus dem Weg. Ne? Hauptmotiv ist der Schutz der eigenen Stimmung vor negativen Auswirkungen, Überforderung, das Überangebot von Nachrichten führt, besonders bei Jüngeren zu News Avoidance. Ne? Also News Avoidance, wenn man den Nachrichten aus dem Weg geht. Aber es geht im Endeffekt darum, dass die Leute sagen, okay, die meisten Nachrichten machen mich sehr depressiv. Ja, am Tag der guten Nachricht ist das natürlich besonders wichtig, nochmal hervorzuheben. Ne? Gute Nachrichten wären schön, aber wenn gute Nachrichten Propaganda sind, dann machen die einen ja auch irgendwie nur wieder depressiv. Ja, und Public Opinion on Brand Trust, ne? Also Tagesschau ist weiterhin das am meisten genutzte Medium, was dem die Leute auch noch vertrauen. Was mich interessiert hat, war, dass NTV generell sehr positive Rückmeldungen in dieser Studie bekommt. Also NTV wird von vielen Leuten genutzt als Quelle, auch als Fact-Checking-Quelle. Also wenn Leute Fact-Checken gehen, dann gibt es natürlich Korrektiv, aber auch Spiegel, aber NTV war auch mit bei den Seiten, die den Leuten am meisten vertrauen. Die haben mich auf Twitter geblockt. Wie kann man denen vertrauen? Ja, also 60% overall Vertrauen in NTV gegenüber Durchschnitt 45%. Und ich meine, das ist eine Zahl, die immer weiter sinkt. Und ich nehme nochmal das Beispiel der guten Nachrichten. Ja, die Leute wünschen sich gute Nachrichten, die nicht dauernd depressiv macht. Aber klar, ich meine, was Aufregerthemen die geben mehr Klickszahlen her, deswegen werden die Nachrichten immer negativ oder negativ geframed, das verkauft sich besser, das ist natürlich eine Sache, aber wenn die guten Nachrichten sind wie hey, hier wurde wieder irgendwie ein neuer Klimafonds eingerichtet oder ja, das Gesetz für irgendwas wurde abgeschlossen und das sind dann die positiven Nachrichten, nee, wir brauchen eine faktenbasierte Berichterstattung. Ja. Und die Leute werden generell fauler, ihre Quellen zu checken. So, also das ist auch noch so ein Trend international. Dass die Leute, wenn die etwas sehen dann und die wollen das checken, dann gehen die lieber auf eine Fact-Check-Seite wie Snopes oder BBC in England oder was ähnlichen, als dass sie dann selber einfach in die Suchmaschine bestimmte Worte eingeben, um eine Recherche in Anführungszeichen zu machen. Ja. Das sind die Punkte, die ich rausziehe. Ne? Ja, Demokratiedefizit bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Das gibt eine Untersuchung über öffentlich-rechtliche Gremien. Und da gab es einen kleinen Skandal, weil sich viele Leute, also viele Betroffene haben sich beschwert, okay, da ist irgendwie ein Zahlendreher drin und die Zahlen sind nicht sauber und deswegen, und sie haben dann einen neuen Bewertungsmechanismus eingeführt, der ist eigentlich nicht gut, das sollten sie nicht tun, weil was im Endeffekt gemacht wurde, ist, okay, du hast die Leute, die da im Verwaltungsrat sitzen und im Rundfunkrat, haben die irgendeine Verbindung zu politischen Parteien oder sowas und nur eine aktive Mitgliedschaft bzw. ein Mandat wurde vorher gezählt als politisch beteiligt, aber wenn man in der Partei ist oder mal ein Amt bekleidet hat oder weiterhin Wahlkampf macht oder sowas, dann ist das ja eigentlich auch relevant und das wird jetzt hier halt auch noch mit eingenommen. Ne? Und generell gibt es Kritik an der intransparenten Arbeitsweise, den Umgang mit Programmbeschwerden und die Intransparenz bei den Vergaben von den Posten und Pöstchen. Ne? Und das ist hier Das ist die umstrittene Studie, ja, im öffentlichen Auftrag. Und ich glaube, ab Seite 32 oder 34 war das was Relevantes. Einfluss der Politik. Ja, Seite 36 ist das wohl. Und da sieht man auch die alte Zählweise und die neue Zählweise. Ja, zwei nach oben noch, glaube ich, ja. Es gibt einmal Rundfunkrat und einmal Verwaltungsrat, aber das ist ja, ne, hier beim Verwaltungsrat seht ihr es auch, Mitglieder insgesamt, dann Parteizugehörigkeit, zusätzlich neue Zählweise, da sieht man hier Bayerischer Rundfunk 14% nach alter Zählweise, nach neuer Zählweise 43%, ne, was natürlich eine Steigerung ist. Und das ist genau die Zählweise, die verhindert werden sollte, weil, ja, wie gesagt, Zugehörigkeit zur Partei oder dass man ein Amt bekleidet oder sowas ist schon wichtig, nicht nur auch mal im Landtag sitzt oder so. Ja, ne, Saarländischer Rundfunk, 75% im Verwaltungsrat. Ne? Sehr schön. Ich gucke mir von 42% über eine Zählweiseänderung einfach nur. Weißt du das? Wie das gekommen ist, diese Änderung? Finde ich ja schon ganz schön krass, also ne? Von 14 auf 40. Ja, es soll ja eine staatspolitische Ferne geben von Rundfunkanstalten, von zu Regierungen, so. Aber das ist generell natürlich ein Problem. Und der Öffentlich-Rechtliche wird ja immer als Beispiel genannt, so muss es sein. Ja, verstehe. Wir machen alles richtig und alles, was anders ist, funktioniert nicht. Kommen auch gleich noch dazu. Aber ja, das ist halt eine Sache. Und dann auch noch ganz interessant bei den ganzen Programmbeschwerden. Ja, da kommt eine Lächer, da gibt es so ein dreistufiges Verfahren, da kommen die wenigsten kommen in die dritte Stufe überhaupt rein. Ne? Von hunderten von Beschwerden kommen irgendwie vier rein und werden überhaupt mal behandelt. An der Grenze zum Staatsmedium, da habe ich ja gerade schon angefangen, drüber zu reden. Es gibt Ausnahmen, was nicht betroffen ist. Textseiten, Kanäle zum individuellen Videoabruf oder beides kombinierende Hybridangebote. Telemedien sind zulassungsfrei. Die dürfte der Staat machen. Theoretisch. Nur die Frage ist, inwiefern darf der Staat das machen? Ja, es gibt ein paar Portale. Da gibt es einmal gibt es das Portal Libra. Ne? Das war ein juristenorientiertes journalistisches Format und das wurde schon eingestellt, weil halt zu starke Staatsnähe ist eine Publikation, nicht im Sinne des Erfinders, die haben sie schon eingestellt. Dann gibt es noch gesund.bund.de, das sind Gesundheitstipps für die Bevölkerung. Die ist noch online, weil im Gesetz steht, dass das Gesundheitsministerium quasi eine Plattform haben sollte, die ne, für die Information ist. Ne? Ein nationales Gesundheitsportal soll betrieben werden vom Bundesministerium für Gesundheit. Das steht so im Gesetz. Ne? Deswegen hängt das noch in der Schwebe. Und da gibt es auch deutschland.de. Und das ist vom Außenministerium. Und die machen mittlerweile nur noch Sachen auf Englisch. Aus Resultat auf diese ganze Sache. Und es wird jetzt abgewartet, wie das ist mit der Rechtsprechung über gesund.de. Also, Moment, gesund.bund.de. Wenn dieses Portal quasi zugelassen wird von den Gerichten, dann steht eigentlich den ganzen Ländern und Ministerien nichts mehr im Weg, ihre eigenen Nachrichtenportale zu machen. So, dann müssen die einfach nur irgendwo eine Verwaltungsordnung reinschreiben, ja, die sind verpflichtet, das zu machen und dann dürfen sie es machen. Wobei das natürlich sehr kompliziert ist. Hier habe ich mal den Bundes Datenschutzbeauftragten mal wieder aus der Kiste gekramt, weil bei es ist ja die stehende Aussage von dem, dass alle Staatssachen keine Social-Media-Kanäle haben sollten und auch beim Betreiben von eigenen Webseiten sehr vorsichtig sein müssen, weil die alle datenschutzrechtlich bedenkenswert sind. Da gibt es jetzt noch einen Fall, das Betreiben der Facebook-Fanpage vom Bundespresseamt. Ja, der Fall wird gerade vor Gericht verhandelt. Und eine allgemeine Untersagung der Nutzung von Social Media von Bundesbehörden kann der Bundesdatenschutzbeauftragte rein rechtlich nicht alleine aussprechen. Eine Untersagung kann der Datenschutzbeauftragte nur in einem begründeten Einzelfall jeweils gegen eine konkrete Behörde aussprechen. Er hat ein Moratorium gemacht, hat gesagt, hier lasst das lieber, aber ich kann euch nicht zwingen. Und er könnte halt alle einzeln verklagen deswegen. Und das ist jetzt die Musterklage, ne? Bundespresseamt, Facebook-Fanpage. Wenn das durchkommt, dann werden alle von Social Media verschwinden, weil sonst die theoretisch alle verklagt werden. Ja, ist Nur so eine Sache. Ne? Auf der einen Seite können die dann Nachrichtenseiten machen, aber die dürfen keine Social-Media-Kanäle mehr haben. Ja, und das ist, mehr als 2/3 der Deutschen gehen Nachrichten aus dem Weg. Das ist ja in Bezug auf die Reuters-Nachrichtenstudie, darüber hatte ich gerade schon eigentlich gesprochen. Ja, das fand ich ja auch kurz erwähnenswert, nämlich der Daniel Gräber heißt er, glaube ich, vom Cicero, der war ja ganz maßgeblich dafür verantwortlich für diese gute Recherche, was den ganzen Atomausstieg angeht und so. Und der wechselt jetzt zu Apollo News, also dem Ding hier von dem Herrn Mahnert, was ja eigentlich so ein Format für junge Journalisten irgendwie war, habe ich so verstanden, ist ja mal so gestartet. Und soll er jetzt ein investigatives Ressort irgendwie aufmachen. Ja, also das halte ich schon für einen ziemlichen Coup für die Apollo News Leute, weil der hat ja da schon bei Cicero viel dazu beigetragen, dass Cicero eigentlich in den letzten Monaten da ziemlich viele Sachen irgendwie hatte, wo sie halt ganz alleine waren, ne? Sogenannte Scoops, wie man auf Englisch sagt. Ich weiß gar nicht, das deutsche Wort, also Exklusivgeschichten halt. Und dass er da jetzt nicht mehr beim Cicero ist, das ist sicherlich ein ziemlicher Verlust für den Cicero. Bin ich mal gespannt, wie er dann bei Apollo, was er da dann so beackern wird mit den Leuten da. Ja, klingt, als wenn der Cicero nicht so richtig den Wert geschätzt hätte oder so, aber wer weiß, ich bin noch nichts reinterpretiert. Ja, vielleicht haben sie einfach mehr Geld bezahlt, ne? Das hat genau. Mir gefallen. Das kann man ja auch so interpretieren, genau. Tja, hier haben wir einen Artikel, den ich mit gemischten Gefühlen lese. Einerseits ist es gut, Klarnamenpflicht, ein Artikel gegen die Klarnamenpflicht von Netzpolitik. Ne, also das, womit die ursprünglich mal angetreten sind, im Sinne des Erfinders, sehr gut. Allerdings bei der Lektüre des Artikels geht das Ganze in eine komische Richtung. Ne, die Idee hinter der Forderung ist die Annahme, dass Menschen mit offenem Visier weniger gewaltsam kommunizieren würden. Dafür gibt es jedoch wenig Belege. Im Gegenteil, hetzen Rassisten ganz offen. Okay? Eine Klarnamenpflicht im Internet oder in sozialen Medien ist keine gute Idee. Nicht nur das, sie gefährdet die Pressefreiheit, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Kunst, die informationelle Selbstbestimmung und die Religionsfreiheit. Alles gut bis jetzt. Und jetzt kommt's. Und sie gefährdet insbesondere Minderheiten und verletzliche Gruppen. Ja, ne, und dann notwendig für freie demokratische Diskurse und andere Sachen, die alle wahr sind, aber. Dann gibt es ein paar Beispiele. Stellen Sie vor, Sie sind dick und haben von Ihrer Ärztin gerade die Abnehmspitze verschrieben bekommen. Ne? Und bei Reddit reden Sie darüber und dann können es alle Nachbarn lesen. Okay, gutes. Hä? Ja, okay. Stellen Sie vor, Sie sind 15 Jahre alt und bisexuell, leben in einer erzkonservativen Familie, in einem erzkatholischen Dorf. Wir wissen, in welche Richtung das geht. Also, ne, da Klarnamenpflicht im Internet, dann wissen alle Nachbarn, wer man ist. Weil, ja. Oder stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einer bürgerlichen Kleinstadt und erleben, wie Ihre Kommune immer weiter nach rechts kippt. Nazis brüllen auf dem Marktplatz. Kinder auf dem Schulhof zeigen den Hitlergruß. Demokratische Parteien können nur auf den letzten Drücker noch einen AfD-Bürgermeister verhindern. Die Lokalzeitung ist schon lange pleite, deshalb berichten Sie eben auf eigene Faust mit einem pseudonymen Account auf Blue Sky und Instagram, was in ihrer Stadt passiert. Ja, was für Beispiele die nehmen, warum eine Klarnamenspflicht wichtig ist. Ja, und das fand ich einfach interessant. Das ist, es kippt total in diese Richtung ab, so, okay, wir brauchen die Klarnamenpflicht, um in der Kleinstadt nicht von Nazis getötet zu werden, im Endeffekt. Okay? Ja. Das ist doch irgendwie genau der Scheiß, weswegen man das nicht haben will, damit sich nicht andauernd irgendwelche Leute sich verklagen, bis zum geht nicht mehr. Also. Ja, und inspiriert davon habe ich mal geguckt, ne, Real Names Policy, wer wird am meisten betroffen, und dann haben wir wieder eine typische Liste von Leuten, die dann halt stärker Hass und Hetze im Netze ausgesetzt sind, ne? Frauen, LGBT, Kinder, Eltern, Leute, die Behinderungen haben, am Arbeitsplatz, natürlich in der Freizeit, Opfer von Gewalt, Überlebende von Gewalt heißen sie, glaube ich, auf Deutsch. Ja, und dann natürlich Aktivisten, ja, Leute, die auf der Flucht vor organisierten Kriminellen sind, ja. Hier irgendwelche Leute, die Juroren sind vor Gericht und also viele, viele weitere Beispiele, teilweise sinnvoll, aber teilweise einfach auf Identitätspolitik basiert, was natürlich, ja, natürlich People Who Write Fanfiction, ne, auch eine sehr stark marginalisierte Gruppe natürlich. Ne, Leute, die über Drogen reden, ne. Also wie gesagt, die Privatsphäre ist schon wichtig. Man muss das nicht anhand der Identitätspolitik komplett dekonstruieren und so runterbrechen. Ja, bestimmte Sachen sind sehr sinnvoll, die hier drin stehen in der Liste, aber ich meine, manche Sachen sind einfach okay. Wer ist am meisten betroffen? Da haben wir es wieder. Ja. Ja. Kann ja nicht mal irgendjemand an unsere Rockstars denken. Ja. Genau, und Sexworker auch wieder wichtig, ne? Freiheit für die Sexworker. Und Prince war halt sein Name. Du komischer. Mein, das ist auch sein Vorname. Members of Religious Orders, e.g. Mother Teresa. Secret Agents like James Bond. Sexworkers und als nächstes der nächste Antrag ist Members of Religious Orders, e.g. Mother Teresa. Ja. Ich glaube auch. Passt gut zusammen. Wunderbar. Journalists, ja. Ach, da ist es wirklich. People working for intelligence agencies. Wie geil. Ich mache noch einen Witz drüber. Es tut mir einfach wirklich so in der Seele weh, weil das einfach wirklich ein sinnvolles Projekt ist und selbst das kann man, ich meine, kann man dafür kein breites Publikum und Fördermittel mehr bekommen, wenn man das nicht durch die intersektionale Linse sieht? Ja, nee, ich glaube, das ist eher dieses Ding bei denen, so nach dem Motto, keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Hier ist eine Liste von Leuten, die falsche Ziele sind. Können wir das nicht auch irgendwie so machen, dass wir nur die Leute, dass das Gesetz einfach nur für die Leute gilt, die wir nicht mögen? Geht das ja, nicht da, dass wir eine Ausnahme machen. Ne? Das so einfach mal an die Scheune schreiben. Ja. Klarnamenpflicht nur für Thomas. Genau, Klarnamenpflicht nur für Kartoffeln. Kartoffelidentifikationspflicht. Ja, und das schöne Programm aus Frankreich habe ich euch ja vorgestellt, das AgeVerif-Programm. Da haben sich viele Leute gefreut und haben gesagt, wunderbar, da haben wir mal einen Beta-Test für im echten Leben für so ein Altersidentifikationssystem, was ja vielleicht auch mit einem Klarnamenkonzept irgendwann gut zusammenpasst, so als technische Lösung. Aber nee, können sie nicht machen. Im Endeffekt wurde jetzt interveniert und weil die Sache im Endeffekt gegen das sogenannte Country of, also die Herkunftslandklausel der EU verletzt. Und das bedeutet, dass halt jede Firma in der Europäischen Union in allen anderen Ländern der Europäischen Union geschäftlich ungehindert tätig sein kann. Und diese Einschränkung ist einfach zu stark gewesen. Ja, also da wurden ja mehrere Pornoseiten einfach dann geblockt auf staatlicher Ebene, weil sie gesagt haben, wir machen kein Altersverifikation, außer bis 18 Jahre nein. So. Und daraufhin wurden sie geblockt. Und das dürfen sie nicht mehr. Jetzt sind sie wieder entblockt. Das ist auch geil. Haben sich das hier die Libertären aus dem Tatort, haben die sich das ausgedacht? Also auch wieder eine EU-Sache, die zurückrudert. Alles seltsam. Ja. Ja, also ich meine, was sie jetzt hier im Endeffekt sagen ist, jedes Land ist für seine eigenen Geschlechtsteile verantwortlich. Sie von den Franzosen zu verstecken, oder wie? Sind ja zypriotische Firmen meistens, ne? Und ja, dürfen halt in Frankreich arbeiten. Zypriotische Brüste, ja. Ja, zypriotisch, südzypriotisch, nicht nordzypriotisch. Hm. Ach ja, kommen wir kurz nach Nigeria. Ja, da gab es ja ein Massaker, wo über 100 Christen getötet wurden. Und das ist halt Nigeria, muss man einerseits sagen, da ist jetzt eine größere internationale Welle gekommen, weil der Papst halt auch das so ein bisschen, der ist ja noch neu im Amt und der hat das so ein bisschen gesagt, okay, das kann ja sein, dass es so eines meiner Ziele ist, für Christen in Afrika einzustehen, dass die nicht diskriminiert werden, weil es gibt halt gewisse Zonen in Afrika, da sind Christen halt große Bevölkerungsteile und es gibt nicht wirklich so eine Mehrheitsgesellschaft, es ist halt wirklich gespalten. Nigeria ist ein gutes Beispiel, aber Nigeria ist ein extrem gespaltenes Land, weil es gibt sehr viele Christen da, aber es gibt halt auch sehr viele, die Christen sind, aber die halt nicht wirklich konfessionierte Christen sind. Hier haben wir zum Beispiel den Großpropheten der evangelikalischen Geisteskirche, den Primaten Elia Ayodele. Der hat Visionen und schreibt prophetische Bücher, schreibt Bücher, die seine Anhänger sagen, alles, was in seinen Büchern steht, das kommt, das passiert auch so. Deswegen gilt er als Prophet. Und er hat in einem von seinen Büchern halt über diese Sache in Benue geschrieben, ne, dass in Benue halt irgendwie was Schlimmes passieren wird. Und er hat halt über Monate hinweg halt versucht, die Regierungsstellen dran zu warnen, okay, da wird was passieren, da wird was passieren. Und es hat halt keiner gemacht und es ist dann halt was passiert. Und der ganze Flickenteppich ist da so zersplittert, dass man einfach nicht wirklich sagen kann, das ist Muslime gegen Christen oder irgendwie so. Das hat sehr viel mit Kriminalität und auch mit Sekten und sowas zu tun. Ja, und der ist jetzt ein Beispiel von einer moderateren Sekte, die aber sehr viele Anhänger hat, die sich zu den Christen zählen, die aber halt an gewisse Sachen glauben. Ich meine, ihr versteht, in welche Richtung das geht. So, und er meinte halt auch zwielichtig so, okay, ich habe mich bis jetzt ja bei den Regierungsbeamten auch nur gemeldet, wenn ich Geld von denen wollte. Und diesmal wollte ich kein Geld und vielleicht haben sie mir deswegen nicht geglaubt. Ne? Also das ist halt Nigeria. Und im Nordosten des Landes gibt es weiterhin eine bewaffnete Rebellion, wo die Leute sterben. Ja, neue Lebensmitteltechnik, Joghurt wird einfacher herzustellen sein, wird länger haltbar gemacht werden. Ne? Ihr kennt das ja von der DLR-Milch und das beim Joghurt wird, da gibt es halt neue Techniken, um den Joghurt cremiger zu machen und länger haltbar zu machen und das auch noch viel Energie, weniger energieintensiv zu machen. Und ich habe den Haken daran noch nicht gefunden. Meistens haben diese ganzen Novel Food Processing Sachen ja irgendeinen Haken. Ne? Also ob die da jetzt als zusätzliche Proteinquelle irgendwie Insekten reinmachen oder sowas, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Deswegen vielleicht eine schöne Sache, dass Joghurt halt wirklich sehr viel günstiger wird. Ja, ja, dass das leckerer wäre oder gesünder für den Menschen, das steht da nicht. Also nehme ich mal das Gegenteil an. Das wird nicht mehr so geschmeckt. Ich grüße dann diesen Rage-Virus von 2016. Genau, bis jetzt haben wir noch nichts gefunden. Nein, aber verarbeitete Lebensmittel sind ja nicht so gut verdaulich einfach. Und je mehr Verarbeitung, desto schwerer verdaulich, sag ich mal. Also als Daumenregel. Genau, wissen durch das auch nicht. Aber das will ich mal vermuten oder befürchten halt, dass das halt dann nicht mehr so gut bekömmlich ist. Researchers see no reason why it cannot be immediately implemented. das klingt echt so nach dem Motto, es ist zu gut, um wahr zu sein. Es muss nur die Temperatur ändern. Hat Max Chikumbutsu hier irgendwas mit zu tun? Das war eine Frage. Der Joghurt? Also, mildert der Fernseher, der Strom liefert, aber das ja. Ja, genau. Okay. Der Joghurt mildert die Symptome und steckt vor Ansteckung. Schützt vor Ansteckung. Steckt Ansteckung an. Ja, ja, wahrscheinlich. Prinzipiell ist ein Joghurt schon eine gute Sache. Da will ich mir nichts gegen sagen. Wenn man den Joghurt isst, dann kriegt man eine Bratwurst dazu. Oder? Tja, hier haben wir eine interessante Studie aus Kanada und da geht es um Pfandflaschen und Rücklauf von Pfandflaschen und ein interessantes Konzept, wie ich finde. Man sagt im Endeffekt, man hat eine Art Lotteriekonzept dahinter. Ja? Also bei jeder x-ten Flasche kriegst du halt $5 oder 5 Euro oder 10 Euro oder irgendwie sowas dann halt gut geschrieben, anstatt einfach nur dem Pfand, um halt zu gucken, gibt es dann einen größeren Rücklauf, weil Rückläufe sind interessant, ne, 5% gehen durchschnittlich immer verloren und da kann man halt noch ein bisschen was rausquetschen und könnte man das nicht bei, mit sowas machen. Ne? Und ja, da, damit könnte man weitere 2% einsparen, statistisch gesehen. Und ich habe mich davon einfach mal beflügeln lassen und habe mir das mal einfach für Deutschland angeguckt. Wir haben in Deutschland 18 Milliarden Einwegpfandflaschen und Dosen. Ja, davon werden Gegenwert von 180 Millionen Euro im Jahr nicht zurückgegeben an Pfandflaschen. So, wenn man davon jetzt einfach was abzwackt und dann sagt, in jeder tausendsten oder zweitausendsten Flasche sind 1000 Euro. Ich hatte mal mit 10.000 Euro gerechnet und wenn man könnte in jede 2500. Pfandflasche oder Dose könnte man 10.000 Euro drauf machen. Und das würde sich rechnen. Die Zahlen würden aufgehen. Was ich faszinierend fand. Da, weil so viel Geld in diesem System ist und diese sogenannten Schlupfkosten, die kriegen die Unternehmen aus dem grünen dualen System ja natürlich vom Staat dann teilweise ersetzt. Also die kriegen nicht die 100, vollen 180 Millionen pro Jahr vom Staat, aber einen guten Teil. Einen guten Teil. Die Prozentsatz habe ich jetzt vergessen. Ach ja, und hier wird es ein neues Jagdgebiet. Ja, klassisches Beispiel für Umweltschutz versus Klimaschutz oder so. Eine automatische Vogeljagdanlage. Links brüten die Vögel, dann schlüpfen sie, können direkt in den Windpark reinfliegen und dann den Boden düngen und da wachsen dann die. Du musst nur drunter stehen und die Vögel absammeln, dann kannst du direkt in so eine Plastikfolie verpacken und verkaufen. Als Hähnchen oder so. Keine Ahnung, ja, finde ich auch total krass. Umweltschutz gegen gegen Klimaschutz, wie gesagt, ist hier ohne das Thema. Wer dem Senat eingeredet hat, sowas irgendwie befürworten zu wollen, verstehe ich auch nicht so ganz. Es ist noch nicht so weit, es ist noch nicht so richtig entschieden wohl. Aber die Planung allein, und wenn man sich das genau anguckt, ja, es ist schon echt hanebüchen. Es ist mitten im Naturschutzgebiet, mitten im Vogelschutzgebiet. Beziehungsweise an der Stelle, wo sie die Dinger hinbauen wollen, ist es wohl so, dass da früher Kiefern standen und die eben nicht nur als geschützt gelten. Das ist aber schon 80 Jahre alt, dieses Urteil. Und wenn man sich das heute anguckt, das ist das eben schon ein Mischwald, ne? Haben sie geschrieben. Ja, gehe ich mal von aus, und den sollte man nicht unbedingt so zerstören. Ich meine, einerseits ist es natürlich häufig Wunsch von Städtern, dass Windräder gebaut werden, aber hauptsächlich nicht von der eigenen Nase oder so. Das könnte natürlich hier dann die entsprechende Retourkutsche sein oder so. Also ein Wald zu roden für Windräder ist einfach der Höhepunkt der menschlichen Arroganz, würde ich schon fast sagen. Wir haben noch genug Berggebiete, wo man hinbauen kann, wo man keine Bäume für fällen muss. Ja, das ist nicht so gut Wind, ne? Das ist dann vielleicht das Problem. Manchmal machen das auch nach den Windkarten sozusagen, die sich da ausgerechnet haben, wie das am besten ist und so. Ja, aber Naturschutzexperten schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Ne? Brandenburg ist einfach zu dicht besiedelt, weißt du? Da kannst du die nicht hinstellen. Das muss schon in Berlin sein. Der Senat räumt ein. Also jetzt wird es persönlich hier Berlin. Also wenn du jetzt an den Wald hier dran gehst, dann sind da aber keine Freunde mehr. Die Senatsstadtentwicklungsverwaltung räumt jedenfalls ein. Zu erwarten sei ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für Vögel. Lebensräume von Vögeln, Federn, Musik, Käfern, zerstört. Ja, der Grunewald, der wird jetzt diversifiziert mit ein paar anderen Blumen. Im Rheinland-Wald ging es jetzt aber auch los, ne? Dieser ja, abgeholzt ist schon, soweit ich weiß. Ach so, okay. Der Brüder hier im Märchenwald. Mhm. Ja. Ja gut, wenn abgeholzt ist, ist es auch zu spät, dann können sie auch die Windräder hinbauen. Es soll Urlauber geben, habe ich gehört, im Schwarzwald oder so. Die kommen wegen der Windräder, um sich die anzugucken, weil sie die so toll finden. Pack dich am Kopf, ey. Unglaublich. Wegen der Windräder. Ja, angeblich. Sieht aus wie ein neuer Todesstreifen. Ja. Mit der Mauer in der Mitte. Warum rechts? Ja, nicht? Ist auch für den Sozialismus. Wo soll ich denn da in den Wald gehen? Antiklimatischer Schutzwall. Da in dem Schwerbezirk. Vogelschutzgebiet. Ja. Lora. Skandal. Der Vogelschutz ist ein Femizid. Im Sperrbezirk. Skandal. Ja. Berlin mal wieder. Berlin. Der Schlachtensee. Oh meine Güte. Tja, stellt euch vor, ihr holt eine Pfandflasche und dann kriegt ihr auf einmal 10.000 Euro. Wäre das nicht was? Wenn der in Berlin ist, der Schlachtensee, heißt ja bald Halal-Schlachtensee. Also das soll übrigens so groß sein wie 100 Fußballfelder. Dass man sich mal vorstellen kann, wie viel Hektar soll das noch sein. Warum hauen die das denn dann nicht aufs Tempelhofer Feld oder wie das heißt? Damit die Berliner das jeden Tag sehen und hören können. No. Ja, das ist besser. Damit man weiß, wie viel, wollte ich nur sagen, wie viel vor dem Reichstag. 72 Hektar sind. 72 Hektar sind 100 Fußballfelder. Von Reichstag, ja, finde ich auch gut. In der Tat ist eine Sache, hohe Gebäude und dann Windräder draufstellen, nicht eine Variante, die über die Leute nicht nachdenken würden. Ich meine, warum sind die nicht auf irgendwelchen Hochhäusern drauf? Ja, wegen Vibrationen und halt ästhetischen Gründen. Ja, aber das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Auf dem Bundeskanzleramt, das bauen sie doch eh aus. Den ganzen Graben können sie Windmühlen. Ja, es kommt dann dazu, die Dinger sind 250 Meter hoch oder so. 260 Meter sollen die hoch werden. Und der Fernsehturm steht hier noch dabei, ist 147 Meter hoch. Und der ist 200 Meter hoch, aber ja. Eben ragen die immer noch locker drüber, die Dinger. Ja, den Fernsehturm so brauchen wir doch eigentlich auch nicht mehr. Fernsehen gibt es doch nicht mehr. Also eigentlich können wir doch da auch ein Windrad reinbauen, oder nicht? Schon großartig. Senden tun wir da nicht mehr drüber, ne? Über die funkigen Dinger. Oder gibt es da ästhetische Bedenken bei den Leuten? Ja, der Berliner Funkturm ist wahrscheinlich auch dann ein Denkmal geschützt oder so, wenn es mal soweit sein sollte. Dass man da privat. Ja, diesen DDR-Lampenladen, den haben sie auch abgerissen. Also. Okay. Tja. Den Lampenladen wollte aber auch keiner. Ja, Fernsehturm will irgendwie auch keiner, glaube ich. Lampenladen. Ja, so haben sie doch dieses Ding da genannt, wo der. Der Bosporpalästor Republik, verdammt! Wenn du dir alte Bilder anguckst, siehst du auch sofort, warum die den so genannt haben. Die haben, ja. haben auch Strom gespart damals, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ich war da drinnen damals. Also ich bin mal durchgelaufen, als es noch. Also 86. Dann war den Lampen aber nicht, ne? Da waren die Lampen aber auch alle an. Ja, ich auch, hatte ich auch gesehen. Aber schon ein abgefahrenes Ding, also. Dieser Konzertsaal war schon State of the Art damals, halt für die falschen Leute gebaut, aber. Ja, ja, wir machen auch die Lichter aus für heute. Ja, pünktlich, ne? So aber war ja auch Azbetz drin. Azbetz. Ja. Im Palast. Deswegen haben sie ihn abgerissen. Ja. Ja, wir machen jetzt mal auch hier, wir entkernen uns jetzt auch mal und sanieren uns. Geht mal wieder in den Wald, aber nicht bei so einem Wetter, kann ich nicht empfehlen, war echt auch im Wald zu heiß heute. Ja. Ach, einfach nicht. Geht ins Wasser, aber auch nicht, hat noch nicht gereicht. Ja, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch zu dick. Vielleicht. Das haben wir in der nächsten Folge von. Dann zeige ich mein Babyspeck. Ja, Schadet. Wer ist knicklich und müde pro Kopf, geht auf thatsafespace.net, abonniert das Mammon-Magazin. Das ist sehr gut. Sehr gut. Mammon-Magazin. Yeah. Ja. Super. Und Daumen hoch. Meine neue Single. Das soll ich gerne. Du hast eine Single gemacht? Nee. Aber kauft sie trotzdem. Also, ich brauche Geld. Dann kaufe ich vielleicht das von Martin Mojacic oder wie er heißt. Ich liebe CO2. Ja, und es gibt ja Free Speech AID, angelehnt an USAID wahrscheinlich. Mal gucken, was daraus wird. Auch von dem Schirmmacher. Der Schirmmacher. Soll ich mal die Geschichte vom Sinan erzählen? Ein Tausendsasser, dieser Schirmmacher. Der Sinan wollte Avatare machen für jede Partei ein. Und dann hat er bei AfD irgendwas gesagt, hellblaue Deutschlandbinde, Armbinde. Und da kam dann irgendwie eine Hakenkreuzbinde raus. Das hat er gepostet bei Twitter, glaube ich, gepostet, dass er komisch findet, dass da eine Hakenkreuzbinde rauskommt, bevor er gar nichts geschrieben hat. Und genau, dann kam einer von den Hate Aid wahrscheinlich oder so, irgendjemand kam vorbei, hat einen Screenshot gemacht, an die Staatsanwaltschaft geschickt, dann hat er das wieder gelöscht oder gemerkt, dass es vielleicht nicht schlau war. Und dann haben sie ihm ein Angebot gemacht, denn nach langer Rede, kurzem Sinn sozusagen, war bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft und dies und das. Und dann haben sie ihm geschrieben, ja, wir sehen das trotzdem irgendwie so nach dem Motto, als könnten sie da schuldig sein. Zahlen Sie doch mal 300 Euro an Hate Aid, bitte. Bitte dann gemacht. Ne? Zahlen Sie mal 300 Euro an Hate Aid. Das hat er dann gemacht. Das hat er dann gemacht. Genau. Die haben ja den Aufwand gehabt. Aufwandsentschädigung. Ja, ob die das wirklich waren, ist natürlich nicht klar. Ne? Das ist nur die Begünstigten dann. Also wenn sie das waren, dass sie die 300 Euro gekriegt haben, reicht mir das schon. Ja, das stimmt. Vorher waren... Ja, scheiße genug, genau, finde ich auch. Ja, ja. Dass es solche Urteile überhaupt gibt. Zahlen Sie mal 300 Euro an Hate Aid. Also ich meine, das ist eine hohe Strafe, das muss ich schon sagen. Also ich würde zerbrechen, glaube ich, an dieser Strafe, aber... Ja, die Sache ist, schaltest du dafür einen Anwalt ein, ne? Das ist ja genau das, ne, was er nicht machen wollte. Ja, ja, es ist wirklich beschissen teilweise im Land, also man kann da echt... Ja, und sich da echt darauf konzentrieren, dass die meisten Leute ja doch noch vernünftig sind und nur diese Berufsempörten und... Ja. Berufslandretter, die es eigentlich kaputt machen. Ja, vielleicht haben wir auch zu viele Anwälte, dass sie irgendwie nicht genug zu tun haben und dann kommen die auf solche komischen, schrägen Ideen. Ne? Nee, das glaube ich mal eher nicht, aber wir haben halt eben welche, die ja halt in eigener Sache unterwegs sind. Das sehen wir auch jedes Jahr wieder auf der Republika. Ja, vielleicht was auch diese Woche noch, vorher weggeflossen sind alle. Ja. Republika. Sollen wir mal auf Wetter gucken vorher? Ja, es soll zum Ende der Woche richtig heiß werden. Also. Echt? Ja, habe ich gelesen. Ich dachte, das wird jetzt milder. Nee, erst nächste, die Woche drauf erst. Mild ist bis Freitag, ist mild. Und Samstag ist das ändert sich über alle zwei Stunden. Jetzt haben wir auf einmal Mittwoch auch hier 31 Grad. Ja, Mittwoch soll nochmal warm werden, aber da habe ich schon wieder Regen hier. Oh, obwohl, Regen haben wir seit Wochen. Das wollen unsere Zuschauer auf jeden Fall unbedingt haben. Das Wetter. Und genau. Ja, dann tschüss. Gut, jetzt zieht euch morgen die kurze Hose an. Ja, und nimm den Regenschirm mit. Packt die Badehose ein. Packt die Badehose ein. Lasst es euch gut gehen. Kein Kulturmarxismus. Das ist